Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, schönen guten Abend. Der neue Vorstand hält heute seine erste Sitzung ab nach dem Wochenende auf dem LPT 13.1 in Bottrop. Wir haben eine TO. Das Pat. Nicht den Versammlungsleiter? Nee, ich mache nicht den Versammlungsleiter. Ich leite nur ein. Ich würde gerne einen Versammlungsleiter zur Wahl stellen und mache direkt einen Vorschlag. Und zwar denjenigen, der eben so frech mich nach vorne geschubst hat, nämlich den Jens. Ja, du bist ja lieb. Ja, so bin ich. Du machst das so schön. Puh, ich habe jetzt kurz geschwitzt. Ja, das finde ich auch. Jeder kommt mal dran. Jens, würdest du das machen? Ja, kann ich gern machen. Das wäre super. Haben wir einen Protokollanten, ist die Claudia. Das ist schon mal super. Dann übergebe ich jetzt an Jens. Wenn ich irgendwas vergessen habe, ergänzt mich. Herzlich willkommen und danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja, dann mache ich mal weiter mit der Versammlungsleitung. Wir fangen an mit den Berichten. Eigentlich müssten wir damit anfangen, das Protokoll vom letzten Mal freizugeben, ne? Ja, ich stelle, dass wir beschlussfähig sind. Genau. Ich stelle Beschlussfähigkeit fest, da wir mit allen Neuen da sind. Dann noch das Protokoll vom letzten Mal, das wir ja alle mit Sicherheit gelesen haben. Würde ich noch abfragen, wer damit einverstanden ist, dass wir das so freigeben. Ich gehe einfach von oben nach unten durch. Ali? Ja. Ad? Ja. Ich sag auch ja, Carsten. Jo. Daniel. Jo. Sasa. Dafür. Maja. Dafür. Paki. Jo. Und Steffi. Dafür. Damit ist das Protokoll einstimmig angenommen. Kommen wir zu den einzelnen Berichten des Landesvorstands. Paki, fang an. Ja, okay. Also ich habe so ein paar Leute jetzt schon mal zusammengesammelt, die mir vorher ihre Unterstützung angeboten haben. Das ist zum einen die Vaco, die mir sehr dabei hilft, meine Wiki-Seite und auch Wiki-Seiten im Allgemeinen zu bearbeiten und zu verbessern. Das ist die Leonie, Captain Leto, die mir auch dabei hilft, diverse andere, ich sag mal, administrative Sachen und Außendarstellungssachen zu machen. Und das ist der Pirate Slash, der Oliver, der mir bei der beim Anstoßen von Aktionen hilft, der mich auf dem Laufenden hält zu diversen Sachen, die gerade abgehen. Und ja, der so ein bisschen so der Sparring-Partner ist. Oh, das war ein Luftballon. Wie ihr hört, hier passiert was. Das Ganze habe ich so ein bisschen in dem Trello, was ich angelegt habe, organisiert. Das ist noch nicht besonders voll. Es wächst langsam aber sicher. Ich habe jetzt telefonisch vor allem und auch kurz in der Berti mit Claudia mich getroffen und abgesprochen mit allen vorherigen Leuten aus dem Vorstand. Ich habe mich um die Wahlunterlagen gekümmert, Verwaltungssachen, um Sachen, die Berti betreffen, um die Kommunikation, den Request-Tracker. Ich habe uns freigeschaltet auf der Mailingliste Vorstände. Das ist eine Mailingliste, die ist öffentlich, aber da hat nur jeder Schreibrechte, der wirklich auch ein Vorstand ist, dass wir uns da, falls irgendwas gibt, was bundesweit oder landesweit passieren soll, diskussionswürdig ist, besprechen können. Ich bin letzten Montag von meinem Amt des Beisitzers im Kreisvorstand Düsseldorf zurückgetreten. Aufgrund der Ämterkumulation war mir das wichtig. Es hat eine Danksagung gegeben, auch auf der Webseite von der Piratenpartei Düsseldorf. Ich war am Dienstag in der Vorstandssitzung und habe mich bei allen bedankt und alle haben sich bei mir bedankt und ja, werden mich vermissen, aber sie sagen alle, dass sie denken, dass ich im Landesvorstand auch gut viel und kreativ was erreichen kann. Dann habe ich an den Uwe Stein eine Anfrage gestellt bezüglich einer, ja. Eine ganz kurze Frage. Ich finde das total toll, dass du deinen Bericht vorträgst. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ach so, okay. Und ich glaube, wenn wir das alle machen, dann dauert das sehr lange. Ja. Fürchte ich jetzt so an der Stelle. Ich muss das auch, nee, ist okay. Ich muss das jetzt auch nicht weiter vorlesen. Ich dachte, das wäre so, ja. Gut, ansonsten habe ich viel telefoniert und interessante Gespräche gehabt. Ja. Und da wäre als nächstes der Christian dran. Eben kurz, also ich finde das für heute ganz gut, weil ich kann ja nicht ins Pad schauen, wenn er zumindest so kurz im Reis was gewesen ist. Okay, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, sollte es zu dem, was im Pad steht, beziehungsweise ich schon in das Protokoll eingetragen habe, irgendwelche Fragen geben, könnt ihr mir die gerne stellen, aber wenn Sarah das sowieso nicht lesen kann, gehe ich doch mal kurz durch. Ich habe mir also einen kurzen Überblick über Werkzeuge, Abläufe, Ansprechpartner und so weiter schon mal verschafft und auch einen ersten Überblick über noch offene Personalangelegenheiten. Ich habe mit Wutze über die LPT-Technik gesprochen, über das, wie es am Wochenende dort gelaufen ist. Ich war in der AGÖA-Sitzung und habe auch mit Uwe über die Veranstaltung der Otto-Brenner-Stiftung gesprochen. Ich habe mein Profil für das Vorstandsportal fertiggestellt, nur noch nicht eingereicht. Und ich habe ein Gespräch mit Fitz über einige Dinge geführt, hier zur Übergabe von Fachliteratur und habe noch ein paar Dokumente in die Hand gedrückt bekommen und ansonsten nur noch eine PM zu meiner Nachfolge in Dortmund geschrieben. Ich bin noch nicht von meinem Amt zurückgetreten, sondern werde das dann erst auf dieser Veranstaltung machen. Gut, kommen wir als nächstes zu Daniel, wenn du fertig bist. Ich bin ja, fertig. Okay, ich mach's ganz kurz. Ich habe euch mit viel Orga-Mails zu bombardiert, Zugänge eingetragen, aktualisiert, das dergleichen. Und eigentlich war ich damit im Wesentlichen erst ein paar Tage beschäftigt. Dazu halt dann üblich ein paar Tickets bearbeitet hier und da, aber allgemein einfach der interne Orga-Fu. Okay, Steffi, deinen Tätigkeitsbericht lieferst du noch nach, oder? Carsten auch. Ja, ich trage den jetzt gleich ein, weil ich gerade noch ein paar andere Dinge schreibe. Kann euch aber kurz mal abreißen, wenn ihr das gerade so macht. Ich kämpfe mit der Buchhaltung, habe viele Dinge eingetragen. Für den nächsten BBT müssen wir uns ja noch ein bisschen vorbereiten. Da hilft mir der Jörg wie immer ganz fleißig. Und dann war ich gestern auf der Maikundgebung, wo ich für den KV Krefeld furchtbar viele Würstchen gegrillt habe. Und habe am Mittwoch, jetzt darf ich mich nicht im Tag vertun, nein, am Dienstag, die Schlüssel stellvertretend für Krefeld übernommen für den ersten Satelliten. Okay, Carsten. Orga-Zeug, das heißt Angebote für Handys. Wir haben ein bisschen diskutiert über die Handys, über die Tarife. Ich war vor Ort, habe mir das ein bisschen angeschaut, was es im Moment aktuell gibt. Beschäftige mich mit Werbemitteln. Wir hatten ja eigentlich eine Frist bis zum 30.04. für die Plakatbestellung. Bin nochmal in Kontakt getreten mit der Agentur, die das für den Bund macht, weil es rein zufälligerweise auch die ist, die den Landtagswahlkampf mit uns zusammen schon gestemmt hatte. Habe da nochmal für uns Muster besorgt für eine ganz spezielle neue Plakatart. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Viel telefoniert, sehr viel mit Leuten gesprochen, die helfen möchten, die helfen werden. Und so ein paar interne Personaldinge gemacht. Das war so im Groben in den letzten Tagen. Das schickst du mir bestimmt nochmal per Mail, dass ich das auch ins Protokoll einfügen kann. Wenn ich in dieses komische Pad dann reinkomme, weil die Verbindung ist irgendwie schlecht im Moment, werde ich sicherlich auch versuchen, selbst einzutragen. Gut, dann mache ich mal weiter. Das Team Polgef hat die Arbeit aufgenommen. Ich habe mich um die Einladung für Pico und Compi gekümmert, wo es heute Abend dann irgendwann noch drum geht. Ich habe mich ins Ticketsystem eingearbeitet, habe verschiedene Tools, mit denen das Team PolGF arbeiten wird, online gestellt, unter anderem ein Trello, das auch öffentlich einsehbar ist. Im Protokoll steht der Link dazu, eine Mailingliste, wo auch der Link zu dasteht und einen Kalender, wo der Link noch kommen wird. Alles öffentlich. Habe mich schon mal gekümmert über die Mumble Coco, die am Samstag sein wird, wie an jedem vierten eines Monats, und das Regio Mumble, das am Sonntag sein wird, wie an jedem fünften. Habe mit den Gelsenkirchen dann besprochen, mein Vorstandsprofil gemacht. Und habe heute mit Solske noch gesprochen, sowie mit den Listenkandidaten und so weiter, weil es da um einen Termin jetzt demnächst ging. Und da gibt es heute noch einen Finanzertrag zu und da wollte ich was zu klären. Gut, Maja. Ja, Moment. Ja, also ich bin ja auch Mitglied im Team PolGF, das heißt, ich habe viel mitgekriegt, was der Jens auch gerade erzählt hat. Wir haben uns da viel besprochen und viel geplant. Dann war ich Dienstag bei der Sitzung von der AG Öffentlichkeitsarbeit, habe dazugehört. Dann war ich gestern bei dem Mumble-Treffen mit dem Beauftragten für die Pflege vom Vorstandsportal. Da hat ja der Paki, der hat das mit angeleiert. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie man das schöner machen kann. Ich habe mich in den Request-Tracker eingearbeitet, habe festgestellt, ich muss da noch ganz viel lernen. Und ich habe mein Profil fürs Vorstandsportal geschrieben. Und gerade hatte ich noch eine kleine Besprechung mit dem Jens zum Thema Regio Mumble. Das ist ja Sonntag. Und da haben wir kurz darüber gesprochen, wie wir das machen, dass wir es machen, ob man noch was verbessern kann. Gut, kommen wir zu der lieben Sasa, die ein bisschen gehandicapt ist, weil sie zurzeit eigentlich keine Internetverbindung hat. Ja, genau so sieht's aus und deswegen konnte ich auch leider Gottes noch nicht allzu viel machen. Ich habe heute mit Paki telefoniert. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie wir in der Öffentlichkeitsarbeit und in Außendarstellungen zukünftig ein bisschen mehr machen können. Da sollte zukünftig auch noch mit den Pressesprechern und der Mitgliedern der AGÖA irgendwie ein Treffen stattfinden. Ich habe diesbezüglich auch schon die Ursula kontaktiert, die bereits zum Medientraining bei uns hier in Soest war und das Medientraining mit der Christiane Schinkel zusammen gemacht hat. Die hat sehr, sehr viele Medienkontakte, hat selber 26 Jahre für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Da wäre es natürlich ganz super, wenn wir die vielleicht ein bisschen mit ins Boot holen könnten. Des Weiteren habe ich die Gelsenkirchener kontaktiert bezüglich des Sternenlaufs. Die hatten mich kurz nach meiner Wahl am Sonntag angesprochen, ob ich da mit vertreten sein könnte. Da warte ich jetzt noch auf Reaktionen, ich weiß da noch nichts Genaueres zu. Und dann habe ich mit dem Bernd von Krennetz noch gesprochen bezüglich eines Werbespots für Partizipation, also dass wir da so einen Wahlwerbespot machen. Da ist aber auch noch nichts Genaueres geplant. Da wird jetzt die nächsten Mumble-Treffen stattfinden, an dem natürlich alle kreativen Köpfe gerne dran teilnehmen können. Das war's erstmal. Mehr konnte ich leider Gottes nicht tun. Ja, ist ja auch schon okay für die ersten paar Tage. Dann kommen wir zu Ali. So, hi. Bei mir war es so, dass ich mich erstmal im RT- und Ticketsystem eingearbeitet habe, soweit das jetzt alleine und autodidaktisch ging. Dann habe ich teilweise an der Sitzung der AGÖA teilgenommen, war aber mehr zum Schluss gewesen, aber trotzdem gute Erkenntnisse noch mit rausgezogen, was Plakate anbetrifft. Dann war somit das Wichtigste für mich gewesen, die Piratenpartei NRW Mailadresse zu bekommen, weil ich mit der Bundesadresse sonst in unseren Tools hätte nichts anfangen können. Das ist jetzt auch mittlerweile geschehen. Dann die zwei nächsten Themen. Da sitze ich seit heute dran und zwar geht es da um die Konzeptentwicklung für ein Mediationsteam bzw. Moderationsteam für unser Mumble. Und das gleiche dann auch nochmal für unsere Mailingliste, um einfach die Kultur hier auf unsere Mumble-Server beziehungsweise auf der Mailingliste, wie soll ich es am besten umschreiben? auf eine höfliche Umgangsform wieder zurückzubringen. Und das ist eben sehr wichtig, da teilweise manche Sitzungen im Mumble für die Außenwirkung nicht gerade geeignet sind, wollen wir da versuchen, ja, gut, an der Gesprächskultur zu arbeiten. Das war es dann eigentlich. Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Bereich. Es gibt die Berichtestatistik. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu den Berichten. Du hast eben gesagt, die COCO soll am 4. wieder stattfinden. Ich habe eben nochmal bei den Protokollen geschaut. Ist jetzt 14 Monate her, dass sie das letzte Mal stattgefunden hat. Von daher muss da schon ordentlich Werbung für gemacht werden, wenn da jemand kommen soll. Weil dieses Gefühl, dass es eine COCO in NRW gibt, das ist bei so gut wie niemandem mehr vorhanden. Ja, ist mir durchaus bewusst. Ich habe das nur mit den anderen noch nicht abgesprochen, dass ich das übernehmen werde, und deswegen wollte ich den heutigen Abend abwarten, um dann die Werbung dafür zu starten. Und selbst wenn am Anfang nicht so wahnsinnig viele Leute kommen, ist es doch zumindest ein Anfang, ja. Und daraus kann man dann ja mehr bauen. Aber da es angesagt ist laut Konzept, dass an jedem 4. eines Monats die Mumble-Coco stattfinden soll, will ich eigentlich nur ungern einen weiteren Monat verschwinden lassen und das einfach jetzt schon mal, vielleicht mal auch nur formlos, aber als Zeichen dafür, dass es weitergeht, am Samstag stattfinden lassen. Ne, ist ja auch gut, weil sind ja jetzt hier 78 da, die in allen möglichen AKs ja auch mitarbeiten, und auch gerade die COCO Bund hat da schon schmerzlich vermisst, dass in NRW es keine COCO gibt, die da auch Informationen einspeisen kann. Also von daher sehr löbliche Aktion und auf jeden Fall Gas geben. Ja, so machen wir das. Sowas zusammengebastelt, sowas wie eine COCO NRW, die ist ja im Wiki auch vorhanden. Aber ich denke, dass sie auf Dauer nicht angenommen wird, weil das einfach zu viele Termine sind. Und das viel zu verkopft ist, diese ganze COCO-Angelegenheit. Das ist schön und gut, dieses Miteinander vernetzen und so weiter, aber das klappt in der Regel nicht. Weil in der kurzen Zeit eines Abends jede AG einen Bericht abliefern kann und dann bleibt keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Also wenn, dann muss ein ganz anderes Konzept als eine COCO her. Also nach das sehe ich auch. Und ich gebe dir da recht, Goxi, ein Stück weit. Ja, das Konzept, dass einfach jeder AK seinen Bericht abgibt und dann ist der Abend damit rum, so ähnlich wie das Regio-Mumble läuft, ist sicher nicht das Erfolgsversprechende. Aber dann kann man sich ja vielleicht, wenn ein paar Leute am Samstag kommen, genau darüber Gedanken machen. Diese Chance von, wir fangen jetzt wieder neu an, nutzen, dass wir am Samstag überlegen, wie können wir das Ganze sinnvoller machen. Ich gebe dir völlig recht, einfach dahin zu gehen und jeder sagt, wir haben übrigens das gemacht, ist nicht das, was uns weiterbringt. Da hast du recht. Also beim Bund wird es auch so gemacht. Hauptsache, die Dinge werden erstmal ins Pad eingetragen und man diskutiert dann über relevante Dinge, die auch alle angehen, und es werden nur exemplarisch besondere Sachen aus den AKs oder dort AGs eben genannt. Genau. Ich würde aber gerne, seid mir nicht böse, in der TO weitermachen und das Thema, die Diskussion darüber, was wir mit der COCO machen, am Samstag führen. Ganz kurz. Und nicht jetzt. Ganz kurz. Ich muss kurz 3 Minuten weg. Sollen wir trotzdem weitermachen oder die 3 Minuten warten? Ja, weil jetzt als nächstes machen, wäre ist doof. Dran. Okay, 1-2 Minuten. Sekunden. Dann machen wir 2 Minuten Pause und ihr könnt, wenn ihr wollt, über die COCO weiterreden. Das ist völlig in Ordnung. Also tatsächlich, nach dem, was die anderen gerade gesagt haben, ich nehme die Hinweise sehr gerne an. Ich möchte dieses Ding auf jeden Fall wieder starten, weil wir eine anständige thematische Vernetzung brauchen. Die Form tatsächlich, wie du gesagt hast, dass da jeder bloß seinen Bericht abgibt, ist sicher nichts, was uns weiterbringt. Wortmeldung. Es ist aber auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn eben dadurch, dass es wieder eine COCO gibt, auch dieser Überblick, dass man weiß, welche AKs sind bei uns überhaupt aktiv und was wird jetzt auch im Sinne von besonderen Aktionen gemacht. Gerade in der Wahlkampfzeit ist das sehr hilfreich, wenn man einfach daraus auch Agenda-Surfing, Setting und so weiter machen kann dann. Ja, sehe ich auch so. Gysi? Wenn Gysi nichts sagt, würde ich gerne da kurz einhaken. Ich war heute im Landtag und habe mich circa 1,5 Stunden mit dem Joachim unterhalten, der auch was die Fraktion angeht, einen recht guten Überblick hat über die Kontakte zwischen Fraktionen, Arbeitskreisen in der Fraktion und Arbeitskreisen hier in der Partei hat. Und er hat ja angemerkt, dass es wundervoll wäre, wenn es da mehr Koordination gäbe, mehr Überblick und eine bessere Vernetzung. Ja, deswegen habe ich mir das ja mit draufgeschrieben. Der Daniel ist, glaube ich, wieder da, wie ich gerade eben gehört habe, richtig? Richtig. Dann machen wir jetzt in der TU weiter und wir kommen zum Teil Geschäftsordnung, wo es wohl die eine oder andere Änderung geben wird. Daniel, du hast da schon mal was vorbereitet. Genau, habt ihr euch das weiterhin schon mal durchgelesen, alle? Yep. Ja. Ich konnte es leider nicht lesen. Dann wirst du jetzt überstimmt. Ich habe es überflogen. Es waren aber ein paar Anmerkungen im Chat, die ich auch nicht so ganz uninteressant fand. Und der Christian hatte dazu noch was gemailt. Ja, ich, genau. Ich ziehe das kurz mal in öffentliches Pad und poste das mal kurz. Dann könnt ihr ja schon mal den Anregungen da schon mal anmerken. Christian, du hattest Anmerkungen dazu, du könntest auch schon mal anfangen. Jetzt muss ich erst mal gucken, worauf ihr euch da bezieht. Geschäftsordnung. Also ich muss gestehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuschauen. Hatte aber mal angemerkt, ich fände es toll, wenn wir da aufnehmen würden, dass wir Finanzanträge grundsätzlich nur dann behandeln, wenn mindestens ein Antragsteller anwesend ist. Ja, finde ich eine gute Sache. Plus eins finde ich gut. Ich finde es halt sehr zeitraubend, wenn man immer recherchieren und grübeln muss oder die Leute rufen muss, in die Sitzung zu kommen, wenn man halt Fragen dazu hat. Gefällt mir. Würdet ihr euch damit die Möglichkeit nehmen, Finanzanträge im Umlauf zu beschließen? Nein. Im Umlauf wird ja nur beschlossen, was unstrittig ist. Also wo wir keine Rückfragen zu stellen müssen. Ja, ich würde auch sagen, dass wir die Anträge, die jetzt, ich sag mal, keiner großen Diskussion bedürfen, das stellt sich ja meistens dann auch bei raus in der Vorstandssitzung, ob das jetzt wirklich behandelt werden muss, ob da sich jemand jetzt noch erklärend zu blicken lassen muss, die können wir auch direkt abstimmen. Aber bei umfangreicheren Anträgen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das vonnöten wäre. Sehe ich genauso. Jetzt bin ich kein Formalfreak, deswegen würde ich mich jetzt als Formalfreak wahrscheinlich fragen, ab wo ist die Grenze und wie legen wir das in der GO fest? Kai? Danke. Ja, ich wollte die Frage auch stellen, wann ist was strittig und wann ist was unstrittig? Ja. Wenn es denn so ist, dass es strittig ist, dann muss derjenige, der hier auch auftauchen soll, der Antragsteller, tatsächlich auch eine Nachricht darüber bekommen, dass er aufzutauchen hat. Okay, ja, das können wir vielleicht reinschreiben, dass wir den Antragsteller dann darum bitten, in der Rücksprache bei der Vorstandssitzung bitte da zu sein und dazu was zu sagen. Vielleicht könnten wir ja sagen, dass alle Anträge, die nicht im Umlauf behandelt werden. Genau. Entschuldigung, woher weiß der Antragsteller das? Danke, Kai, ich wollte es gerade fragen. Wenn es im Umlauf behandelt wird und da beschlossen wird, erfährt er davon. Dann bekommt er auf jeden Fall eine Nachricht, dass es im Umlauf bereits behandelt wurde und auch wie es behandelt wurde. Wenn der Antrag nicht im Umlauf abgestimmt wird, kriegt der Antragsteller in der Regel von mir auch eine Einladung und die Info, dass das Thema mit auf der TU ist. Noch besser. Genau. Und so war das ja auch bisher, dass eigentlich grundsätzlich in den Vorstandssitzungen die Anträge begründet werden sollten. Nur in den letzten Monaten ist das so etwas eingerissen, dass kaum noch jemand da war, der Antragsteller war. Korrekt. Gut, sonst noch Anmerkungen zur Geschäftsordnung? Ja, ich möchte gerne noch den Punkt Personalverwaltung aufführen, weil den brauchen wir jetzt auch unbedingt, der steht nicht drin. Des Weiteren müssen unsere Aufgabenverteilung da noch rein. Da standen noch die alten drin. Nein, die stehen nicht drin. Die neuen Ach so. Ja, okay. Und genau da muss die Personalverwaltung mit rein. Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie unterbringen wegen Verträgen und so weiter. Also Personalverwaltung kann ich gerne unterstützen. Ich habe das mal gelernt. Könnt ihr mir dann vielleicht vorlesen, was bei mir steht, weil ich kann ja leider Gottes im Moment nichts sehen. Bevor du das kurz machst, ich nehme den Punkt jetzt noch mit diesen Finanzbeschlüssen auf. Ansonsten würde ich fast sagen, jetzt auch mit diesem Personalzeug, lass sie ein andermal nochmal überarbeiten. Wir brauchen halt einfach eine. Wir können die ja jederzeit ändern. Schreib die einfach rein bei Maya und mir. Fertig. Ach so, als Aufgabe. Personalverwaltung, ja. Okay. Ja, wie gesagt, könnte das auch von mir aufhören, aber da können wir uns ja gegenseitig dann auch unterstützen. Ups, war gar nicht Maya. Nee. Bei mir steht jetzt nur alle Finanzangelegenheiten. Also in der Regel habe ich auch das mit den Verträgen und all diese Dinge. Wenn Mietverträge oder diese ganzen, das sammelt sich halt alles bei mir. Gibt es da auch eine Möglichkeit, dann Aufgaben nachzutragen? Weil ich glaube, jetzt gerade für die Neuen ist es noch nicht so absehbar teilweise. Ja, ist alles kein Problem. Das ist jetzt auch nicht so bindend. Das ist mal nur eine ganz grobe Absteckung der Aufgaben. Das wird sich eben im Laufe der Zeit nochmal alles verschieben ein bisschen. Ja, genau, super, dann können richtig. Dann können wir das erstmal so lassen und ich kann mir das ja in Ruhe angucken, wenn ich wieder Internet habe. Und dann können wir es ja noch gegebenenfalls anpassen. Entschuldige. Ja, Claudia, bitte. Eine Anmerkung hatte ich noch, und zwar diese Geschichte einmal mit der Einladung zur nächsten Sitzung und der Veröffentlichung des Protokolls. Ihr habt in dem Entwurf drinstehen, dass mit einer Frist von 6 Tagen mit einer vorläufigen TO zur nächsten Sitzung eingeladen werden soll und in Paragraph 4, dass das Protokoll innerhalb von 3 Tagen zu veröffentlichen ist. Diese 6 Tage mit einer vorläufigen TO, da habe ich ein ganz großes Problem mit, das kriege ich zeitlich nicht geregelt. Wo steht das denn? Paragraph 2, das war das, was ich in den Chat geschrieben hatte. Nein. Es steht da aber so. Ist keine reguläre Vorstandssitzung angesetzt und wird zu dieser öffentlich mit einer Frist von 3 Tagen eingeladen. Ansonsten gilt ja das, was im Protokoll steht. Okay, dann ist in Ordnung, weil da ist mir warm geworden. Ja, das kriege ich nicht Quatsch. Hin. Das besser als frieren. Der Schreibreform will noch was sagen. Ja, vielleicht bin ich blind oder finde sie nicht. Ich habe den Link verpasst. Habt ihr mal einen Link zu der GO? Weil sie auf dem Vorstandsseite steht, ist falsch. Ich hätte die eigentlich in die normale Sitzung gepackt. Sekunde, ich kopiere mal. Kam das jetzt im Kanal an? Hast du auf Rekursiv geschickt? Nein. Ach, dann nicht. Okay. So, jetzt aber. Da ist sie. Ich hab schon gewundert, warum nur 3 Leute drin waren, aber. Oh, kannst du die Farbe ändern? Die Farbe ist doch. Ja. So, dann habe ich jetzt tatsächlich noch was, nämlich Paragraph 7, die Abstimmung. Ist ein bisschen komisch. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Das sind 5. Das heißt, bei einer abgegebenen Mehrheit von 3-2 können unter Umständen 3 Leute im Vorstand gegen 6, von denen 4 nicht anwesend sind, stimmen und einen Beschluss durchziehen. Ich finde das suboptimal. Danke, dass du das ansprichst, weil genau dieses Problem wollte ich auch angesprochen haben. Wie habt ihr das denn in der Vergangenheit gemacht? War das immer so? Ja. Was zur Folge hat, wenn man halt nicht anwesend ist, kann man nicht mit abstimmen. Was wirklich suboptimal gelöst ist. Ja, aber wie soll es denn, also wer nicht da ist, wie soll er denn dann abstimmen? Also, was wäre denn die andere Lösung? Der kann ja vorher sein Votum abgeben, bevor die Vorstandssitzung überhaupt beginnt. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Vorher Votum schriftlich abgeben. Ja, das glaubst du, trotzdem also nicht so optimal, weil wenn wir keine Meinungsäußerung, kein Abstimmungsverhalten haben, was dann? Dann braucht er halt genauso 5 Ja-Stimmen und gut ist. Genau. Jo. Ja, in der Regel stehen die Dinge auch auf der Tagesordnung der Sitzung, eben weil wir im Vorfeld nicht darüber abstimmen konnten. Okay. Da kann man vorher keine Abstimmung machen. Das ist ja dann der richtige Punkt, der da kam. Wir brauchen einfach generell 5 Stimmen, um etwas zu beschließen. Das finde ich auch nicht schlecht, weil ja. Im Umlauf brauchen wir die auch auf jeden Fall. Warum soll das in der Vorstandssitzung anders sein? Ja, dann machen wir das so. Wir brauchen nicht 5 Stimmen, wir brauchen 5 Zustimmungen, ne? Das ist genau. Richtig definiert. Ja, 5 Zustimmungen. Genau. Sonst noch Anmerkungen zur GO? Ja, wenn man sich auf 5 Stimmen einigt, ich will ja nicht hoffen, dass der jetzige Landesvorstand so endet wie der alte, dann werdet ihr irgendwann eine GO haben, wo ihr Schwierigkeiten habt, 5 Stimmen zusammenzukriegen. Dann ändern wir mit einer absoluten Mehrheit die GO. Richtig. Änderst du das, Daniel, in dem Text? Also an welcher Stelle jetzt genau? Ich war noch mit diesem Finanzanträge-Ding. Grad 7. 22, 23. Oder wenn du, änderst du jetzt in dem internen Geschäftsordnungspad oder überträgst du das dann gleich wieder? Nee, extern. Ich arbeite gerade zu mit extern und passe gleich. Genau, an. Das wollte ich sagen, weil sonst sind wir da dauernd am Übertragen. Das so, wir wollten jetzt machen, dass wir immer mit 5 Leuten... mindestens 5 Zustimmung. Seiner Mitglieder, genau. Also absolute Abstimmung, immer. Ja. Oder okay. Schreibt doch mehr als die Hälfte, dann sind wir da mit der Zahl ein bisschen weicher. Ja, absolut reicher, ist ja eindeutig dann. Oder so. Haben wir sonst noch Anmerkungen zur GU? Also alle Anträge sollen grundsätzlich mit absoluter Mehrheit abgestimmt werden während einer Vorstandssitzung. Nicht sollen. Müssen. Ja. So, was den Rest anbetrifft, ich habe das alles durchgelesen und kann es eigentlich für mich so abnicken. Falls jetzt nicht irgendwas Gravierendes noch entdeckt wird. Robert, du wolltest noch was sagen. Robert Arnold. Ja, ich wollte nur zu bedenken geben, das bedeutet, Nicht-Anwesenheit wird gewertet genauso wie eine Gegenstimme. Also man muss da schon, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Beschlüsse wirklich auch haben will, dass dann nicht auch eventuell gezielte Abwesenheit benutzt wird, um nicht seine Gegenstimme sozusagen offiziell mitzuteilen, aber eben durch Nicht-Anwesenheit einfach einen Beschluss zu verhindern. Also ich finde, dass da eine absolute Mehrheit zu machen, sollte man vielleicht vorsichtig sein. Also zum einen, ich weiß, jetzt bin ich vielleicht zu gutgläubig, glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Und wenn es ein Beschluss ist, der so wackelig ist, dass wir keine 5 Leute finden, die zustimmen, egal ob die Leute durch Abwesenheit oder durch Nein sagen dagegen sind, dann sollte der vielleicht nicht gefasst werden, wenn man nicht mehr als die Hälfte des Vorstandes zum Zustimmen findet. Hinzu kommt aus meiner Sicht, also dass man ja irgendeinen Tod sterben muss. Also entweder wir brauchen eine relativ große Mehrheit oder wir können eben relativ flexibel entscheiden. Irgendeine Sache muss man sich dann eben aussuchen. Eben, und Nicht-Anwesenheit bedeutet nicht gleich Gegenstimme, da wir auch schon vorher Stimmen abgeben können dafür. Ich muss aber jetzt nochmal fragen, hier steht, falls keine anderen Regeln Vorrang haben, gilt die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Absolute Mehrheit bezieht sich aber auf eine Grundgesamtheit. Ja, aber immer noch nur der abgegebenen Stimmen. Das heißt, wenn 4 Leute anwesend sind, stimmen diese 4 Leute das ab. Ach Leute, mal kurz Vorschlag in die Runde. Ich würde das jetzt mal trotzdem wieder auf einfach zurückändern und wir überlegen uns, unterhalten uns da die Woche über drüber und ändern das einfach nächste Woche dann nochmal. Das finde ich einen guten Vorschlag. Ja, das finde ich auch gerne. Nehmt doch erstmal die alte GO. Eben, wir nehmen erstmal. Ja, nee, die alte war ganz schlimm. Wir nehmen jetzt erstmal die teilgeänderte, lassen das mit dem Abstimmverhalten erstmal raus, machen uns bis nächste Woche Gedanken drüber und machen dann was. Einverstanden. Ich habe noch eine Anmerkung dazu, nämlich ich habe gerade mal in dem Baum noch was gepostet, nämlich einen Absatz aus unserer Landessatzung und ein paar von den Sachen, die da geregelt werden müssten, kann ich da jetzt so nicht sehen. Zum Beispiel Form und Umfang des Tätigkeitsberichts oder Verwaltung der Daten und Zugriff. Ach, Tätigkeitsbericht, Entschuldigung. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Hinweis nochmal mit auf. Ich kopiere den nochmal unten ins Pad rein und dann machen wir uns dazu Gedanken, ob wir das alles mit drin haben. Gute Sache. Ich würde trotzdem gerne jetzt diese GO, selbst wenn sie noch so löchrig ist, beschließen, damit wir eine haben und die dann zum nächsten Mal nochmal hinstellen, um die Änderungen dann noch reinzubauen. Bin dafür. Ich auch. Dann, wenn keine Diskussionsbedarf mehr ist, würde ich dann jetzt abstimmen. Fangen wir wieder an. Ali? Ja. Christian? Ja, unser erster Satzungsverstoß. Was bitte? Ich sage ja, unser erster Satzungsverstoß. Ach so. Du meinst wegen der Anmerkung von Piratonym? Ja, ich bin trotzdem dafür. Ja. Ich sag auch ja zur vorläufigen Geschäftsordnung. Carsten? Jo. Daniel? Ja. Sasa? Ich sehe sie nicht, aber ich vertraue euch mal, ja. Maya? Ja. Aki? Jo. Und Steffi? Dafür. Wir haben eine vorläufige GO. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten Punkt, den Wiedervorlagen aus der letzten Sitzung, wäre als erstes der Antrag von Steffi vom letzten Mal dazu, die Buchhaltung zum Teil outzusourcen und ein Buchhaltungsbüro zu beauftragen. Steffi, sag mal was. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt, das Telefon hat leer geläutet. Da meine Tochter nicht wach werden wollte. Wenn du das nochmal kurz sagen möchtest. Es geht um die Wiedervorlagen vom letzten Mal und deinen Antrag, die Buchhaltung zum Teil outzusourcen und sich Hilfe von einem externen Buchhaltungsbüro zu holen, ist dein Antrag vom letzten Mal. Sag bitte noch was dazu. Ach so, ja, sehr gerne. Also wir werden jetzt eine offizielle Ausschreibung dazu machen, in welchem Umfang wir da was abgeben möchten, wollen, können und schauen dann mal, was für Angebote reinkommen. Und dann können wir die miteinander vergleichen und schauen, was dann das Optimalste für uns wäre. Das heißt, wir schieben den Antrag nicht mit Datum, sondern so lange, bis das Angebot da ist, richtig? Genau, also ich würde ihn erstmal vertagen auf unbestimmte Zeit. Wir machen eine Ausschreibung und wenn die Angebote da sind und wir uns dazu Gedanken gemacht haben, können wir darauf wieder eingehen. Prima, dann wird der Antrag vertagt. Müssen wir das abstimmen? Ich weiß, eine doofe Frage. Aber Vertagung muss nicht abgestimmt werden, oder? Nein. Gott. Wer kümmert sich denn um die Ausschreibung? Läuft da schon was? Da läuft noch nichts. Ich würde mich freuen, wenn du mir helfen möchtest. Du kennst dich ja auch damit aus. Ja, sehr gut. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Kann ich gerne machen. Super, klasse, danke. Eine Frage noch. Soll ich den einfach drin stehen lassen, Steffi, oder sagst du mir Bescheid, wenn du ihn wieder auf der TO haben willst? Wir sagen Bescheid, wenn wir den wieder draufnehmen. Alles klar. Okay, kommen wir zum nächsten Antrag. Ticket Nummer 78624, Budget für Großplakate Bundestagswahl. Antragsteller ist Marc Salgert, der um ein Budgetfreigabe von 4.500 € für den Druck von Großplakaten beantragt hat für den Wahlbezirk 87 Aachen. Ist Marc Salgert da? Ist er. Hallo, ich grüße euch, neuer Vorstand. Hallo Marc. Hallo. Hallo. Ich habe direkt eine Frage dazu. Ich höre Steffi. Zu diesem Antrag haben wir keinen Unterstützer stehen und ich fände es schön, wenn der VKV Aachen da was zu sagen würde, wie denn der Rest deines Kreises das so beurteilt. Ob die das auch gut finden oder ob ihr das untereinander besprochen habt, solche Dinge. Also wir haben den ja letzte Woche schon mal gehabt und verschoben. Jetzt sind wir natürlich ein neuer Vorstand, neues Glück quasi. ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben im vergangenen Jahr das Material für diese Piraten Groß Wesselmann Stände eingekauft und privat finanziert. Jetzt würde ich gerne mit Vorlauf halt hinsichtlich der nahenden Bundestagswahlen da auch diesmal Plakate drauf machen. Wir hatten ja beschlossen, das steht auch so in dem Verlauf drin, dass ich mir nochmal Gedanken mache. Ich habe aber in der Zwischenzeit nochmal die alten Unterlagen von der Landtagswahl rausgekramt. Und es ist tatsächlich so, wie das letzte Woche schon gesagt wurde, dass die günstiger sind, also die Drucke an sich. Und wir waren ja auseinandergegangen in der Vertagung im Grunde mit der Überlegung, das eventuell auf Landesebene zu hieven. Das ist halt nicht ganz trivial, weil da A, sehr viel Arbeit hintersteckt. Die Dinger bauen sich halt nicht von alleine und natürlich eine gewisse Logistik. Jetzt muss der Vorstand halt mal sagen, ob das grundsätzlich gewollt ist, dann würden wir das hier größer aufziehen, oder ob das eher nicht gewollt ist, dann würde ich den Antrag einfach zurückziehen. Um deine Frage zu beantworten, wir haben das jetzt nicht dediziert im Vorfeld, also vor diesem Antrag besprochen. Also wenn das gewollt ist, dann würde ich das hier nochmal auch in die demnächst anstehende AG-Wahlen einfließen lassen und den bis dahin auf Eis legen. Also habe ich das richtig verstanden? Du hast diesen Antrag an den Landesvorstand gestellt, ohne das im Kreis Aachen abzusprechen? Also so ist das richtig. Wir haben ja in der Zwischenzeit schon mal drüber gesprochen, so mit einzelnen in kleinen Gruppen quasi. Und sind aber noch nicht zu einem jetzt spruchfähigen Ergebnis gekommen. Okay, danke erstmal. Haben die anderen noch Fragen? Nee, Fragen habe ich dazu keine. Nein. Nee, Fragen nicht, nur Anmerkungen. Dann merk doch mal an. Okay. Ich fände es nicht gut, wenn wir das in einzelnen Kreisen machen würden. Wenn wir uns dazu entschließen sollten, Großplakate aufzustellen, dann sollten wir doch da wirklich ein landesweites Konzept machen, weil da geht es ja nicht nur um ein paar hundert Euro, sondern um ein paar tausend Euro. Das sollte dann schon ein bisschen vernünftiger hochgezogen werden, und wenn dann landesweit und nicht nur einzelne Kreise. Das kann ich nur unterstützen. Sehe ich auch so. Also es geht ja auch über die Menge, wenn man so Sachen bestellt. Ja, zumal dieser Antrag jetzt vom Kostenvolumen ja wirklich nur für einen Bezirk in Aachen ist. Okay, darf der Packi jetzt mal kurz ausreden? Nee, schon okay, Ali. Ich halte mich ein bisschen im Hintergrund. Ich höre mir das auch erstmal alles an. Was ihr nicht wissen könnt, ist, ich habe mit dem Marc Jansen hier in Düsseldorf-Ratingen jemanden an der Hand, der Plakate druckt. Und der ist auch in dem kreative NRW-Team drin, und der hat ein Tool, was die Aufmerksamkeitsspanne von Plakaten in der Öffentlichkeit berechnet, bundesweit. Er wird uns da eine Lizenz für zur Verfügung stellen, dass wir genau sehen, an welchen Stellen es Sinn macht, große Plakate zu platzieren. Meerbusch, ja, Entschuldigung. Ja, da würde ich dann gerne irgendwie einen Plan aufsetzen, wenn es dann soweit ist, wir die Motive haben, wir die Größen haben und auch vielleicht ein Budget haben, das dann über ganz NRW zu planen, zu konzipieren und die Plakate dann strategisch zu platzieren. Insofern ist das noch ein bisschen früh alles. Ich finde es aus mehreren Gründen sinnvoll, unter anderem auch deshalb, weil die Plakate ja so gemacht werden sollten. Ich meine, die kann man mehrfach benutzen, also sollten sie auch relativ neutral gehalten sein von dem Motiv her. Und wenn wir das landesweit machen, ich meine, Dinge ändern sich, dann kann man die auch woanders aufhängen. Wenn sie den einzelnen Bezirken zugeordnet sind, dann sind sie da. Moment, wir reden jetzt nicht über die kleinen Plakate, wir reden schon über Großplakate, wo das Ständerwerk noch gebaut werden muss, ne? Also das ist jetzt nicht, wir hängen das mal eben an eine Laterne, das Ding. Ja, ich weiß. Ja, eben genau. Deswegen sollten wir da wirklich dann auch die Regionalpiraten dann mit ins Boot holen, die sich speziell um den Wahlkampf kümmern, um überhaupt zu schauen, ob die Manpower und das Material dann auch da ist, diese Ständer selbst zu bauen und ob die dann auch dort an den Stellen aufgebaut werden können, wo das System es errechnet. Also da sollten wir wirklich vernünftig in der großen Gruppe dann rangehen. Kurze Zwischenfrage. Ja. An den Marc, diese Großplakatträger und diese Bauweise, die ihr da habt, ist das was wir, wo wir Geld sparen, wenn wir das für Gesamt-NRW selber bauen? Oder wie verstehe ich das? Also, um mich da mal ganz kurz an die Aussage vom Jens ranzuhängen und nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich hatte das in der letzten Vorstandssitzung ja auch schon mal ausgeführt. Wir haben im vergangenen Jahr beschlossen, das Piratenkonzept umzusetzen. Es gibt unter den Bauanleitungen für eigene Werbemittel gibt es so einen normierten Ständer, der entspricht genau den 18 Einzelgroßplakaten. Die werden im Volksmund gerne Wesselmann genannt, weil die Firma Wesselmann da quasi Monopol drauf hat. Und diese Selbstbausatz, der kursiert, der kommt, glaube ich, von den Piraten in Baden-Württemberg. Gibt es dann eine sehr sehr gute Bauanleitung und nach der haben wir halt für 10 Großplakatständer im vergangenen Jahr die Materialien eingekauft, was auch nicht ganz günstig war. Das habe ich gespendet und damals aus Zeit- und Kostengründen hat das dann nicht mehr hingehauen, bei uns hier diese Meshplan zu kaufen, weil die teurer waren als erwartet. So, und wir haben damals auch schon gesagt, und das ist ja im Grunde das Konzept, was die Piraten da gefahren haben in der Ursprungsplanung, dass wir hingehen und eben nicht wie die anderen Parteien Papier nehmen, sondern diese aufwendigeren Meshdrucke, aber dann natürlich mit der Idee, dass wir langfristig einen Pool aufbauen. Das heißt, dass die Motive neutral gehalten werden und die einzelnen Gliederungen bundesweit sich diese Grundständer nach und nach bauen und dann halt diese Meshplanen nach Bedarf rotieren können. Deshalb ist das ein bisschen missverständlich. Natürlich, wenn da jetzt steht für Aachen 1, das habe ich einfach nur reingeschrieben, weil es halt von mir kam. Und die Idee ist natürlich, dass wir langfristig einen größeren Pool an diesen Teilen aufbauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage inklusiv quasi mitbeantwortet, Paki. Ja, danke. Okay, ich denke, hat jemand noch Fragen an den Marc? Sonst würde ich den Punkt gerne abstimmen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Marc, möchtest du noch was sagen? Nein. Ich würde mich freuen, wenn wir in diesem Jahr sowohl vom Budgetvolumen als auch vom Zeitvolumen mit genügend Vorlauf es hinkriegen, Großplakate auf die Straße zu stellen. Okay, ich glaube, das kann man dem Antrag auch entnehmen, dass du das möchtest. Ja, ich wollte dazu anmerken, ich würde das gerne aufnehmen, was der Marc da vorschlägt, und da aber wirklich mehrere Leute dazu einbeziehen und da das vielleicht auch auf NRW verbreiten, das Konzept, und einfach nochmal überarbeiten mit einer Absprache mit anderen Leuten noch, die sich darum kümmern. Ja, das sehe ich genauso. Also ich würde sogar eher sagen, also ich würde diesen Antrag, der sich jetzt ja nur auf Aachen bezieht, so in der Form ablehnen. Vielleicht gäbe es da die Möglichkeit. Dann lass uns doch, Entschuldigung. Und ich wollte nur kurz sagen, dass wir eine Beauftragung aussprechen, dass er sich da um eine Projektgruppe kümmert und die das ganze Thema dann aufnehmen. Also dann würde ich es euch einfach machen und den Antrag an dieser Stelle einfach zurückziehen. Ich glaube, das ist einfach die sauberste Lösung jetzt an dem Punkt. Und ich verlasse mich darauf, dass wir dann bei Gelegenheit vielleicht nochmal zeitnah in größerer Runde das Thema Großplakate aufnehmen. Wenn das euch jetzt so recht ist. Okay, dann machen wir das so, dann brauchen wir nicht abzustimmen. Dann ist der Antrag mit der Ticketnummer 78624 zurückgezogen. Vielen Dank, Marc. Und verlass dich drauf. Wir haben auch was davon, wenn wir anständige Großplakate auf die Straße kriegen. Danke euch. Gerne. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Ticketnummer 79233. Ausschreibung LPT 2013-2 und TDPA 2013-2. gestellt von der AG Events. Ist da jemand hier? Schon da. Hallo Vaku, erzähl uns bitte was. Ja, also es geht ja darum, dass ein Terminkonzept erstellt worden ist bezüglich Termin zum LPT oder für den LPT und für den TDPA. Wir haben das jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, so steht es ja glaube ich auch in dem, was ich geschrieben habe. Und wir wollten an dieser Stelle eigentlich nur mal daran erinnern, dass wir, also dass der Landesvorstand so schnell wie möglich eine Ausschreibung machen sollte, wenn wir bei der Bewerbungsfrist 31.05. bleiben. Ja, Anmerkungen von Vorstädtlern? Es kam die Idee auf, dass wir den LPT vor die Bundestagswahl ziehen. Anfang September war so, kursierte so. Ich würde das gerne zur Diskussion stellen, ob das ein Wahlkampf außenwirkungsmäßig positives Signal wäre, wenn wir kurz vor der Bundestagswahl uns um unser Landesprogramm kümmern. Würde mich mal interessieren, wie da so die Meinung ist. Also ich finde das ein bisschen schwierig. Wir müssen bedenken, wir haben halt Listenkandidaten und Direktkandidaten, das sind schon über 120 100 Piraten insgesamt, die aktiv sind, die auch in der Regel beim LPT sind, die wahrscheinlich in der Zeit flachfallen werden. Also ich kriege jetzt auch erste Termine schon rein. Ich bin ja auch noch direkt Kandidatin in Münster und die fallen da auch aufs Wochenende. Also die letzten 3 Wochen vor der Bundestagswahl, da sind wir alle im Stress. Ich glaube nicht, dass da ein LPT sinnvoll wäre. Also ich würde da auch nichts von halten, weil wir in erster Linie bei dem nächsten LPT uns über Kommunalwahlprogramm unterhalten und damit können wir mit den Themen und den üblichen Satzungsfu-Geschichten, die dann noch nötig sind, da keinen Blumentopf gewinnen für Bundestagswahl. Okay, noch weitere Anmerkung? Also die Termine sind eigentlich dem bereits beschlossenen Konzept, was damals der Klaus Hammer eingereicht hat, entnommen worden. Also ich meine, man kann das natürlich auch alles umschmeißen, aber ich glaube, vor der Wahl wäre auch Quatsch, weil da müssen wir an den Wochenenden auf der Straße stehen und Infostände machen. Ich würde die Bewerbungsfrist gerne mal ruhig 2 Wochen nach hinten schieben. Ja, ich glaube auch, dass das Sinn macht. Finde ich auch gut. Und ich möchte das aufnehmen, was eben noch jemand in den Raum geschrieben hat, dass wir aber trotzdem nicht vergessen sollten, dass wir nach der Bundestagswahl auch noch einen BBT haben werden. Steht da schon ein Termin fest? Das steht auch in dem, was ich euch geschrieben habe, drin. Die sind dann momentan gerade auch dabei, das zu entscheiden. Also die mambeln auch gerade. Und ja, dann sind wir doch einfach schneller. Meinst du, die halten sich an uns? Ich glaube, es wäre besser, wir warten den Termin ab und setzen den unsrigen dann. Ja, sowieso. Es war jetzt nur mal so, das wäre das Konzept und bitte denkt dran, dass wir da bald halt eben eine Ausschreibung machen müssen, damit wir auch möglichst gute und viele Bewerbungen bekommen. Dann würde ich den Antrag gerne verschieben, bis der Termin vom BPT feststeht. Ist auch eigentlich gar kein Antrag. Das würde ich würde die Ausschreibung schon ganz gerne starten. Ja, ich würde auch sagen, lass uns den abstimmen und die Ausschreibung einfach so in Angriff nehmen. Nee, der Anmerk ist schon richtig, das ist nichts, was wir abstimmen können in dem Sinne, weil es kein Antrag ist. Ja, gut, wir müssten im Prinzip jetzt jemanden dann benennen, der sich drum kümmert. Also wenn ja. Ich halte eine Ausschreibung, ohne einen Termin vorher anzugeben, für, ich sag's mal vorsichtig, recht sinnlos. Weil, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, es sich nur Leute bewerben oder Organisationseinheiten oder wie auch immer, wenn ein Termin feststeht, weil sonst gar keine Termine eingeholt werden können, wann irgendwelche Hallen zur Verfügung stehen. Deswegen, ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch ganz genauso. Wir sollten das deswegen verschieben, weil das macht echt keinen Sinn, bei den Hallen anzufragen. Die können zwar eine Terminauswahl dann kriegen, können sich grob die Preise einholen, aber sie können keine Ausschreibung fertig machen. Das geht nicht. Kurze Anmerkung, im Patch steht schon, was ich links auch ins Mumble gepostet habe, dass diese Terminbeschreibung in der Ausschreibung dann angepasst wird und erst dann veröffentlicht wird. Also kann das im Prinzip jetzt schon mal vorbereitet werden und sobald wir den Termin haben, dann auch veröffentlicht werden. Ja, aber dann müssen wir ja dazu jetzt, das ist ja unsere ganz normale Vorstandsvorarbeit, dazu müssen wir jetzt nichts beschließen. Ja. Genau, so sehe ich das auch. Okay. Schön. Alles klar. Machen wir weiter. Wir haben als nächstes einen Antrag ohne Inhalt. Das ist mein geliebter Dummy. Falls ihr spontan noch Anträge haben wollt oder so, brauche ich den. Alles klar. Dann kommen wir weiter an den Antrag mit der PET-Nummer 78726. Ein Antrag von den Düsseldorfern zum Japan-Tag am 25.05., die ein Budget von maximal 800 Euro für den Druck von Werbemitteln haben wollen. Ich sehe, der Eiself ist schon im Sprechenbereich. Erzähl doch mal. Ja, wie ihr wisst, ist am 25.05. Japan-Tag. Viele kennen den Japan-Tag. Zwischen 10.000 bis 35.000 Menschen, je nach Wetterlage, inklusive Nachtfeuerwerk. Frank, du bist relativ leise. Besser? Ja. Nee, lauter. Also, jetzt lauter, aber vorher war es eigentlich besser. So, wir waren gestern auf dem DGB-Fest und hatten ja noch diesen Nachtflohmarkt. Das heißt, wir haben unser altes Werbematerial und sonst was verbraucht. Wir haben in Düsseldorf eigentlich eine Grobkonzeption, dass wir NRW-Flyer, Luftballons und sonst was brauchen. Auch diese Schwerter, die letztes Jahr sehr gut weggegangen sind. Da haben wir letztes Jahr knapp 5.000 von verteilt. Da hat man natürlich noch ein bisschen Überschuss nach dem Wahlkampf. Wir können es in Düsseldorf alleine nicht wuppen, ich sag jetzt mal, um Material zu beschaffen. So, und deswegen hatten wir jetzt den Antrag an euch gestellt, ob ihr uns finanziell unterstützen könnt, sodass das Geld dann an den KV geht, um dann halt Werbematerial zu besorgen für den Japan-Tag. Weil das noch vor dem Wahlkampfbeginn ist, Straßenwahlkampf, dürfen wir natürlich dieses Jahr nicht die Werbematerialien benutzen, wo Piraten wählen draufsteht. Und deswegen sind wir sehr schwach besetzt. Das würde uns freuen, wenn wir ein bisschen Geld dazu kriegen. Dagegen, aber nicht prinzipiell. Ich würde das Geld nicht dem KV Düsseldorf geben, sondern ich würde einfach euch Zugriff auf das Landesmaterial geben, dass ihr euch davon die Dinge nehmen könnt, die ihr braucht. Dann gebt uns einfach das, was ihr an Material braucht, das legen wir oben drauf. Es kommt sowieso jetzt einiges in die Berti rein. Das könnt ihr dann da abgreifen, so würde ich das machen. Steht denn schon fest, was kommt? Die beschriebenen Dinge, die du da gerade genannt hast, werden dabei sein. Ja, und ergänzend können wir vielleicht noch hinzufügen, wenn ihr noch weitere Wünsche habt, könnt ihr dann ja vielleicht nochmal euch melden. Und wenn das eh Sachen sind, die wir auch im Landesverband brauchen können, dann denke ich, dürfte das kein Problem sein, die auch zu besorgen. Gut, und das ist jetzt Material ohne Wahlwerbung. Ja, das ist Material ohne Wahlwerbung. Das, was du meintest mit diesen Säbeln, das sind ja die ganz normalen Modellierballons, da steht sowieso nichts drauf. Und das andere Zeug ist auch nicht wählt und die Piraten am 22.09. oder irgend sowas, das ist auch nicht drauf. Wann kommen die Sachen nach Düsseldorf? Ich rede jetzt nochmal mit dem Thomas. Ich hatte das schon auf dem BPT gemacht. BPT, ja klar. Auf dem LPT gemacht, wenn da, ich weiß nicht, sind die Bauzäune da? Das kannst du am allerersten beantworten. Ich weiß Frank? Nicht genau, aber ich habe irgendwas gehört, dass sie da sein sollen, ja. Gut, dann das heißt, wir haben da unten die Lagerfläche soweit abgesperrt. Das heißt, wir können im Prinzip beginnen, wenn ich jetzt nochmal mit den Wahlkampfkoordinatoren gesprochen habe, das Zeug da einzulagern. Dann ist das da. Gut. Gut, dann würde ich den Antrag gerne abstimmen. Ali? Enthaltung. Christian? in der Form, wie er gestellt ist, dann dagegen? Ich bin auch in der Form dagegen. Carsten? Dagegen. Daniel? Dagegen. Sasa? Dagegen. Maja? Dagegen. Paki? Dagegen. Und Steffi? Ich bin auch dagegen. Könntet ihr mich bei dagegen dann reinschreiben? Nee, du Abweichler. Du darfst ruhig bei deiner Enthaltung bleiben. Nein, du stehst jetzt da unten und musst hochgucken, Ali. Könntet ihr vielleicht ein Ticken ein bisschen langsamer abstimmen? Ja, klar. Danke, wir sind alle dagegen. Okay, und dann eine Bitte an dich, Jens. Könnten wir das ein bisschen random abstimmen und nicht jedes Mal bei mir anfangen? Ich kann das nächste Mal gerne von unten anfangen, Ali. Sonst nehme ich meinen Nachnamen als ersten Buchstaben und lande unter Steffi. Kein Problem, ich kann das auch mal von unten abstimmen. Wir können das ja immer wechseln. Dann bleiben wir auch alle wach. Kommen wir zum nächsten Antrag, den Antrag mit der Ticketnummer 79145, und zwar eine Barkasse für die Berti. Antragsteller ist Thomas Heinrich, bist du da? Ja, ist aber noch ein S am Name. Entschuldigung. Kurze Info noch, die Bauzäune sind da, ein Schloss haben wir allerdings noch nicht. Okay, danke. Der Antrag für die Barkasse aus dem Grund, weil wir halt immer wieder kurzfristig irgendwas einkaufen müssen und da jedes Mal einen neuen Antrag zu stellen an den Vorstand für die Finanzmittel wäre dann doch ein bisschen müßig, deswegen dieser Antrag hier. Ist übrigens bisher alles immer vorgestreckt worden von Privatpersonen, der ganze Quatsch. Okay. Ich hätte eine Frage an der Stelle. Ihr macht es dann aber nicht nur mit Quittung, sondern auch mit einem Kassenbuch, oder? Wenn du das möchtest, machen wir das so, ja. Ja, also wäre mir lieber. Ich weiß nicht, was Steffi dazu sagt. Das ist eigentlich so üblich, würde ich sagen. Also, dass die Quittungen da gesammelt werden. Und das in irgendeinem Buch, also in so ein Listenheft oder so eingetragen wird, das mit einem Datum und demjenigen, der das Geld entnommen hat, ist eigentlich üblich. Bei Bürokassen. Wenn ich richtig informiert bin, muss es sogar ein lückenloses Kassenbuch sein bei Barkassen. Ja. Muss es. Ja, das muss es, genau. Dann werden wir das so tun und euch glücklich machen. Also ich bin dafür, um jetzt mal die Abstimmungsreihenfolge für komplett durcheinander zu bringen. Ich habe die Abfrage noch gar nicht eröffnet, lieber Paki. Du Rebell. Gut, dann stimmen wir ab. Fangen wir an. Steffi? Ja, dafür. Paki? Ja. Maja? Dafür. Sasa? Ich bin auch dafür. Daniel? Ja. Carsten? Der ist kurz nicht kurz da. Weg. Christian? Ja. Ali? Ja. Und ich bin auch dafür. Dankeschön. Carsten? Der ist nicht da gerade. Ist aber nicht wichtig, es sind mehr als 5 Stimmen, alles gut. Kommen wir zum nächsten Antrag. Das Ticket 79145, ebenfalls von der Berti, ebenfalls von Thomas Heinrich. Wir können also gleich weitermachen. Es geht um ein Budget für die Verpflegung der Helfer in der Berti, also Kaffee, Kekse, Tee und so weiter. Ja, im Prinzip dasselbe wie oben. Wir brauchen das halt aus Gründen und wurde auch bisher immer vorgestreckt. Und ja. Da hätte ich eine Frage zu, warum jetzt einmal die 500 Euro Barkasse und dann extra nochmal 250 Euro für Verpflegung? Da kann ich was zu sagen. Okay. Ich hatte vor 2, 3, 4 Tagen für die Berti eingekauft und hatte Steffi dann angeschrieben, wie das aussehe mit einem Budget. Ich wusste, dass es da was gab. Ich war mir aber nicht sicher, ob das Ganze schon ausgeschöpft war. Und hatte halt darum gebeten, dass ein Budget für Verpflegung, also ein Antrag nochmal von der Wahlkampfkoordination gestellt wird. Das beißt sich jetzt natürlich. Dann habe ich da noch eine Frage zu, weil meiner Meinung nach, so habe ich es zumindest verstanden, war das für Reinigungsmittel und diverse andere Dinge. Sowohl als auch, ja. Bei Verpflegung ist es meiner Meinung nach in den Ausgaben etwas schwierig, wenn wir Materialien für Piraten kaufen. Das sehe ich nämlich auch so. Nicht, dass ich das persönlich ablehne. Ich fände das toll, wenn die Piraten dafür was bekommen, dass sie helfen. Allerdings ist das nicht ganz so im Sinne unserer Ausgaben gedacht. Also es ist eigentlich nicht möglich. Ich würde einen Vorschlag machen dazu. Ich komme gerne im Laufe der nächsten Woche, Montag oder Dienstag, in der Berti vorbei und beginne eine Spendenkasse mit einem Beitrag von mir, der dafür da ist. Lass uns das über Spenden machen. Das haben wir im G2A damals auch so gemacht, dass Essen und Getränke komplett über Spenden finanziert worden sind. Dann kommen wir in diese Bredouille nicht hinein und ich bin auch gerne bereit dazu, den ersten Beitrag in diese Kasse zu legen. Ich bin der Zweite. Finde ich gut. Super Sache, so können wir es machen. Ein Sparschwein, jeder schmeißt was rein, der möchte und ja. Wärst du damit einverstanden, Thomas? Ja, ich denke schon. Wenn Klaus auch für okay hält, dann denke ich, das ist gut. Das ist euer Antrag, nicht meiner. Ich habe das nur vorgeschossen. Schon klar, ja, aber du hast ja da quasi auch... Aber ja, ich halt das... Ihr bekommt ja das Geld, nur nicht aus Landesmitteln, sondern aus Spenden. Ja, ich denke, das wird so funktionieren, also dass wir genug Geld dann für die Leute zusammenkriegen. Aber dabei reden wir nur von Verpflegung, nicht von Dingen, die zum Betrieb der Werte gebraucht werden, oder? Korrekt. Darüber, wo wir zumindest drüber telefoniert haben, wie Putzmittel, Reinigungskrams und den ganzen Zeugs, die Quittung kannst du sofort einreichen, die werden natürlich erstattet. Das ist ja auch das im Rahmen des Budgets, was ich so freigeben konnte, wie ich das auch gesagt habe. Haben wir nicht sowas wie Bewirtungsbelege, dass das darüber nicht auch abgerechnet werden kann? Nee. Nein, wir können Bewirtung von extern, wenn Presse kommt und dergleichen, dann ist das in Ordnung, aber wir können uns nicht intern selbst verpflegen. Okay. Thomas, das wäre aber noch was dann für euch, von wegen Presse, das Budget habt ihr nämlich auch noch nicht. Gut, dann besprechen wir das die Tage. Da habe ich jetzt noch mal eine Anmerkung und Frage zu, weil es gab ja schon mal einen Budgetantrag über 200 Euro und als der Alexander damals die Berti kommissarisch übernommen hat, hat er das so eingerichtet, dass ich die 200 Euro bekommen habe. Da ist ganz viel gekauft worden an was für die Spüle und für den Aufbau der Küche gebraucht wurde und ein neuer Klodeckel und so. Aber unter anderem auch mal Zucker oder Kaffeesahne. Das hast du uns jetzt einfach nicht gesagt. Das war doch für die Presse, oder? Ja, natürlich. Ah, ja, genau, okay. Ich wollte nur sagen, die Abrechnung ist dann auch so gut wie fertig. Ich schulde dem Landesverband noch 18,31 Euro von den 200 Euro. Ich schicke das über die Mailingliste. Ja, ich glaube, der Alex hatte mir auch jetzt auf dem LPT die Belege schon gegeben dazu. Genau, ein paar kommen noch. Kein Problem. Eine formale Frage hätte ich noch an Thomas. Würdest du den Antrag dann zurückziehen? Brauchen wir den nicht ablehnen? Ja, dann ziehe ich den zurück. Okay, Antrag ist zurückgezogen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Kurz. Ja? Ich habe nur eine kurze Frage an Steffi, weil jetzt nichts gegen Thomas mit dem Antrag. Es ist doch damals nach den 200 Euro, sind doch auch schon mal ein Budget von 2000 Euro genau für diese Dinge von Steffi und dem alten Vorstand genehmigt worden. Ist das jetzt widersprüchlich oder ist der alte Vorstandsbeschluss damit aufgehoben? Ihr habt keine 2000 Euro von der Barkasse gekriegt. Nein, aber das war ja für dieses allgemeine Betriebsbedarf, was wurde Sachen von gekauft werden sollten, oder? Nein. Das, was beschlossen wurde, war ein Budget für die Einrichtung der Berti. Diese 500 Euro Barkasse sind für den laufenden Betrieb, dass man nicht für jede Flasche Spülmittel oder sonst was einen neuen Budgetantrag stellen muss. Gut. Danke. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 79160. Kostenübernahme einer Annonce fürs Friedenfest. Antragsteller ist Achim Ossenberg. Ist der anwesend? Oder Stefan Bien, oder Andreas Berg, oder Stefan Hanschick, genau. Oder Lynn Rohr. Entschuldigung. Das hätte ich jetzt als nächstes gemacht. Stefan, da stehen auch noch Unterstützer. Stefan Bien, Andreas Berg, Stefan Hanschick und Lynn Rohr. Ist einer von den Unterstützern anwesend, der für den Antrag sprechen kann? Stefan, komm doch mal hoch. Alter Mann, ist doch kein Dezo. Hallo. Hallo Stefan, erzähl uns was. Ja, wir würden gerne eine Anzeige schalten, zumindest habe ich das noch angeleiert. Das ist eine Festivalzeitung hier in Iserlohn. Und es wird von einem Friedensplenum hier veranstaltet, was sich auch ganz rührend um die Asylbewerber in der Umgebung kümmert. Und sämtliche Überschüsse dieses Festes werden auch diesem karitativen Zweck zugeführt. Also da bleibt nichts über, irgendwie kommerziell oder so. Und wir haben da letztes Jahr schon mal aus privater Kasse eine Anzeige geschaltet, und wir würden das gerne dieses Jahr von unserem VKV bezahlen. Könnt ihr mir gerade den Betrag nennen? Ich sehe das Ticket ja nicht. 80 Euro sind es. Eine Frage an Steffi. Ist das in dem VKV-Budget noch drin? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Kleinen Moment. Märkischer Kreis. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass dem so ist. Ich habe jetzt keine großen Ausgaben im Kopf. Ich sage jetzt einfach mal ja. Ich gucke es aber trotzdem noch schnell nach. Ihr könnt mir unter Vorbehalt zustimmen. Okay. Wenn keine Fragen mehr dazu sind, würde ich den abstimmen? Keine. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann Steffi? Dafür. Passt. Okay. Dafür. Maja? Dafür. Sasa? Dafür. Daniel? Dafür. Carsten? Jo. Jo. Christian? Dafür. Und Ali? Dafür. Damit ist er einstimmig angenommen. Viel Erfolg dabei. Die Firma dankt. Eine Anmerkung an dieser Stelle an die neuen Vorstandskollegen. Im Regelfall sind wir uns dazu angehalten, Anträge an das VKV-Budget immer stattzugeben, wenn da nicht irgendwas Erhebliches gegenspricht. Nur mal als Information nebenbei. Ja, das wusste ich. Ich wollte nur fragen, ob es noch da ist. Das war schon alles. Ja, kann man ja mal erwähnen. Trotzdem danke für die Info, Daniel. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Ticketnummer 79238, Kommunikationskosten, Wahlkampfkoordinatoren. Ein Antrag, der gestellt worden ist von der Solzken. Es geht um eine Telefon-Internet-Flatrate für Telefon und so weiter, da schon ziemlich große Kosten anfallen sind, sprich Kommunikation für die Wahlkampfkoordinatoren. Die Rede ist von 3 Anschlüssen, genau. Gut, ist einer der Antragsteller, ich sehe, der Thomas ist schon da. Ja, es geht im Prinzip darum, dass wir gerne SIM-Karten hätten, um irgendwie die, die Telefon- und Internetkosten mobil übernommen zu bekommen vom Vorstand oder vom Landesverband. Und die billigste Lösung, die es da geben könnte, wäre uns eigentlich recht. Hätte ich eine Frage zu, reichen die SIMs oder geht es auch um Geräte? Ich habe auch noch eine Frage dazu, dann kannst du das vielleicht direkt komplett beantworten. Wenn ihr schon Verträge habt, sind die so teuer, dass die extrem über dem liegen würden, was wir besorgen könnten? Oder weil das könnt ihr auch abrechnen, wenn ihr jetzt sagt, es sind schon zu viele Kosten angefallen. Das ist sehr unterschiedlich bei uns und teilweise ist es auch so, dass die Nummer nicht öffentlich gemacht werden möchte und solche Geschichten. Die kann man aber auch mit Edding unkenntlich machen, ne? Wenn man die, anbringt in die Abrechnung. Ja, ich denke, wegen der Weitergabe. Die Telefonnummer soll nicht rausgegeben werden. Okay. Ja, jetzt habe ich die erste Frage nicht mehr im Kopf. Ob euch die SIM-Karten reichen, ob ihr also die Endgeräte habt? Teilweise. Das müssten wir genauer wissen. Teilweise reicht nicht. Jasna hat derzeit kein funktionierendes Handy. Ich habe Handys. Ich glaube, Solzken auch, aber die bräuchte halt eine andere Nummer und ich glaube, dafür hat sie dann wieder kein Handy. Hä? Also feststeht, wir haben noch eine SIM-Karte auf jeden Fall da. Ich meine, der Goxi hatte gerade hier noch was reingepostet von der letzten Sitzung. Das er dort erwähnte Handy, was noch da war, hat jetzt gerade der Jens. Das heißt, ich habe noch eine rundum sorglos SIM-Karte bei mir rumliegen, die ich übergeben kann. Dann hätten wir einen Fall abgehakt für jemanden, der quasi ein Handy hat und nur die SIM-Karte braucht. Dual-SIM ist noch nicht da. Ich weiß aber auch jetzt nicht, war das in dem Antrag drin? Waren zwei SIM-Karten auch für die Tech? Da steht Multisim auf jeden Fall in dem Antrag, weil ich glaube, Solzken und Jasna haben auch Tablets ohne SIM. Also was im Antrag drin steht, sind drei Multisims und eine Mikro-SIM. Okay, eine Mikro-SIM haben wir sozusagen. Dann müsste man sich noch um die Multis kümmern. Ich würde gern dem Antrag für die SIMs jetzt so schon zustimmen bzw. ihn abstimmen lassen, würde dich dann bitten, Thomas, noch bis zur nächsten Vorstandssitzung klarzustellen, welche Handys ihr jetzt wirklich braucht oder ob ihr noch welche habt, ob wir da wirklich neue Handys kaufen müssen oder nicht, um dann noch in einem zweiten Antrag die Handys zu beantragen. Alles klar. Das können wir auch dann im Umlauf machen, ne? Ja, ja, sicher. Wenn keine Fragen mehr dazu sind, würde ich das dann gerne abstimmen. Also nur noch mal als Anmerkung, es geht sich um Verträge für 24 Monate. Das ist eben das Problem bei der Sache. Also wenn einer von euch allein nur schon bereit wäre, seine Nummer auch so zu benutzen, die er jetzt aktuell hat. Ne, ihr könnt das halt, wir übernehmen euch gerne für ein halbes Jahr die Kosten, was aber immer noch, oder vorausgesetzt ein halbwegs normaler Vertrag ist halt die Grundlage, immer noch wesentlich günstiger wäre, als wenn wir jetzt für 2 Jahre neue Verträge ankaufen halt. Was ist denn sonst mit einer Prepaid-Monatsflat, die monatlich gekauft werden kann? Genau, die geht nämlich auch noch. Das ist eine gute Anmerkung. Super, Sasa, danke. Stimmt. Ja, ich habe gerade überlegt, wir haben natürlich nächstes Jahr Kommunalwahl und Europawahl, aber das wäre dann auch nur über ein Jahr und nicht über zwei. Also ich plädiere da auch eher für die Prepaid. Zwischendurch würden die auch weiterlaufen, die Verträge, und quasi nicht genutzt werden. Das wäre auch nur Kosten. Prepaid kannst du jeden Monat dann zubuchen, wenn du es brauchst. Ja, und ich glaube, preislich tut sich das auch nicht wirklich viel. Also die Prepaid-Angebote sind da mittlerweile fast genauso günstig wie die Vertragsangebote. Dann wäre meine Bitte, ja, Thomas? Wir klären das nochmal intern, was, wie, wo lange gebraucht wird und so weiter, und bitten euch, den Beschluss zu vertagen, sodass das dann unter der Woche vielleicht im Umlaufbeschluss geklärt werden kann. Ja, Könntet ihr eventuell dann auch schon Angebote dabei packen, oder macht das Carsten? Ich würde gucken, weil wenn wir über Multisim reden, ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob Prepaid auch Multisim beinhaltet, ne? Okay, aber Prepaid kann normal kein Multisim, aber da kann man dann, je nachdem kann es günstiger sein, zwei Prepaid-SIM-Karten anbieten als eine Multisim, vor allem mit 24 Monaten Vertragslaufzeit. Ich gucke mir das mal an. Okay, ich würde aber... möchtest du diesen Antrag, so wie er ist, erstmal zurückziehen und wir formulieren den nochmal neu, wenn wir genau wissen, was wir wollen? Ja, das mache ich. Okay. Super. Dann ist der Antrag zurückgezogen. Wir kommen also zum nächsten Antrag. Du kannst eigentlich schon direkt oben bleiben. Ja, warte bitte. Könnten die Koordinatoren mir dann bitte noch sagen, wer die eine SIM-Karte bekommt, damit wir sie dann in Betrieb nehmen können? Diese Mikro-SIM, ich glaube, das war Andreas, aber da war irgendwie eine ganz merkwürdige Regelung. Wir reden einfach nochmal. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Der ist auch von euch. Und zwar geht es um die Beauftragung für die Büroleitung. Da möchtet ihr eine Beauftragung für Britta Sündgerath und Claudia Hagenschulte als Büroleiterin von der Berti. Richtig. Eigentlich ist damit alles gesagt, oder? Was ich nur nicht verstehe, ist, dass da rückwirkend steht. Das gleiche wollte ich auch ertragen. Ja, im Grunde genommen helfen wir uns bei der Arbeit da schon die ganze Zeit. nehmen diese Arbeit im Grunde genommen wahr schon seit dem Zeitpunkt, der da drin steht. Wenn das rückwirkend geht, wäre das toll. Wenn es nicht geht, dann ab sofort, bitte. Welche Auswirkungen hat das denn, dass da rückwirkend eine Beauftragung gemacht wird? Fahrtkostenerstattung etc. Okay. Ich möchte mal die Frage aus dem Raum aufgreifen von ISAF, der nach der öffentlichen Ausschreibung fragt. Jo. Nicht ganz zu Unrecht, wie ich an der Stelle anmerken möchte. Das sehe ich genauso. Also sowas sollten wir definitiv immer ausschreiben und nicht einfach vergeben und beauftragen dann. Also die Britta ist wie gesagt schon seit Anfang an mit dabei, mindestens 3 Tage die Woche nachmittags, bis auf 2 Wochen, in denen sie durch... Harald, darf ich dich kurz bremsen? Das beantwortet die Frage nicht, wie lange sie dabei ist. Das sagt was über ihre Qualifikation, aber nicht, ob es eine Ausschreibung gegeben hat. Wenn die Ausschreibung notwendig ist, dann werden wir eine machen. Mach die von mir aus auch kurz, ne? Also das ist, macht eine öffentliche Ausschreibung, 14 Tage oder sowas, dann können wir das gerne machen. Ich habe mal kurz eine Frage, wer ist denn Britta? Hat die Nick? Also aus purer Neugierde. Ja. Capitanio auf Twitter. Ah, kenne ich, danke, tschüss. Ja, ich würde trotzdem, Moment, ich würde gerne noch was fragen. Braucht es für eine Beauftragung eine öffentliche Ausschreibung? Es geht hier nicht um Geld, das bezahlt wird. Also es gibt keinen Lohn dafür. Man kann höchstens Kosten abrechnen. Ist halt die Frage, ob wir wirklich eine Beauftragung, eine Ausschreibung dafür brauchen. Also wir haben es bei der Wahlkampfkoordination, hat es der alte Vorstand ja auch getan. Und ich fände es bei solchen Sachen schon gut, weil es immer doch Leute gibt, die dann irgendwie vorher nichts davon mitbekommen haben, sich das eventuell auch vorstellen könnten. Und ja, wir wollen Chancengleichheit haben und deswegen wäre ich ganz arg dafür, dass solche Sachen ausgeschrieben werden. Also wir haben jetzt an der Stelle auf eine Ausschreibung verzichtet, hatten wir ursprünglich vor, haben aber dann die beiden halt ja, mit ihnen zusammengearbeitet. Und das lief halt darauf hinaus, dass wir sehr eng zusammenarbeiten müssen und mit den beiden einfach auf einer menschlichen Ebene auch verdammt gut können. Das war der Grund, warum wir dann letztendlich auf eine Ausschreibung verzichten konnten. Ja, das kann dann hinterher bei der Bewerbung ja aber auch alles genannt werden. Das steht ja jedem frei, wie die Bewerbung dann ausschaut. Da mag ich mal was zu sagen. Das Problem hatten wir schon bei der Anonymisierung. Jetzt haben wir das Problem, wir machen hier eine Ausschreibung, wo sich dann 2 Leute drauf bewerben plus X, wo eigentlich früher jeder schon weiß, dass die Leute, die hauptsächlich da die Beauftragung als Wahlkampfkoordinatoren haben, genau diese beiden haben wollen. Da ist doch so eine Ausschreibung eigentlich nur Sache, die uns Zeit raubt und unnötige Formalfickerei, oder? Ja. Also ich würde dazu sagen, dass wir die Beauftragung an die Wahlkampfleitung, an die Wahlkampfkoordination gegeben haben, sich um alles zu kümmern, und dazu gehört auch zu sagen, wer die Büroleitung ist. Eben, ich würde da gerne auch die Claudia zu Wort kommen lassen, weil die hat in erster Linie mit der Britta zusammengearbeitet und ja, ich sag mal, Claudia ist mit auch da in der Büroleitung schon tätig und kann am besten sagen, mit wem sie da zusammenarbeiten möchte, und ich denke, das ist auch wichtig, dass man da als Team harmoniert. Also ich würde mich freuen, wenn wir da es hinkriegen, vielleicht den Formalkram auf das Minimum zu reduzieren. Also der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, als es an diesem einen Sonntag um die Vorstellung der Konzepte ging, habe ich damals schon angedroht, dass ich unabhängig davon, ob ich jetzt zu dem Team gehöre, was die Koordination, die Beauftragung bekommt, auf jeden Fall mitarbeiten werde. Das habe ich dann auch getan, wobei die Solzgen schneller war, die ist schneller auf mich zugekommen als ich auf sie. Was ich zu der Ausschreibung sagen möchte, wie gesagt, ich habe selber zu einem Wahlkampfkoordinatoren-Konzeptteam gehört und wir hatten damals auch die Posten der Koordinatoren und der Büroleitung direkt fest besetzt. Wenn da im Nachhinein gekommen wäre, ja, wir möchten aber, dass ihr das ausschreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das zumindest kritisch gesehen, weil man sich im Vorhinein ja schon als Team zusammenfindet und dieses Konzept mehr oder weniger gemeinsam erarbeitet. Das war ja auch der Wunsch, dass die Wahlkampfkoordinatoren mit einem kompletten Team antreten. Ich persönlich komme mit Britta sehr gut klar. Wir ticken sehr ähnlich, haben aber gleichzeitig unterschiedliche Schwerpunkte. Britta macht halt sehr viel mit der Logistik vor Ort. Ich mache viel mit Materialbeschaffung, mit Formalfu. Ich komme mit den anderen auch ganz gut klar. Die mit mir, glaube ich, auch. Wenn ihr eine Ausschreibung haben wollt, ich habe kein Problem drauf, mich zu bewerben. Vielleicht gibt es Leute, die geeigneter sind oder die näher kommen. Wenn es jetzt rein um die Fahrtkosten geht, kann ich dazu sagen, dass ich meine Fahrtkosten nicht in Anspruch nehmen werde, beziehungsweise komplett an die Partei zurückspenden werde. Nein, nicht als ich kaufe mir diese Beauftragung jetzt, sondern einfach nur als Fakt. Also da braucht sich jetzt keiner Sorgen drum machen. Und bevor jetzt das Argument kommt, ja, Zeit. Ich habe sowieso jetzt ab Mai dreimal in der Woche einen Termin da in der Nähe vor Ort, werde also so oder so in Düsseldorf sein, wo ich die Fahrtkosten eh bezahlt kriege. Ja, ihr habt recht mit dem Konzept, das hatte ich von auch nicht ganz auf dem Schirm. Ja, alles gut. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich den Beauftragungsantrag gerne abstimmen. Sind noch Anmerkungen oder Fragen dazu? Darf man noch? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann stimmen wir ab. Ich fange mal wieder oben an. Hat jemand gefragt, darf man noch? Leonie wollte noch was sagen. Ja, deswegen habe ich gerade gedacht, ob jemand noch Anmerkungen hat. Ja, ich weiß nicht, ob du euren Kreis meinst oder uns auch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt die Posten auch besetzt werden, die Leute für sinnvoll halten. Ich meine, wir haben ja extra einen Verantwortlichen benannt, damit jetzt Struktur reinkommt und so. Ich fände es nur unglücklich, jetzt nachträglich Leute zu beauftragen und damit bestimmte Erstattungen oder Bezahlungen zu verbinden. Dann würde ich es lieber so halten, dass die Leute, die schon tätig waren, die Möglichkeit haben sie ja generell, Erstattungen von Fahrtkosten und so zu beantragen, dass da einfach gleiche Verhältnisse herrschen. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass es zu Unmut kommt, wenn viele schon in welcher Form auch immer da mitgeholfen haben und sich dann fragen, ja, warum ist der jetzt nachträglich beauftragt? Ich habe doch das Gleiche gemacht oder fast genauso viel. Also unterstelle ich keinem, aber halte ich nur grundsätzlich für den besseren Weg, das dann davon zu trennen. Thomas, wärst du dann dazu bereit, das rückwirkend daraus zu nehmen? Ja, von mir können wir das gerne tun. Ich weiß, ob man den Antrag jetzt im Wortlaut noch so ändern kann. Kann man das? Einmal so. Bitte die Formalficker, kann man das noch ändern jetzt? Wir können noch copy-pasten und als Vorstand auch selber einen neuen Antrag einbringen, was auf dasselbe hinauslaufen würde. Wir können auch umformulieren, das ist ja nicht das sich unkritisch. Dann würde ich gern das rückwirkend zum 10.04.2013 rausnehmen und damit ist es dann ab heute und dann gibt es keinen Unmut darüber, wer schon geholfen hat und was weiß ich was, dann ist die Nummer nämlich raus. Wichtig ist nur an der Stelle, dass auch für die gesamte Reisekostenerstattung, also es muss immer irgendwo nachprüfbar sein und damit meine ich nicht mich, sondern dass in dem Dienstplan halt festgehalten ist, wer wann wo ist, damit wir auch die Reisekosten entsprechend absetzen beziehungsweise auch als Spende generieren können. Sonst wird es unübersichtlich und das erkennt dann auch hinterher kein Prüfer mehr an. Alles klar. Alles klar, dann stimmen wir ab. Ali? Dafür. Matt? Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten? Jo. Daniel? Dafür. Sasa? Dafür. Maja? Dafür. Haki? Claro. Und Steffi? Ich bin auch dafür. Und ergänzen nochmal kurz im Zweifelsfall gegenzeichnen lassen einfach. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Dankeschön. Kommen wir zum Antrag mit der Ticketnummer 79282, externer Fotograf für Kandidatengruppenfoto. Antragsteller ist Solzgen. Ist jemand hier? Ich mache das wieder in Vertretung. Hier. Ganz kurz, bevor ihr mit dem Antrag anfangt, ich muss mich für heute leider verabschieden. Ihr seid ja genug, ihr seid beschlussfähig. In dringenden Fällen könnt ihr mich wie immer erreichen. Kein Problem, Steffi. Alles klar. Wunderschönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, ich finde den Antrag gerade nicht. Ich suche mal meine E-Mails. Ich glaube, da steht da drin. Ansonsten Zeile 417 im Pad. Genau, steht im Pad. Wenn mir alle den Link zum Pad gibt, dann mache ich das auch gerne da. steht aber auch hier oben im Vorstandssitzungsraum. Wenn du da drüber gehst, kannst du den bearbeiten und den Link rauskopieren. So, ich hab's. Was ist. Ah, da steht er, ja. Es geht darum, dass, dass Fotos gemacht werden. Das ist auf Anraten von Günther Bender hin, sind das professionelle Fotos von den entsprechenden Listenkandidaten zeitlichen Zusammenhang mit dem Bundesparteitag. Okay. Ich würde dazu gerne was sagen. Ich würde auch gerne was sagen. Dann fang an. Okay, soweit ich das verstanden habe, ist ja dieser Herr Bender von den Kandidaten selber beauftragt worden. Ja. Warum sollen wir dann die Kosten für diesen Fototermin übernehmen? Weil das die Kosten sind für den Herrn Bender oder sonst irgendwas, sondern für die Fotos, die dem Wahlkampf generell zugutekommen. Aber die macht doch sonst auch noch der Bartiers und das unter anderem auch auf dem BPT. Oder habe ich da jetzt falsch was im Kopf? Würde gern was dazu sagen, weil ich heute sowohl mit einem der Top-10-Listenkandidaten als auch mit dem Tobi aka Unterstrich telefoniert habe, als auch mit der Solsken und alle drei zu diesem Antrag befragt habe. Und zwar ist es so, dass dieser Fototermin nicht nur für die NRW-Listenkandidaten ist, sondern noch für diverse andere, also auch aus Berlin, Norddeutschland, aus Niedersachsen und so weiter. Die Kosten von 240 Euro, die da drin stehen, beziehen sich auf die kompletten Fotokosten, das heißt das Fotoshooting selber inklusive der Bildbearbeitung. Es wird nicht anteilig aus den anderen Landesverbänden oder aus dem Bundeswahlkampfbudget was dazu gezahlt. Es wäre ein komplettes Bezahlen aus NRW. Als Argument dafür, warum es ein externer Fotograf machen soll und nicht der Tobias Eckrich, der ja eigentlich Bundespressefotobeauftragter ist, wurde genannt, dass der Tobias Eckrich für die Außenaufnahmen keinen Blitz hat. Ich habe mir das von ihm erklären lassen. Er ist der Meinung, man braucht das für Außenaufnahmen gar nicht. Normalerweise wird bei Außenaufnahmen bei Tageslicht auf keinen Fall mit Blitz gearbeitet, sondern mit Reflektoren. Das hat er durchaus in seinem Besitz. Er wäre also dazu in der Lage, mit dem Equipment, das er in seinem Besitz hat, die Fotos zu machen. Solsken hatte das von Tobi scheinbar anders verstanden. Da hat es möglicherweise in dem Telefonat Missverständnisse gegeben. Sie war davon ausgegangen, dass Tobi ihr gesagt hat, er könne diese Fotos nicht machen. Tobi sieht das anders. Ich habe dann nochmal mit dem Andreas Graf telefoniert, der ja einer der Top-10-Listenkandidaten ist. Der Vorschlag zu dem Termin kam nicht von den Listenkandidaten, sondern denen ist bloß mitgeteilt worden. In Braunschweig ist ein Fotoshooting, kommt dahin. Insofern haben die sich diesen Termin nicht ausgesucht. Der ist denen von dem Koordinationsteam rund um den Herrn Bender mitgeteilt worden, der inzwischen nicht mehr nur unsere Top 10 der Listenkandidaten betreut, sondern, wie ich heute erfahren habe, auch diverse Kandidaten aus anderen Landesverbänden. Was das für eine Konsequenz hat finanziell, kann uns ja einigermaßen egal sein, weil wir mit seinem Budget ja nichts zu tun haben. Deswegen soll das auch nicht in NRW gemacht werden, das Fotoshooting, sondern in Braunschweig, weil dieser Fotograf, der auch von Herrn Bender vorgeschlagen worden ist, wohl die Location in Braunschweig kennt und diese Location für alle gut erreichbar sein soll. Soviel zu den Infos, die ich habe. Kurz eine Zwischenfrage. Sind das nur Gruppenfotos, die da gemacht werden, oder auch Einzelfotos? Das ist nicht Teil des Antrags und konnte ich nicht rausfinden. Ich habe auch mal eine Zwischenfrage. Jetzt sind da ja Kandidaten auch bei, die nicht aus NRW kommen. Warum soll jetzt NRW alles zahlen? Oder der Antrag beinhaltet doch, dass NRW alles zahlen soll? Ja, das stimmt. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, die Fragen zu stellen, weil selbst Solzgen an der Stelle nur ein Proxy gewesen ist für die Listenkandidaten. Der Unterstrich ist gerade im Sprecherraum, deswegen würde ich gern von Ihnen da was zu hören. Ja, also es waren noch eine ganze Menge andere vor mir da. Ja, aber du bist direkt in der Nummer mit drin und deswegen würde ich gern dich jetzt erstmal hören. Also, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Es gibt ja die Bilder von Barthes, wo es dann auch noch ein paar Sachen mit Lizenzen und Co. gab. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Daraufhin meint irgendjemand, da müssen wir halt eigene Fotos machen in einer Fotolocation. Dann hat man da ganz lange vor nichts gehört. Und jetzt hat mich Claudia heute Morgen angerufen und mir die Nummer von diesem Herrn Bender gegeben, mit der Information, dass sie da wohl jemanden suchen zum Fotografieren. Dann habe ich ihn angerufen. Das Ganze war irgendwie 3 Minuten. Während der Autofahrt ist er rechts rangefahren, hat mir versprochen, mich im Prinzip mittags nochmal zurückzurufen. Das geschah nicht, sondern nur Solzgen rief mich dann irgendwann an, während ich im Landtag saß. Und das Einzige, was ich ihm gesagt habe, war die Tatsache, dass ich einfach aus Höflichkeit ihm direkt von vornherein gesagt habe, eine Outdoor-Blitzanlage habe ich nicht, sehe ich aber in der Form auch nicht für notwendig, weil man es A, wunderbar mit vernünftigen Aufsteckblitzen und Equipment, wie als auch mit Reflektoren machen kann. Und da ich halt gerade eine sonstige Blitzanlage für 1500 Euro gekauft habe, sehe ich nicht ein, für 2500 Euro jetzt noch eine Outdoor-Blitzanlage zu kaufen. Solzgen hatte mich dann kurz gefragt, was das Ganze in Miete kostet. Auf einer schnellen Recherche, die nicht das breite Spektrum abdeckte, war es im Prinzip, wenn man so samstags holt und montags zurückholt, ist man so circa bei 200, 250 Euro Mietkosten. Aufgrund der Trafos, / Akkus, die mitgeliefert werden und die ganzen Sachen ja auch eine ganze Nummer robuster sind. Daraufhin wurde sich dann wohl entschieden, diesen Herrn, der vor Ort ist, zu nehmen. Wie gesagt, ich erachte das in das, was ich jetzt in all den Jahren an Fotografie, Außenaufnahmen und Co. gemacht habe, als das, was ich habe, mehr als ausreichend. Und ja, wie gesagt, ich habe mit diesem Herrn Bender 3 Minuten telefoniert und habe auch nie wieder was von ihm gehört. Okay, danke Tobi. Wir haben da noch andere Leute oben drin stehen, Nixus, Olaf, Schreibreform und Wesen 2.0. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht aufgepasst, in welcher Reihenfolge ihr reingekommen seid. Björn war der Erste. Okay, dann Schreibreform dann. Ich mach mal. Wird jetzt ein bisschen polemisch. Ich fasse also zusammen. Wir zahlen vom LVNRW 240 Euro für einen Fototermin für die anderen Landesverbände, die auf dem letzten öffentlichkeitswirksamen Termin der PiratInnen-Con ihren Termin aus dem Bund bezahlt gekriegt haben, um ihre Kandidaten auf die Bühne zu setzen, und nehmen diese 240 Euro, die verteilt werden über einen Mann, wo beschlossen worden ist, dass er keine offizielle Beauftragung kriegt, ja? Bitte nicht. Okay, danke. Ich gehe einfach mal von weiter. Ich glaube, Nixus war der Nächste. Ja, zu den Kosten kommt mir irgendwie in den Sinn, Braunschweig ist von NRW nicht super zentral, mag von Berlin gut erreichbar sein. Ist das dabei berücksichtigt, dass vermutlich auch die Fahrtkosten hinzukommen bei dem Termin, die ja wahlweise übernommen werden, auch wenn sie möglicherweise zurückgespendet werden? Meine Auskunft dazu von den Listenkandidaten war, dass die Kandidaten ihre Fahrtkosten selber übernehmen. Nichtsdestotrotz ist es die Frage, ob es für Sie günstig ist, diese Fahrtkosten zu übernehmen, wenn sie denn anfallen. Und wenn Sie woanders die Location oder das Termin stattfinden würde, würde das Ganze insgesamt günstiger ausfallen. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es hängt ja von der anderen Location ab. Exakt. Wären denn überhaupt alle Listenkandidaten da? Es sind nicht alle, die da sind. Also zumindest die Top 10, meine ich. Also nach meinen Informationen sind 8 Listenkandidaten aus NRW in dem Team von Herrn Bender. Er hat insgesamt 15 Leute, die er betreut. Darunter sind auch Kandidaten aus Bayern, aus Berlin und Teile des BUFOs, soweit ich weiß. Und Christopher Lauer, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe aber da keine, also ich habe das auch nur recherchiert mit dem Uwe zusammen und eine wirkliche Rückmeldung oder eine Rücksprache mit Herrn Bender habe ich da jetzt persönlich nicht. Ich kann das aber bestätigen. Okay. Dann haben wir noch Olaf und Wesen 2.0. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, ich suchte gerade einen anderen Raum. Achso, hallo Olaf, viel Erfolg beim Suchen. Wesen 2.0. Ja, also zum einen halte ich den ganzen Antrag für ablehnenswert und zum anderen hätte ich gerne gewusst, weiß irgendjemand, wie das mit der Lizenzierung aussieht? Also unter welcher Lizenz bekommen wir denn die Bilder, wenn wir da schon Geld für bezahlen? Dürfen wir die dann frei verwenden oder eher nicht so? Nicht Teil des Antrags und auch nicht in unserem Wissen. Jens als nächster, Seitenbusch. Ja, einiges kann ich auf jeden Fall schon mal aufklären. Ich habe den Antrag zwar nicht gestellt, ich weiß auch nicht so genau, warum wir über 240 Euro reden, wenn wir eigentlich in der Größenordnung von ein paar tausend Euro über Reisekosten reden sollten in den nächsten 5 Monaten. Das scheint mir das Verhältnis irgendwie nicht so ganz richtig zu sein, aber dieses Kandidatenteam besteht mitnichten aus Teilen von Bufo und Christopher Lauer oder ähnlichen Leuten. Ich weiß aber, dass die Fraktionsvorsitzenden der 4 Landtagsfraktionen auch gebeten wurden, da hinzukommen und mit auf dieses Foto zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was da Tolles in Braunschweig ist, warum man das als Hintergrund nimmt. Egal, wo wir es machen, müssen viele Leute reisen. Das ist mal auch klar. Also hier Andi und Alex kommen zum Beispiel aus Ingolstadt und aus München. Man kann jetzt auch noch einen anderen Terminpunkt finden. Wir müssen es halt nur relativ kurzfristig alles immer machen. Die Kandidaten aus NRW, das sind ja mindestens 7 oder auch 8, die würden sich, glaube ich, schon beschweren, wenn sie nach Braunschweig kämen. Also es hat sich bisher von denen keiner beschwert. Insofern ist das das kleinste Problem. Man muss sich halt irgendwo treffen. Eine Frage, da ja nächstes Wochenende der Bundesparteitag ist, wo mit Sicherheit auch in Neumarkt ist die eine oder andere Möglichkeit geben wird, ein Foto zu machen und die Leute sowieso da sein sollten. Was spricht dagegen, da die Fotos zu machen und dann Bartjes oder den Unterstrich zu nehmen, die gesagt haben, dass sie dazu in der Lage sind und es würde uns nichts kosten? Wie gesagt, ich habe den Antrag nicht gestellt, aber ich denke mir, wir werden das Foto so oder so machen, egal ob es der Landesverband finanziert oder nicht, weil es einfach an der Stelle sinnvoll ist. Man kann nicht alles immer auch anders machen. Also man kann immer Fotos machen, aber mit solchen Fotos kann man dann nicht das machen, was man vielleicht mit diesem Foto machen will. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wer alles beim Bundesparteitag da ist. Vielleicht sind gar nicht so viele da, wie man denkt. Also keine Ahnung. Ja, aber so es geht jetzt ja auch ganz viel, keine Ahnung. Es geht jetzt ja hier auch ganz konkret um einen anderen Fotografen. Also das ist halt auch das, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil halt eben der Bartjes auf dem BPT auf jeden Fall Fotos machen wird. Und der Unterstrich hat sich auch angeboten. Es sind sehr professionelle Fotos von beiden. Da stelle ich das Können absolut nicht in Frage. Deswegen, klar, Foto muss gemacht werden, wird gebraucht, aber ich weiß auch nicht, warum wir da einen externen zu beauftragen sollten. Der Unterstrich hat noch eine Wortmeldung angemeldet zwischendurch. Ja, also prinzipiell muss ich natürlich zustimmen. Ja, es macht Sinn, sowas zu machen und ich finde jetzt auch für einen Landesverband, der so wenig Geld auf dem Konto hat, 240 Euro auch nicht wirklich viel. Was mich als einfach nur in dieser ganzen Geschichte irritiert, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, wenn da wirklich große Gruppenfotos gemacht werden soll mit allen und Co., dann frage ich mich, mit was für einer Blitzanlage dieser Typ auflaufen muss, damit alles ausgeleuchtet. Also wie gesagt, ich bekomme halt keine Informationen. Mir wird diese Geschichte von Minute zu Minute suspekter. Am Geld würde ich es jetzt nicht ausmachen. Also es ist für mich nicht rund. Es ergibt sich für mich aus fotografischer Sicht absolut keinen logischen Zusammenhang. Unabhängig davon, dass selbstverständlich man immer irgendwo gute Fotos machen kann und sie auch brauchen kann. Und wie gesagt, ganz kurz, weil diese Frage immer aufkommt. Bartje stellt seine Fotos aus gewissen Gründen immer nur in Schwarz-Weiß zur Verfügung. Das ist so, das muss man akzeptieren oder man lässt es sein. Womit ich kein Problem habe. Das ist aber auch mein Problem, was du so ein bisschen angesprochen hast. Also um die 240 Euro, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht weinen an der Stelle, aber das ist halt so ein undurchblickbares Kudelmudel einfach. Okay, dann würde ich gerne, ich glaube, es ist alles gesagt, vielleicht noch nicht von jedem, aber es ist alles gesagt. Das heißt, ich würde jetzt gerne abstimmen. Fangen wir unten an. Paki. Dagegen. Maya. Dagegen. Sasa. Dagegen. Daniel. Dagegen. Carsten. Dagegen. Ich bin auch dagegen. Ad. Dagegen. Und Ali. Dagegen. Okay. Ich finde, nichtsdestotrotz würde ich noch gerne einen Kommentar dazu abgeben. Wir müssen uns natürlich, ich weiß, es geht hier nicht um diese 240 Euro eigentlich, sondern wie das gelaufen ist. Wir müssten uns vielleicht generell noch Gedanken drum machen, wie wir damit umgehen als, ich sag mal, relativ reicher Landesverband, wenn solche Anfragen kommen. Das ist eine generelle Anfrage, wie wir damit umgehen. Da sollten wir vielleicht nochmal an einem anderen Termin drüber reden. Richtig. Ich finde auch wichtig, dass wir als Vorstand, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber eine zumindest gewisse Anforderung an einen Antrag stellen, weil hier wird überhaupt nicht ersichtlich, was da für ein Produkt am Ende rauskommt und was wir davon im Endeffekt haben. Wir haben keinen der Listenkandidaten hier, der irgendwie sagen kann, gibt es da Einzelfotos? Nee, ja, aber er kann uns ja nichts sagen. Also er hat ja nur allgemein irgendwie was dazu gesagt, aber gibt es da jetzt Einzelfotos, wo werden die eingesetzt und so weiter und so fort. Ich denke schon, dass das, wenn wir das bei kleinen Summen so handhaben, dann kommen auch größere Anfragen und ich denke schon, dass wir da irgendwo ein gewisses Prinzip beibehalten sollten. Ich bin da kein Prinzipienreiter, wer mich kennt, weiß, dass ich da auch durchaus mal flexibel reagieren kann. Aber es kommen jetzt auch sehr viele Ausgaben auf uns zu im Wahlkampf und wir verlieren da den Überblick, wenn wir nicht genau sehen, wo wir das Geld reinstecken. Ich halte das für sinnvoll, dass wir auch in Absprache mit Herrn Bender, den wir dann, wenn er denn dann tätig ist, den auch sehr stark mit in die Kommunikation einbeziehen müssen und er es sich nicht so einfach machen sollte, da einfach irgendwelche Termine anzusetzen und dann Kohle dafür anzufordern. Ich fände das schön, wenn er da die Kommunikation mit uns auch sucht oder einer von den Kandidaten, die betreut werden. Alles klar, dann kommen wir zum... Ich würde gern... Darf ich eine kurze Bemerkung noch machen? Ganz kurz. Die schließt sich direkt an. Ich würde wirklich im Sinne von allen Beteiligten und auch im Sinne von dem Presseteam darum bitten, dass der Vorstand die Rolle des Herrn Bender wirklich generell klärt. Das ist keine Kritik an dem, was er tut. Es ist nur die Bitte, Klarheit zu schaffen, von wem ist er beauftragt, für wen arbeitet er, welche Aufgaben übernimmt er. Wir hatten einen Termin am 1. Mai, wo wir relativ lange gesprochen haben, aber all diese Fragen sind dabei nicht angesprochen worden. Und das ist mein dringender Wunsch, Klarheit schaffen, was macht er, für wen spricht er. Wenn ich zum Beispiel bedenke, dass er für 8 Listenkandidaten aus NRW jetzt anscheinend aktiv ist, Fototermine arrangiert werden sollen. Prima, wenn die Fotos gut sind, umso besser. Was ist dann mit den anderen beiden? Das sind alles Fragen, die sich für mich stellen und die sollten geklärt werden. Danke. Ist angekommen. Das kann man eigentlich auch relativ klar mit einem Satz nochmal erklären. Aktuell ist der Herr ein privater, in Anführungszeichen Angestellter oder Beauftragter der betreffenden Leute. Hat aber mit dem Landesverband nichts zu tun. Genau, und da müssten nämlich auch privat die Kosten aus seinem von den Leuten bekommenes Budget bezahlt werden, nicht von uns. Alles klar. Ich bin ein bisschen hetzig, oder? Das sagt mir, wenn es blöd ist. Nö, nö. Super. Wir reden, wir reden einfach weiter. Genau. Oder so, genau. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Ticket Nummer 79144. Das ist ein Antrag, der schon im Umlaufbeschluss gemacht worden ist. Muss ich die alle vorlesen, die Umlaufbeschlussanträge? Kurz für die Audioaufnahme einfach nur inhaltlich zusammenfassen oder zu sagen, was beschlossen wurde, ist immer ganz gut, aber... Alles klar. Es geht um die Beauftragung zur Einrichtung eines Nachsendeauftrags für ein Postfach. Dafür haben wir die Ausgabe in Höhe von 50,20 Euro pro Monat genehmigt. Das nächste ist Ticket Nummer 79152, Finanzantrag aus Spenden und VKV. Da werden für ein bevorstehendes Stadtfest Werbemittel aus dem VKV-Budget beantragt in Kempen. Das haben wir auch im Umlauf genehmigt. Dann haben wir die Ticketnummer 79167. Das ist ein Nachbeschluss zu den Fracking-Flyern, eine Erhöhung des Budgets von 78,90 Euro auf 214,50 Euro brutto. Dann haben wir einen Dummy. So, kommen wir zum Thema Sonstiges. Das erste bei, ja? Kurze Korrektur, 79144 Postfach ist nicht 50,20 Euro im Monat, sondern 50,20 Euro für 12 Monate. Oh, Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Gut, kommen wir also zum Bereich Sonstiges. Fangen wir an mit einem Punkt von Paki, nämlich, dass die Yuppies sich gewünscht hätten, haben einen Ansprechpartner zu bekommen. Richtig. Das war der Fury Pirat. Der ist junger Pirat und hat da auf Twitter nachgefragt. Ich habe daraufhin, ich habe mit mehreren, ich habe mit allen Vorstandskollegen heute telefoniert und auch in den letzten Tagen recht viel und habe mich persönlich für Ali ausgesprochen. Und ich würde euch bitten, entweder Gegenvorschläge zu machen oder eben darüber abzustimmen, dass wir Ali da diese tolle Aufgabe geben, weil ich denke, das würde er super machen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht abstimmen. Ali, willst du das machen? Ich würde es auf jeden Fall annehmen. Das würde mir Spaß machen, den Kontakt zu den Yuppies zu suchen. Das ist doch fein. Dann würde ich sagen, das machen wir so, außer es kommt eine Gegenstimme. Keine Gegenstimme. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit ist jetzt Ali offizieller Ansprechpartner im Landesvorstand für die Yuppies NRW. Viel Spaß dabei. Ja, das werden wir hoffentlich haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, der ein bisschen größer wird, und zwar zur Entscheidung Pico oder Compi. Ich habe den hier reingeschrieben, den Punkt unter Sonstiges, und habe an beide Gruppen eine Einladung geschrieben, dass sie heute hierher kommen soll. Es soll explizit jetzt keine Diskussion mehr stattfinden. Ich denke, der Punkt ist hinreichend diskutiert worden auf allen Ebenen. Meine Bitte wäre an Peter und Thomas, die gerade auch oben schon im Sprecherraum sind, vielleicht noch einmal den eigenen Standpunkt kurz zu erläutern, warum ihr toller seid als die anderen und wenn ihr einen Vorschlag zur Güte oder einen Kompromissvorschlag habt, den auch zu unterbreiten. Wenn niemand was dagegen hat, weil er oben steht und zuerst im Sprechenraum war, würde ich jetzt den Peter als erstes reden lassen. Ist das für die Anwesenden in Ordnung? Ich höre keine Gegenrede. Also, Peter, du hast das Wort. Sprich. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Jens. Ja, mein Name ist Peter Theo Schäfer. Ich bin auch bekannt im Netz unter Piotr Popolski. Ich spreche als Vorsitzender des Pico NRW e.V., aber auch einfach nur in meiner Eigenschaft als Pirat, dem die Entwicklung der kommunalen Strukturen und Grundlagen sowie die Vorbereitung des Einzugs in die Gemeinde, Kreis und Stadträte bei den Kommunalwahlen 2014 am Herzen liegt. Wir haben vom LPT in Bottrop mit klarer Mehrheit den Wunsch der Piraten nach Errichtung einer kommunalpolitischen Vereinigung mit auf den Weg bekommen. Unser Ziel ist daher, diesem Antrag nun so bald als möglich nachzukommen. Unsere Arbeit für die Piraten in NRW fassen wir als Pico NRW unter drei wesentliche Missionen. Erstens, das Richtige richtig machen, Kompetenz und Konzept zeigen. Zweitens, überall und für alle Menschen in NRW Förderung dezentral anbieten und nach Bedarf. Drittens, Kommunalwahl 2014. Wir kommen, erstellen eine Roadmap bis zur Kommunalwahl 2014. In den kommenden Wochen würden wir daher eine Befragung durchführen, die uns alle in der Vorbereitung auf die wichtige Kommunalwahl 2014 unterstützen soll. Auch um beispielsweise zu wissen, welche Art fachlicher oder organisatorischer Unterstützung unsere AGs und AKs bei der praktischen Umsetzung benötigen können. Welche Schwerpunkte dabei der Pico NRW setzen soll, sollen die Piraten NRW durch dieses Feedback mitbestimmen. Mit der Pico Roadshow in der Woche vor dem LPT haben wir bereits zeigen können, in welch kurzer Zeit wir zu unterschiedlichen Themen an verschiedenen Orten Veranstaltungen organisieren und qualifizierte Referenten verpflichten können. Bereits 39 Piraten aus 19 Landkreisen und 4 kreisfreien Städten unterstützen den Pico NRW per heute. Heute geht es aber auch darum, dass aktuell zwei Vereine existieren, die sich in ihrer Satzung vor allem in der Ausgestaltung des Stimmrechts der Mitglieder unterscheiden. Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass im Vorfeld der Gründung des PICO kein tragfähiger Kompromiss zustande kam und der sehr knappe Ausgang der Abstimmung zu diesem Punkt zur Gründung des COMPI führte. Wir haben die Kritik der unzufriedenen Piraten mit diesem Abstimmungsergebnis immer sehr ernst genommen und daher immer aktiv das Gespräch gesucht, wie auch zuletzt vergangenen Sonntag in Bottrop. Gemeinsam mit dir, Jens, haben sich PICO und COMPI an einen Tisch gesetzt und es war klar, dass unser aller Ziel eine möglichst rasch handlungsfähige kommunalpolitische Vereinigung ist. Nach dem starken Zuspruch auf dem LPT gehen wir ebenfalls davon aus, dass dies auch dem Willen einer großen Mehrheit der Piraten in NRW entspricht. Aus diesem Grunde, jetzt komme ich zu unserem Vorschlag, haben wir Folgendes erarbeitet. COMPI und PICO laden jeweils zu einer gemeinsamen außerordentlichen Mitgliederversammlung an gleichem Tag und Ort ein. Gegenstand dieser AMV wird die erneute Abstimmung über den strittigen Satzungsparagrafen in der Satzung des PICO sein. Dazu wird die AMV des PICO mit 2/3 Mehrheit beschließen, dass sie einer erneuten Abstimmung aller dann anwesenden Mitglieder von COMPI und PICO zu diesem Punkt als Satzungsänderung akzeptiert. Dann werden die Versammlungen von COMPI und PICO unterbrochen. Nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit werden dann alle anwesenden Mitglieder beider Vereine nochmals über die Option befinden. Danach werden beide Versammlungen fortgesetzt. Der PICO bestätigt bei der Fortsetzung der AMV nochmals diese Satzungsänderung, um sicherzugehen, dass die Entscheidung auch rechtsfähig ist. Durch dieses Vorgehen wiederholen wir nochmals die demokratische Abstimmung auf der Gründungsversammlung zu diesem strittigen Satzungspunkt. Details zur Akkreditierung und zur Durchführung der Abstimmung wollen wir im Vorfeld noch gemeinsam mit dem COMPI und gegebenenfalls mit dir, Jens, ausarbeiten. Komme ich zum Schluss. Was erwarten wir heute? Kurz und knapp gesagt, wir wollen so rasch als möglich für die Piraten in NRW die bereits begonnene Arbeit weiter fortführen, damit wir mit diesen zusammen vor Ort in den Kreisen oder den AGs Bildungskonzepte weiterentwickeln können. Zur Förderung von mehr Wissen und Beteiligung in unserer Gesellschaft, das ist uns daran besonders wichtig. Dafür erbitten wir von euch vom Vorstand die Beauftragung als KPV der NRW-Piraten sowie die Unterstützung für den vorgenannten Einigungsvorschlag. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter. Ich würde dann gerne ohne Zwischenfragen direkt zu Thomas kommen, damit beide Anträge gleichwertig behandelt werden. Thomas, du hast das Wort. Ja, hallo. Lieber Vorstand, liebe Mitglieder und lieber Peter, genau, du hast das schon ganz gut gerade zusammengefasst, Peter, insoweit, und das ist, glaube ich, auch auf dem Landesparteitag sehr gut rübergekommen, wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Beide möchten ja diesen förderungswürdigen Verein und das war, glaube ich, auch die Botschaft, die sehr gut angekommen ist, gerade auf dem Landesparteitag und hat ja, glaube ich, auch die entsprechende ein entsprechendes Abstimmungsergebnis gezeigt. Unsere Ausrichtung, unseren Bildungsplan, den könnt ihr entsprechend, wartet mal eine Sekunde, so, ich habe das über das PDF gemacht. Unseren entsprechenden Bildungsplan könnt ihr entsprechend dort entnehmen. Dann brauche ich jetzt nicht allzu viel über die einzelnen Punkte zu erzählen. Das ist unsere Vorgehensweise. Das ist auch nicht so viel unterschiedlich, glaube ich, in der inhaltlichen Ausrichtung, das, was die PICO vorhat. Also insoweit ist COMPI und PICO sehr deckungsgleich, was die Zielrichtung anbetrifft. Ja, aber der entscheidende Punkt ist ja auch, wo unterscheiden wir uns? Und es gibt eigentlich nur sehr wenig, worüber uns wir unterscheiden, und das ist eben in diesem sehr zentralen Punkt, den wir auf der Gründungsversammlung damals eben nicht übereingekommen sind. Wir haben das bedauert, dass wir eben in dieser entscheidenden Frage in Essen eine Abstimmung durchgeführt haben. Wir sind eben der Meinung, wir brauchen kein Delegationssystem, weil ein Delegationssystem in der Form auch landesweit und auch kreismäßig immer ungerecht bleiben wird. Wir werden immer mehr Kreise im Ruhrgebiet und im Rheinland haben, als das vielleicht in anderen Bezirken der Fall ist. Insoweit wird auch ein paritätisches System immer ungerecht bleiben. Unabhängig davon, dass es Systeme gibt innerhalb eines einzelnen Kreises, gibt es mit mehreren Arbeitskreisen, unter Umständen gibt es noch einen Ortsverein, unter Umständen gibt es noch einen Kreisverband. Wie einigt man sich innerhalb einer solchen Struktur und auch die Nichtmitglieder, die nicht innerhalb der Piratenpartei organisiert sind, wie bindet man die ein? Diesen Schuh wollen wir uns nicht anziehen. Das unterscheidet uns zumindest strukturell zunächst mal von der PICO. Unser Kompromissvorschlag ist etwas anders, weil die Voraussetzung war ja, dass auf dem Landesparteitag die Mitglieder entscheiden, A, modular, ich greife jetzt mal auf den einen Antrag zurück, modular 1, den haben wir ja angestippt, wir wollen generell einen solchen Verein. Und im zweiten Punkt, die Mitglieder sollen darüber entscheiden, welcher von beiden Vereinen denn förderungswürdig ist. Unser Kompromissvorschlag ist der, dass wir über eine Liquid-Feedback-Initiative diesen modularen Antrag 2 noch einmal vorlegen und entsprechend die Mitglieder in diesem System darüber abstimmen lassen. Die weitere Vorgehensweise kann dann sehr unterschiedlich sein. Entweder löst sich der entsprechende Verein auf oder es gibt danach eine entsprechende Fusionsveranstaltung, wie auch immer. Aber wir akzeptieren jedenfalls ein solches Liquid Feedback-Urteil. Okay, danke Thomas. Sind Fragen von Seiten der Vorstandsmitglieder an einen der beiden Vereine oder an beide? Ja, ich hätte da eine Frage. Ja. Und eine Frage an dich, Thomas, beziehungsweise an euren Verein. Du sagst, du respektierst das Urteil einer Liquid Feedback-Umfrage. Würdest du auch unsere Entscheidung hier akzeptieren, ohne eine solche Umfrage? Ja, solange du da nicht mitstimmst, bei allem Respekt, aber ich glaube, es gibt hier einen Interessenskonflikt. Du bist Mitglied innerhalb des Vorstandes der PIKO und hier im Landesvorstand. Ich hoffe, du enthältst dich dann. Das wäre fair. Sonst noch Fragen? Dann würde ich jetzt zwei konkurrierende Anträge abstimmen lassen. Und zwar ist ja jetzt einmal die Möglichkeit, das durch eine Liquid Feedback INI oder durch Vorstandsbeschluss abzustimmen. Da würde ich gern erst von euch wissen, was da lieber ist. Ali? Liquid Feedback. Stopp. Stopp. Genau. Okay. Das kann ich so nicht mitprotokollieren, da muss ich mir eben erst was vorbereiten. Okay. Ja, aber sagen wir, momentan liegen halt noch auch keine Anträge vor. Das war halt erstmal nur ein sonstiger Punkt und eine Vorstellung dessen. Das heißt, wir können da erst drüber abstimmen. Nee, wir machen jetzt entweder eigene Anträge stellen wir jetzt erstmal konkret oder wir haben halt keine Anträge, aber. Darf ich also das wäre ein Meinungsbild eher, ne? Ja, richtig. Darf ich eine Frage stellen? Ja, Sammy. Wie viele Piraten beteiligen sich in NRW am Liquid Feedback? Ich möchte gerne antworten, mehr als 8 im Vorstand. Wer ist meine Antwort sogar gewesen, genau? Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Ich mag Liquid Feedback. Liquid Feedback ist toll. Aber wir haben am Sonntagabend auf dem LPT gesehen, dass vor allen Dingen ganz viele Kommunalpiraten dabei waren. Und da waren ganz viele Leute bei, von denen ich im Netz noch nie was gesehen oder gehört habe. Ich zweifle einfach mal an, da ich im Liquid relativ viel gucke, was passiert auf NRW-Ebene, dass viele von den Leuten, die es tatsächlich betrifft, einen Liquid-Feedback-Zugang haben, das nutzen oder eine Schulung haben. Der Vorschlag von Leto mit einem Lime-Survey, wenn möglich, wäre toll, um möglichst viele Leute zu beteiligen. Liquid halte ich bei der Zielgruppe für schwierig. Ich gebe dem Kärmchen total recht, was die Beteiligung angeht in Liquid Feedback. Die ist suboptimal und auf jeden Fall verbesserungswürdig. Aber wir sprechen hier davon, möglichst viele teilhaben zu lassen versus 8 Vorstände beschließen zu lassen. Und also meine Meinung dazu dürfte relativ klar sein und ich hoffe, das leuchtet auch jedem ein. Ich vielleicht als Ideengeber, es geht ja nicht nur darum, vielleicht jetzt hier eine Abstimmung herbeizuführen, das ist natürlich der Hauptgrund, das ist schon ganz klar. Aber wir haben die Chance, über so ein Thema, was wirklich auch viele bewegt, auch die Zustimmung innerhalb für Liquid Feedback zu erhöhen. Also wir erschlagen hier unter Umständen. Ich würde gern trotzdem bremsen, weil wir eigentlich gar nicht so sehr drüber diskutieren wollten. Das heißt, ich wollte eigentlich bloß ein Statement von beiden Gruppen haben und dann würde ich gern mit den anderen 7, die jetzt noch hier sind, überlegen, wie wir da weiter vorgehen. Die Argumente kennen wir ja eigentlich letzten Endes. Also stopp, du kannst nicht wir sagen, weil alle Argumente kann ich gar nicht kennen. Weil Compi und Pico zwei Themen sind, mit denen ich mich bis vor 2 Tagen überhaupt nicht befasst hatte und jetzt auch zum ersten Mal von beiden Seiten Statements dazu hören. Ich finde das schon wichtig, das zu hören. Also es geht jetzt nicht darum, einfach zu sagen, wir wissen darüber genug, um auch direkt entscheiden zu können. Nein, das wusste ich bis heute nicht. Deswegen war es mir auch wichtig, dass Thomas und auch Piotr hier gesprochen haben. Ja, natürlich, klar. Also ich sehe, um das nur mal Gegenpol aufzumachen, ich sehe den Beschluss des Landesparteitages vom letzten Wochenende als Auftrag, dass wir entscheiden sollten. Wir haben das dahin gegeben, das haben wir in der alten Vorstandszeit schon extra so hinausgezögert, dass der Landesparteitag, sprich die Basis, die Möglichkeit hat, über dieses Thema zu entscheiden. Und wir haben es dort auf die TO gesetzt, es gab diese Möglichkeit und ich habe mitgenommen, man möchte das haben, aber man hat sich nicht dazu entschieden, was man möchte. Also würde ich jetzt nicht hingehen und nochmal Liquid darüber laufen lassen, wenn ich ehrlich bin. Das schiebt es wieder nach hinten und wir haben es schon geschoben, wie wahnsinnig. Zumal gibt es doch auch eine Frist einzuhalten, ich meine der 15. Mai oder so, damit es dann auch noch die dementsprechenden Gelder gibt? Das stimmt, der 15. Mai steht da, wenn wir den 15. Mai reißen, fallen beiden Vereinen die Gelder für ein komplettes Quartal weg. Okay, egal welcher es wird. Kurze Zwischenfrage, kann ich den Wortlaut von dem beschlossenen Antrag auf dem LPT nochmal haben? Hat da jemand einen Link vielleicht, was wir da beschlossen haben? Der Landesparteitag möge sich dafür aussprechen, dass eine kommunalpolitische Vereinigung nach den gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien des Landes NRW im Auftrag des Landesverbandes tätig werden soll. Okay. Aber vielleicht darf ich wirklich gerade noch ergänzen. Der Modulpunkt 2, der direkt dahinter steht, ist ein ganz zentraler Punkt. Da steht, der Landesparteitag möge sich entscheiden, welcher der beiden kommunalpolitischen Vereinigungen zukünftig und so weiter und so weiter. Also der Landesparteitag, also die Mitglieder. Ich finde, ihr geht wirklich einen Schritt. Ihr könnt das, klar. Aber ich finde, ihr geht zu weit, wenn ihr als Landesvorstand das jetzt entscheidet und diesen Punkt Modul 2 einfach übernehmt. Wir haben den nicht geschafft, weil wir die Zeit nicht bekommen haben. Das war alles. Wenn ich dazu kurz was sagen darf, also ich sehe jetzt irgendwo den Punkt nicht ganz, wenn ein Einigungsvorschlag unsererseits bezogen auf die involvierten, sprich interessierten Mitglieder der Vereine, die auch aktiv dort sein wollen und können, im Raum steht und dann das Ganze nochmal in die Breite getragen werden soll, wie der Björn ja gerade eben auch sagte, und damit eventuell Leute erreicht, die gar nichts damit zu tun haben können oder wollen. Also ich würde schon sagen, wir haben das die letzten 4 Wochen über sehr stark in die Breite getragen. Ich bin auf 30 Stammtischen und Mitgliederversammlungen gewesen, habe mit allen möglichen Leuten, die dort interessiert waren, vor Ort gesprochen. Meine Vorstandskollegen haben das Gleiche gemacht. Wir haben Veranstaltungen durchgeführt, wir haben uns Feedback geholt von den Leuten, wir haben Änderungsvorschläge berücksichtigt. Wir haben jetzt in Bezug auf den eigentlichen Diskurs einen sehr tragfähigen Kompromissvorschlag, der wirklich alles nochmal durchspielt, was wir durchgespielt haben und auch genügend Möglichkeit für die Aufmerksamkeit im Vorfeld auf das Ganze gibt. Und ich denke, dass das ein Kompromissvorschlag ist, der eine Entscheidung heute durchaus möglich macht, ohne dass dabei irgendjemand außen vor gelassen wird. Also wir haben die ganze Zeit schon darüber geredet, das ist richtig. Dann hätte es auch schon der alte Landesvorstand beschließen können. Aber er hat ja nicht alles falsch gemacht, sondern er hat sehr bewusst diese Entscheidung unterstützt, dass auf dem Landesparteitag die Mitglieder, wohlgemerkt, die Anzahl der Mitglieder der Anwesenden. Ja, und da waren über, ich jetzt aber. Ich weiß, dass ich mich da wiederhole, aber das ist wirklich ein fundamentales. Aber wir kennen den Punkt, Thomas. Ich möchte eben erstmal das, und zumal hat der Landesparteitag uns das Ganze in die Hand gegeben. Also es wurde auf dem Landesparteitag beschlossen, dass wir als Vorstand eine Entscheidung treffen sollen. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat die PIKO einen Kompromissvorschlag gemacht und die Kompi sagt, wir wollen weiter diskutieren. Ist das richtig so? Nee, das ist falsch so. Ich sage einfach, wir möchten einfach eine bindende, letztliche Entscheidung über einen Liquid-Feedback-Entscheid haben. Der modulare Punkt 2, und wenn ich dich da korrigieren darf, ich habe es nicht so verstanden, dass der Landesparteitag gesagt hat, lieber Landesvorstand, ihr entscheidet darüber, sondern wir haben auf dem Landesparteitag Modulpunkt 1, den ich gerade vorgelesen habe, abgestimmt. Nicht mehr und nicht weniger. Also wir haben unsere Anträge gezogen, wir haben sie nicht vertagt, Thomas. Also wie ich das verstehe, um kurz meinen Eindruck von der von den Meinungsäußerungen hier zusammenzufassen, sehe ich, dass die beide Vereine wollen, dass ihr Verein legitimiert wird. Das ist natürlich nur natürlich. Das ist natürlich nur natürlich. Sehr schön, Jens. Die PIKO sagt, sie stellen ihre Satzung bei einer gemeinsamen allgemeinen Mitgliederversammlung nochmal zur Debatte. Und die Kompi sagt, sie wollen eine Entscheidung entweder oder ohne so eine Option, am besten durch ein Liquid Feedback. Das ist das, was ich jetzt aus der Diskussion mitgenommen habe. Ist das im Prinzip richtig? Ja, es sind zwei unterschiedliche Vorschläge, die unterscheiden sich natürlich. Also insoweit hast du recht, ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, da bin ich mir sehr sicher, aber die will ich jetzt nicht nach oben holen, dass die anderen aus dem Vorstand der Compi sagen, wir können uns auch über eine Mitgliederversammlung eine entsprechende Regelung vorstellen. Aber das ist jetzt zunächst mal unser Kompromissvorschlag, was ich gerade gesagt habe. Also habe ich im Prinzip richtig zusammengefasst. Von mir aus gesehen, ja. Okay, gibt es da noch Wortmeldungen zu? Ich sehe, der Channel da oben füllt sich mehr und mehr. Von meiner Seite her, ihr scheint ja eigentlich vom Ansehen her gleich auf zu sein. Das Einzige, was euch beide unterscheidet, ist, der eine hat ein Delegiertensystem, beziehungsweise ein Quasi-Delegiertensystem und der andere nicht. Das ist der wesentliche Unterschied. Nee, eben nicht. Deswegen gab es ja diesen Kompromissvorschlag jetzt auch von der PIKO, dass mit allen Mitgliedern sowohl von Compi als auch von PIKO nochmal an der Satzung gearbeitet wird und da kann genau dieser Punkt nochmal bearbeitet werden. Also lieber Vorstand, ich stehe ja als Letzter in der Liste, aber ich würde euch vielleicht doch mal empfehlen, auch die anderen hier oben zu Wort kommen zu lassen. Okay, hat sich irgendjemand die Reihenfolge gemerkt? Ich glaube, der Daniel, der war relativ früh dann schon. Genau. Daniel, Mabo, Bertram, Hartmut. Ich muss einmal testen, ob ihr mich verstehen könnt. Ja. Perfekt. Das ist ja traumhaft. Nein, ich wollte eigentlich nur eine kleine Ergänzung machen. Ich war schließlich in der Absprache vorne mit dabei. Und da mir relativ gleich ist, welcher Verein am Ende bei rauskommt, der Beschluss oder ich sag mal die zurückgezogenen Anträge sollten ja erstmal nur tatsächlich das bewirken am vergangenen Sonntag, dass der Landesparteitag überhaupt beschließt, dass wir eine kommunalpolitische Vereinigung brauchen. Zu keiner Zeit ist dieser Beschluss also weder Beschlusslage gewesen, dass der Landesvorstand das jetzt zwangsläufig entscheiden muss oder auf welchem Weg diese Entscheidung herbeigeführt wird. Ich persönlich halte beide Wege, ich versuche das mal zusammenzufassen, Peters Vorschlag ist quasi ein Real-Life-Treffen der beiden Vereinigungen und Thomas' Vorschlag ist das, über Liquid Feedback zu machen. Beides ist durchaus gangbar, beides ist über den Antrag oder den Beschluss vom Sonntag gedeckt. Ich würde euch auch anraten, das nicht einfach so zu entscheiden, sondern tatsächlich einen dieser beiden Wege, wie gesagt, die beide so ihre Berechtigung haben. Und das sage ich explizit als Liquid Feedback Fan. Ich halte auch den Weg, den Peter vorgeschlagen hat, das bei einer Mitgliederversammlung irgendwie entscheiden zu lassen, für durchaus sinnvoll. Also beides funktioniert gut. Danke, Daniel. Der Daniel hat gerade gesprochen, du meinst den Marburg. Ich habe mich bei Daniel bedankt dafür, dass er gesprochen hat. Danke, hast du gesagt. Ich habe verstanden, der Daniel, Entschuldigung. Mabo. Ich war abgehackt. Also ich bin, glaube ich, als Vorletzter hochgekommen. Lass die anderen erstmal sprechen, ich stelle mich freiwillig hin. Gut. Hartmut. Nee, Bertram dann als nächstes. Ja. Okay, gibt es Echo. So, jetzt nicht mehr. Ich wollte sagen, der wesentliche Punkt, der große Unterschied und auch der einzige Grund, warum ich mich da überhaupt eingemischt habe, indem ich da auch eine Willensbekundung abgegeben habe, ist der, dass die eine Organisation halt eben ein Delegiertensystem einführt in die piratennahe, nicht in eine Parteistruktur, aber in eine piratennahe Verein und dass die andere Struktur halt eben die Basisbeteiligung bevorzugt. Ich bin für Basisbeteiligung, ich bin Pirat und deshalb für die Compi. Okay, das war's. Herr Hartmut, du bist als nächster dran. Ja, ich möchte auch mal versuchen, versteht ihr mich? Ja. Ja, ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal darauf hinweisen und kann mich dem nur anschließen, was der Schreibreform gerade gesagt hat, dass bestimmte Mitglieder innerhalb der Piratenpartei, die mehr dazu neigen, Offliner zu sein, bei diesen Konstellationen wie Liquid Feedback immer außen vor gelassen werden. Und das ist mit Sicherheit auch in dem Zusammenhang, gerade bei diesem, das hat man ja auch auf dem Landesparteitag festgestellt. Und da war er weg. Hartmut, man hört dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, das über die Abstimmung über Liquid Feedback zu forcieren. weil ich bin am Wochenende auch davon ausgegangen, dass es zu einer Entscheidung durch den LAFO kommt. Das ist nun mal ausgeblieben und ich würde mir das gut überlegen, ob diese Abstimmung Liquid Feedback die richtige ist. Vielen Dank, lieber Hartmut. Dann habe ich Mabu. Ja, danke. Also ich möchte auch nochmal den Vorstandskollegen, wie dem Ali, der gerade nochmal um Infos gebeten hat, nochmal auf den Stand bringen, wie es denn abgelaufen ist und zu der Aussage, dass doch alle mitentscheiden sollen. Der Sven hat, oder der Fitz, hat nicht in der Funktion des Vorsitzenden damals noch, sondern in seiner privaten Funktion zu dieser Sitzung Gründungsversammlung in Essen eingeladen. Und in Essen hatten alle, die anwesend waren und ein berechtigtes Interesse hatten an dieser kommunalpolitischen Vereinigung, Stimmrecht. Und wir haben dort abgestimmt. Also hier wird kein Delegiertensystem eingeführt. Das war auch so nie vorgesehen. Diese Entscheidung, so wie sie jetzt in der Satzung steht, ist dort erst erarbeitet worden von der Mehrzahl. Und auch die Mitglieder, die sich jetzt in der Kompi befinden, haben zu diesem Zeitpunkt also noch mitgestimmt. Und das war ein Mehrheitsbescheid, so wie wir Piraten den normalerweise herbeiführen. Wir kündigen eine Sitzung an mit einem gewissen Vorlauf. Wir machen das an einem öffentlichen Ort und lassen dann abstimmen. Und genau das ist geschehen. Nur für den Hintergrund, damit alle da wirklich informiert sind. Weil ich glaube, auch bei einer erneuten Abstimmung, ich befürworte die so, wie der Peter die jetzt hier vorgeschlagen hat, sehe ich auch gar nicht, dass ein anderes Abstimmungsergebnis zustande kommen sollte. Weil wie sollten sich denn jetzt die Mehrheitsverhältnisse verändern? Aber ich unterstütze das natürlich voll und ganz, bin aber auch gespannt, weil gerade das System Liquid Feedback ja Delegationen hat und deshalb ist es interessant zu sehen, dass man ein System haben möchte, wo man den größten Unterschied darauf legt, dass man keine Delegierten hat und das in einem Delegationssystem abstimmen möchte. Von daher gesehen, ich freue mich auf das Urteil, weil es mit Sicherheit spannend wird. Dann haben wir noch einmal das Wesen 2.0. Ja, danke schön. Also das eine, gerade zum Mabo, also was er gesagt hat, es wurde ja dort nach Essen eingeladen und die dort anwesenden Mitglieder haben bestimmt, dass sie das so haben wollen, ist halt ein relativ schwaches Argument, weil es ist genauso, wenn ich eine SMV-Konferenz veranstalte und wir uns dann da alle einigen, dass wir eine SMV haben wollen, ist das auch nicht bindend für den Landesverband. Ja, also es ist in der Natur der Sache, dass sich nur solche Menschen an solchen Veranstaltungen beteiligen, die das auch grundsätzlich erstmal haben wollen. Also von daher zieht dieses Argument aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Und genauso wie eine SMV-Konferenz möchte ich auch gerne diese parteinahen Stiftungen von der Basis abgestimmt haben. Und wenn der Vorstand das jetzt meint, entscheiden zu können, und da muss ich auch der Sasa leider widersprechen, das ist überhaupt gar nicht das, was ich aus dem Beschluss vom Wochenende mitgenommen habe, dass der Vorstand das beschließen soll, dann habe ich da echte Zahnschmerzen mit und also das lese ich auch aus diesem Beschluss nicht raus. Und ich möchte dringend davon abraten, dass der Vorstand das beschließt und wenn wir dadurch Geld verlieren, dann ist das halt so, aber das ging von 2009 bis 2013 ohne Probleme und ich weiß nicht, warum wir uns da jetzt selber diesen Druck auflegen. Kurze Zwischenfrage. Wie viel Geld würde uns da verloren gehen? Also ich persönlich kann es ja nicht beantworten und es ist mir auch ziemlich Wurst. Aber es sind ja noch Peter und Thomas da. Genau, es ist also ein Viertel des Jahresbudgets, was zur Verfügung stünde. Das sind roundabout, ich glaube, um die 30.000 Euro, ein bisschen mehr vielleicht, 35. Okay. Also ich verstehe nicht, wie man hier über Geld sprechen kann. Das ist eine ganz andere Frage. Es ist eine ich verstehe nicht, wie man jetzt hier reinsprechen kann. Es ging gerade um eine ganz andere Diskussion. Frage und eine Sache von piratigen Werten und nicht von Geld. Danke, Goxi. Das nächste Mal wäre es cool, wenn du wie alle anderen auch wartest, bis du dran bist. Fände ich toll. Jens wäre der Nächste. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass man durchaus auch Mehrheitsbeschlüsse, wenn sie einem nicht passen, ruhig mal respektieren kann, und zwar sowohl nach dem Buchstaben als auch nach dem Sinn. Danke sehr. Darf ich? Ja, klar. Ich habe nur eine Frage zu dem Kompromissvorschlag von der Pico. Ich habe ihn echt nicht verstanden. Der Verein existiert, hat ein abgestimmtes Stimmrechtssystem. Jetzt will man sich treffen unter Hinzuziehung oder Einladung der Mitglieder der Kompi und will dann abstimmen. Aber wer stimmt denn dann ab? Die stimmberechtigten Mitglieder oder wer? Ich habe es wirklich nicht verstanden, wie dieser Kompromiss jetzt gemeint ist, zu was er führen soll und was dann am Ende stehen könnte, wenn also doch nur die, die jetzt stimmberechtigt sind, abstimmen sollen. Das möchte ich gerne wissen. Also wir hatten vorgesehen, dass also die Vereine, die Mitglieder beider Vereine zu diesem Zeitpunkt dann eine gemeinsame Versammlung einberufen oder abhalten, dort nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit über die strittigen Punkte nochmals abstimmen, das aber im Vorfeld der PIKU, damit die Diskussion dort auch verbindlich geführt werden kann, beziehungsweise die Abstimmung auch verbindlich erfolgen kann, sagt, dass er das Ergebnis dieser Diskussion akzeptieren wird und das dann entsprechend mit einer Satzungsende veränderlichen Mehrheit beschließt, sodass automatisch, wenn die Versammlung danach durch den PIKU wieder eröffnet wird, das Ergebnis dann auch akzeptiert werden kann, was vorher gemeinsam dann nochmal abgestimmt wurde, nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit, sodass die eigentliche Stimmberechtigung in beiden Vereinen darauf keine Auswirkung hat. Dann hoffe ich mal, dass das satzungsgemäß funktionieren kann. Ich verstehe es zu 90%. Brinkmann? Also Lennart ist als nächster dran. Achso, ich bin dran. Ich hätte noch einen dritten Vorschlag. Wenn man jetzt sagt, Liquid Feedback ist eine zu hohe Hürde, kann man dann nicht sowas wie Lime Survey machen? Wo dann irgendwie alle Mitglieder einen Link bekommen und es einfach draufdrücken können und Ja-Nein auswählen? Soweit ich weiß, bietet die AG Technik NRW das noch nicht an. Das ließe sich aber realisieren. Das wäre toll, wenn ihr das in dem kurzen Zeitraum hinkriegt. Ich hätte es nämlich sonst eh angefragt. Also auch für spätere Sachen. Dann. Und der Udo Pütz als nächstes nochmal. Bei dem Vorschlag, was von Peter kam, dass also die Mitglieder der Kompi und der PIKU da zusammen diese Veranstaltung machen, sehe ich halt auch das Problem, dass da wirklich die Satzung der PIKU da ein bisschen dagegen steht. Und es wird die ganze Zeit von den Mitgliedern von beiden Vereinen gesprochen. Ich gehe aber davon aus, dass da auch neue Mitglieder oder Interessierte mit dabei kommen können. Also vielleicht wäre es da auch einfach besser, eine dritte Veranstaltung zu machen, also eine PIKU-Kompi-Unabhängige, wo einfach neu eingeladen wird, gesagt wird, hier, so und so sieht's aus, weil womit es nachher was zu tun hat, kann man dann noch immer zuschlagen, aber das ist etwas offener und ungebundener. Meine andere Frage, wie lange wollen wir dieses Getingel noch machen? Was ist dann, wenn wir wieder beim nächsten Mal vor einer Entscheidung stehen? Kommen da wieder Argumente, wo wir da nicht zu Rande kommen? Also so langsam, weiß ich nicht, wir doktern an dem Thema jetzt monatelang rum. Einer akzeptiert die Entscheidung des anderen. Ich versuche irgendwas zu finden, wie er es aushebeln kann. Und so geht das immer weiter. Also ich habe da echt langsam keine Lust mehr drauf. Wir müssen mal zu einer Entscheidung kommen. Was man nicht vergessen darf, ist, das Ding wird seit Dezember vorbereitet. Seit Dezember laufen die Vorbereitungen und man konnte die ganze Zeit aktiv daran mitarbeiten. Das ist das, was man nicht vergessen darf. Der Streitpunkt ist die Abstimmung an diesem 23., die dazu geführt hat, dass die knappe Hälfte rausgegangen ist und was Eigenes gegründet hat. Ne? Es ist nicht so, als käme das Thema jetzt gerade total plötzlich auf uns zu. Also, Carsten, ganz kurz eine Zwischenfrage. Möchtest du das als Vorstand beschließen? Oder also was spielt dir vor? Was ist dein Entscheidungsmodell? Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen den Vorschlag von der PIKU, weil wir dort eine Möglichkeit haben, auch die anderen wieder mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, wir verlieren sie nicht. Wir haben sie weiterhin dabei. Ich habe in der Vorstellung vom Thomas gerade mitgenommen, dass das diese Verzögerungstaktik ist. Da bin ich ehrlich. Ich möchte gerne, dass wir weiterkommen und dass wir so wenig Leute wie möglich verlieren auf dem Weg dahin, weil wir brauchen für den Kommunalwahlkampf wirklich jeden. Also Carsten, Hallo, ihr seid jetzt... Hallo, nicht wer lauter spricht, hat recht. Da der Thomas direkt angesprochen worden ist, würde ich gerne von dem als nächstes was dazu hören. Ja, das war auch der Grund. Das mit dem Lauter war, glaube ich, nur ein Rücklauf oder so. Ja, also bei allem Respekt, wir sind doch diejenigen, die jetzt sagen, wir wollen eine Entscheidung, wir wollen eine endgültige Entscheidung und akzeptieren das auch. Und wir wollen nicht ein kompliziertes Gerüst über verschiedene Mitgliederversammlungen, die gemeinsam kommen und dann womöglich, was ist mit denen, die Interesse haben, was ist mit den anderen, die ja mit abstimmen wollen. Das ist ja alles nicht klar, wie das funktionieren soll. Also Carsten, sorry, im Gegenteil, wir sind diejenigen, die das ständig angemahnt haben und wir wollen hier innerhalb eines Zeitfensters, ein enges Zeitfenster, eine Lösung haben, eine Entscheidung haben, ob das über Liquid Feedback oder Lime Server oder sonst was funktioniert, soll mir egal sein, aber der Endpunkt steht dann fest und wir akzeptieren das dann. Also sorry, das finde ich ein bisschen polemisch und das muss ich ja fast schon persönlich nehmen, dass du mir unterstellst, ich würde hier auf Verzögerung setzen. Nö, du bist derjenige, der es vorgetragen hat. Deswegen habe ich dich mit Namen angesprochen. Ich möchte so viele Leute wie möglich mitnehmen. Das ist meine Intention. Und das sehe ich bei diesem Vorschlag des Kompromisses halt gegeben. Carsten, nochmal ganz kurz eingeworfen. Also ich habe dich gerade gefragt, ob du das gerne als Vorstand oder ob ihr das als Gremium Vorstand in Summe beschließen wollt. Ich habe dich nicht danach gefragt, für was du dich entscheiden würdest. Und deswegen nochmal ganz klar die Frage, bist du der Meinung, dass der Vorstand das entscheiden sollte? Ja, bin ich, weil wir dem Landesparteitag das als letzter Vorstand gegeben haben, in der Hoffnung, dass dort die Entscheidung getroffen wird. Und ich habe halt gesehen, dass wir das jetzt als Aufgabe zurückbekommen haben. Ich hätte es gerne dort entscheiden lassen, aber in der jetzigen Situation habe ich das Gefühl, dass es zurückgekommen ist zu uns als Gremium. Du hast das subjektive Gefühl, dass das zurückgekommen ist als Entscheidung an den Landesvorstand. Woraus liest du das? Darf ich da was zu sagen? Mach. Also es gab zwei Anträge auf Änderung der Tagesordnung, um diesen Punkt vorzuziehen. Und der ist so beschieden worden, oder die sind so beschieden worden, dass wir nachher am Sonntagabend um 21 Uhr oder 20:30 auf der Bühne standen und das da erst diskutiert haben. Es war Wille der Veranstaltung. Also die GO-Anträge gab es auf jeden Fall. Die kann man im Protokoll nachlesen. Und das ist die Entscheidung, die der LPT getroffen hat, und zwar sehr wissentlich. Und einen davon, das kann man bestimmt auch nachlesen, einen dieser Anträge habe ich auch mit unterschrieben, dass das nach vorne gezogen wird. Okay. Also Einen Moment, wir sind 2:0, und zwar Claudia hatte sich vorher zu Wort gemeldet gehabt im Chat. Ja, einfach nur ganz kurz. Ihr dreht euch, unabhängig davon, dass Jens ganz am Anfang gesagt hat, er möchte nicht wieder eine große Diskussion, jetzt seit, weiß nicht, einer halben Stunde im Kreis darum. Ich bin am Sonntag auch bis ganz zum Schluss da gewesen und ich habe ganz klar auch für diesen Antrag gestimmt, den ich ähnlich wie Carsten interpretieren würde, die Entscheidung an den Vorstand zurückzugeben. Warum? Ganz einfach, weil ich mich schlicht und ergreifend gar nicht genug mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, wir geben, so wie ich es persönlich auch verstanden habe, diese Entscheidung dem Vorstand zurück, mit dem Auftrag und dem Wissen, dass die sich mit der Thematik auseinandersetzen, oder wir lassen jetzt unter Umständen im Liquid Feedback die Leute darüber entscheiden, von denen viele sich wahrscheinlich damit schlicht und ergreifend ungefähr genauso viel auseinandergesetzt haben wie ich. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mich so gut wie gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt und kann und möchte da nicht drüber entscheiden. Habe fertig. Okay, gibt es noch Wortbeiträge, die nicht das wiederholen, was schon gesagt worden ist? Ja, also. Andi. Jo. Also ich kann das nicht so verstehen, dass es an den Vorstand zurückgegeben worden ist. Es ist ganz einfach aus Zeitgründen irgendwann abgebrochen worden. Und es wurde... Ich möchte dich unterbrechen, wenn jetzt nichts mehr anderes kommt, Andi. Genau das haben wir schon ungefähr viermal gehört. Ja, wir haben auch fünfmal gehört, dass das eben Blödsinn ist. Also ich würde gern neue Redebeiträge dazu haben, wenn es geht. Kann ich noch was sagen? Ja. Zu Carstens Aussage eben. Also es war so, dass seit Dezember, sogar seit November daran gearbeitet wurde. Wir waren ja zusammen im Landtag. Zu dem Zeitpunkt war es aber ja die extrem kleine Gruppe von Leuten, die im Landtag saß. Also da war jetzt noch nichts, das großartig von außen hätte mitgearbeitet werden können. Es hat sich da ja auch schon auf diesen Punkt einzelne Leute aus einzelnen Bereichen oder alle können mitbestimmen, hat sich ja da auch schon rauskristallisiert. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, wir müssen das in einer größeren Runde machen. Dann sind wir mit zwei Vorschlägen nach Essen ins Unperfekthaus gefahren und da aufgrund von etwas schlechter Vorbereitung, muss ich mir auch an die eigene Nase packen, ist aus den zwei Vorschlägen, die ursprünglich zur Abstimmung standen, sind dann vier geworden und zwischen denen ist dann abgestimmt worden, bei 50 Anwesenden sind 24 für den einen und 22 für den anderen gewesen. Soweit auch zum Matthias hier von wegen, nee, da hätten die Mehrheitsverhältnisse würden sich nicht ändern. Also das ist so etwas der Vorgedanke und deshalb auch mein Vorschlag, da nochmal ja, eine neue Veranstaltung zu machen, damit neue Leute dazukommen, die sich dann informieren müssen, Claudia, tut mir leid, aber um da dann abzustimmen. Gegenfrage, Udo, ihr habt doch immer den AK Kommunalpolitik NRW involviert und informiert, auch mit allen Satzungsvorschlägen und allem drum und dran, oder? Haben wir gemacht, ja, aber nichtsdestotrotz war da ja wenig, wo die hätten zurückgeben können. Die hätten es halt an uns gegeben. Es hakt ja bei dem Punkt. Also an diesem Punkt haben wir Ende Dezember gehakt. Das, also der Vorschlag von Nico Michaelis war es ja ursprünglich. Und wir sagten halt, nee, alle sollen mitmachen. Das war der Stand von Ende Dezember. Und da sind wir bis Februar dran gehangen. Ja, aber der AK war involviert. Immer. Ja, aber konnte er nichts mehr machen. Wir waren im Landtag, haben darüber diskutiert, wo dann die sieben Leute waren, die darüber diskutiert haben. Da war also jetzt nichts, wo die hätten sich einbringen können. Da war die als Vertreter, genau. Genau. Gut, Udo, wenn du durch bist, Wirkungstreffer hatte sich noch gemeldet. Ja, ich möchte gar nicht auf die Satzungsfragen eingehen. Da traue ich mir, um ehrlich zu sein, kein Urteil zu, was jetzt der piratigere Ansatz ist. Ich habe in den vergangenen Wochen, weil ich mich auch sehr intensiv mit der Organisation von Barcamps zur parteiinternen Bildung beschäftige, ich habe eine Beauftragung vom Landesvorstand dafür, habe ich mich mit den beiden Konzepten für die parteiinterne Bildung von PIKO und COMPI auseinandergesetzt. Und vielleicht dazu mal einen Satz, da würde ich das Konzept der PIKO derzeit als besser ausgearbeitet bezeichnen und jetzt auch ganz im Eigeninteresse sprechend, es betont mehr die Eigeninitiative auf der untersten Ebene, dass die Mitglieder Eigeninitiativseminare veranstalten und organisieren können und ohne dabei gänzlich ohne Qualitätskontrolle durch die kommunalpolitische Vereinigung auskommen zu müssen. Das vielleicht nur so als Anmerkung an den Vorstand. Dazu habe ich eine Bemerkung. Ich bekomme Bauchschmerzen, wenn Sprecher hochkommen und sich dann immer für eine oder für die andere Seite aussprechen. Aber das ist doch Teil der Diskussion, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich denke mal, Ali bezieht sich darauf, weil er nicht genau weiß, wer jetzt zu welchem Verein gehört. Ich gehöre zu keinem der beiden Vereine. Ich habe mich auch auf der Sitzung in Essen furchtbar erregt über die komplizierte und sehr langwierige, das sehr komplizierte und langwierige Verfahren der Satzungsfindung. War auch nicht einverstanden. Peter kann das bestätigen mit der Art und Weise, wie die Abstimmung abgelaufen ist in Satzungsfragen. Das war jetzt einfach nur eine Beurteilung der Bildungskonzepte, die von beiden Vereinen in den vergangenen Wochen vorgelegt wurden und ich würde auch an die COMPI appellieren, dass wenn sie den Zuschlag bekommen sollte, dass sie das Bildungskonzept der PIKO auch übernimmt. Ich bin da vollkommen neutral. Okay, danke. Okay, danke schön. Overdrive. Ah, ich bin dran, super. Wäre ein Kompromissvorschlag und entschuldigt, wenn das wiederholtes Thema ist, weil ich habe eine ganze Zeit lang nicht zugehört, nicht tatsächlich die Mitgliederversammlung unabhängig von regionalen Sachen zu machen und stattdessen ein Gremium, ein Projektentscheidungsgremium zu installieren, was dann eben regional verteilt nur Delegationen hat? Das habe ich nicht verstanden. Okay, so wie ich das verstanden habe, ging doch der grundsätzliche Streit darum, dass man die Regionen gleichmäßig vertreten haben möchte, oder? Nein, da gab es keinen Streit. Wie der Wirkungstreffer gerade dargestellt hat, hatte jeder Rederecht auf der Gründungsversammlung. Daher wurden Vorschläge gesammelt, wie eine Satzung aussehen kann. Und nachdem alle Vorschläge gesammelt wurden, wurde darüber abgestimmt, wofür sich eine Mehrheit findet. und das wurde in die Satzung geschrieben. Alles, was danach jetzt diskutiert wurde, ist reine Interpretation und diente nur der, weiß nicht, Vorbereitung der Gründung einer zweiten Gruppe oder wie auch immer. Also Matthias, ganz so einfach ist es ja nicht. Es ist ganz klar, dass in der Satzung drin doch, steht. Doch, Thomas, genau so ist das gelaufen. Vielleicht darf ich das noch ausreden, Matthias. Das ist nett, wenn du mich zu Ende anhören würdest, ganz kurz. Natürlich steht in der Satzung eindeutig bei der PICO drin, dass es ein Delegiertensystem gibt. Und eins sollte uns klar, über eins sollte doch klar sein, es gibt keine Gerechtigkeit in den Regionen. Es gibt, guck mal auf die Landkarte drauf, es gibt mehr Kreise im Ruhrgebiet und im Rheinland. Es wird auch mit so einem System keine Gerechtigkeit, keine Parität existieren. Schaut euch mal genau die Kreisbesetzung mal einfach an. Wenn ich da okay, etwas kurz ergänze. Nee. Also ich fühle mich mit dem Delegiertensystem Bauer Jupp, du bist nicht dran. Bauer Jupp, du bist nicht dran. Punkt. Captain Leto ist als nächstes dran. Nixos war noch vor mir. Okay, genau. Dann ist Nixos dran. Ja, ich möchte auf etwas hinweisen, auf einen Eindruck, den ich habe, und der ist auch noch bisher nicht geäußert worden. Hier sprechen zwei Gruppen für zwei verschiedene Vereinskonzepte. Es ist aber relativ klar, dass das keine Vereine sind, wo die Vereinsmitglieder so ganz viel machen, sondern es sind Vereine, wo der Vorstand die aktive Rolle hat. Insofern glaube ich, hier erkennen zu können, dass jeweils die Konzepte auch mit einem vorhandenen Vorstand verbunden sind und der existiert dann. Das heißt, auch wenn die PICO ihr Delegiertensystem wieder abschafft, bleibt die aktive Rolle bei den gewählten Vorständen und umgekehrt genauso. Mir ist das relativ egal. Ich weise nur darauf hin, dass ich den Eindruck habe, hier drum geht es eigentlich, ja. Jeder möchte hier diese aktive Rolle, in die er einmal gewählt worden ist, von dem jeweiligen Verein behalten und ist ansonsten sehr kompromissbereit. Und das wird sich hier so nicht auflösen lassen. Das ist zumindest meine Anmerkung dazu. Okay, danke. Dann, Entschuldigung. Ich würde also mein bitte. Vorstandsamt im PICO sowieso zur Verfügung Christian, stellen. Bitte. Ist das schon angekommen? Ich weiß nicht, ob man mich gehört hat. Sag es bitte nochmal, der Jens hatte am Ende zumindest nochmal dazwischen gesprochen. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich mein Vorstandsamt im PICO zur Verfügung stellen würde. Okay, ich habe nicht dazwischen gesprochen, weil ich dazwischen sprechen würde, sondern weil hier kurz mein Netz rumgesponnen hat. Entschuldigt bitte. Du, das war kein Vorwurf gewesen. Ja, wollte nur erklären. Captain Leto als nächstes. Ja, ich wollte was generell zum Entscheidungsprozess sagen, beziehungsweise zu dem Argument, dass das schon so lange läuft und alle Zeit hatten, sich zu beteiligen. Ich denke, es kennen hier alle Aktiven das Problem, dass es 1000 interessante Baustellen gibt. Und ich denke, dass wir nur effektiv sein können, wenn wir uns auch mal aus Projekten raushalten können, darauf vertrauen, dass eine kleine Gruppe Konzepte ausarbeitet, uns dann vorstellt, erläutert und dann nochmal die Möglichkeit besteht, Feedback dazu abzugeben, also abzustimmen im Idealfall. Ansonsten landen wir da, dass entweder wichtige Sachen von Kleinstgruppen oder dann eben vom Vorstand entschieden werden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da einen Gefallen tut, weil dann im Zweifelsfall der Unmut auf 7 Leute, die das ja alleine entschieden haben, reinbricht. Und die andere Alternative wäre, dass alle Angst haben, ihr Stimmrecht irgendwie zu verpassen, sich in alle Angelegenheiten reinhängen, dann so halboffiziell dabei sind, aber nicht mehr wirklich mitarbeiten und man diese kleinen konzentrierten Gruppen, die jetzt sicher die beiden Projekte zum Beispiel auch ausgearbeitet haben, nicht mehr hätte. Und von daher fände ich schon cool, wenn jetzt nicht nur die lange Zeit gesehen ist und die gesehen wird und die Nichtbeteiligung der breiten Masse jetzt nicht gesehen wird, als die hatten kein Interesse und die hatten ihre Chance. Also dazu würde ich gerne kurz eine Sache ergänzen, bevor ich zum nächsten Redner übergebe. Es ist auch in der Vorstandssitzung schon sehr, sehr oft diskutiert worden. Also nicht nur ein oder zweimal. Also es gab ganz oft die Möglichkeit, daran mitzubekommen. Eiself. Ja, ich wollte drei Sachen kurz erwähnen. Erstens, die Abstimmung durch die LMV ist ja nur aus Zeitgründen nicht mehr erfolgt, weil die Sitzung ja so gesehen schon fast beendet war. Bei der Einladung, die der Fitz nach Essen gegeben hat, war damals schon, dass einige Kreise abgesagt hatten zu dem Termin, weil sie andere Termine hatten. Deswegen waren es ja damals auch nur 12 Kreise, zwar viele Personen, aber viele aus den gleichen Städten. Und ich würde mich freuen, dass normalerweise jetzt diese beiden Alternativen entweder ein Real-Life-Treffen mit kommunalpolitisch Interessierten und den Vereinsmitgliedern stattfindet oder eine Liquid-Feedback-Umfrage von euch. Oder aber ihr sagt, wir nehmen nicht den Vorschlag 1 oder 2 an, sondern wir als Vorstand treffen selbst die Entscheidung, dass ihr zu einer Abstimmung kommt. Danke, dann ist Sami dran. Der Carsten hat vorhin was gesagt, da bin ich auf der einen Seite dagegen, auf der anderen Seite dafür. Das Problem ist, wir kommen irgendwie nicht zu Potte. Ich möchte darauf hinweisen, dass es im Interesse der Kommunalpolitik und der Bürger ist, wenn wir da zu Potte kommen. Und ich beziehe nicht Stellung für den einen oder anderen Verein. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren mit der PIKO, weil die uns besucht haben. Und da kann ich ein bisschen was drüber sagen. Über den anderen Verein kann ich gar nichts sagen. Aber ich meine, wenn wir schon sowas haben und es soll überall auch wirklich arbeiten können, dann bitte ich um das, was Lennart vorhin sagte, eine Lime-Survey-Umfrage einzurichten, ist absolut möglich. Und da beteiligen sich mit Sicherheit sehr viel mehr Leute dran als am Liquid Feedback. Ich bin zwar ein Freund vom Liquid Feedback, aber ich sehe ja, wie die Beteiligung ist. Und Lime-Survey ist sie garantiert höher. Danke, Sami. Und dann haben wir noch den O. Ja, wenn du mich vielleicht kurz was sagen lässt, ich hatte gerade eben mich kurz mal zwischendurch gemeldet. Ich wollte nur zu zwei Punkten kurz was sagen. Gerade eben wurde angesprochen, dass die Beteiligung immer in den Ruhrgebieten, im Ruhrgebiet und in der Rheinschiene sein wird und dass da auch kein Delegiertensystem oder keine paritätische Besetzung der Mitgliederversammlung helfen würde. Also wir haben persönlich in den letzten Wochen auch zur Gründungsversammlung und auch zur Abstimmung über diese Punkte vornehmlich und ausnehmlich Mitglieder aus dieser Rhein- und Ruhrschiene in unserem Verein. Also von den 39 Leuten kommen bestimmt 30 aus dieser Gegend. Das heißt, das scheint in sich gesehen kein besonderer Widerspruch zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben immer gesagt, wenn wir eine neue Mitgliederversammlung machen, eine neue Abstimmung, dass wir aus dem PIKO unsere Vorstandsämter sämtliche zur Verfügung stellen. Der Christian hat das gerade eben für sich angesprochen. Ich kann das für sämtliche Mitglieder unseres Vorstandes wiederholen. Wir haben das ganz am Anfang gesagt, wir haben das zwischendurch immer wieder gesagt und ich sage es auch jetzt nochmal öffentlich. Wenn so eine Veranstaltung kommt, dass eine gemeinsame Versammlung stattfindet, werden wir unsere Ämter, egal in welcher Konstellation das danach kommt, sowieso zur Verfügung stellen. Also, dass wir hier den Eindruck erwecken wollten, es ginge uns um unsere einmal erworbene Aufgabe, halte ich damit eigentlich für eher eine Unterstellung als für eine Tatsache. Vielleicht darf ich Peter da noch beistehen, das haben wir auch vor, genau den gleichen Vorgang. Okay. Ja, wenn ich mal kurz was dazu sagen darf. Also ich verstehe im Moment gar nicht wirklich, wo das eigentliche Problem ist. Also es kann sich im Moment eigentlich nur um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten drehen, weil der eigentliche Knackpunkt, das vermeintliche Delegationssystem der PIKO, wird mit einer neuen Sitzung und mit einer offenen Satzung, die da nochmal besprochen wird, ja noch ausgehebelt. Also ich verstehe gar nicht wirklich, wo jetzt eigentlich das Problem ist, dass nicht alle zusammenarbeiten können. Plus eins. Also ich denke, es sagen beide, die Satzung soll nochmal zur Wahl gestellt werden und der Vorstand soll nochmal zur Wahl gestellt werden. Also entscheiden wir jetzt letzten Endes über den Namen. Ich möchte gerne nochmal ganz kurz... Moment. Der Reihe nach. Man sollte bedenken, dass wenn in einer demokratischen Abstimmung die Mehrheit für das System der PIKO ist, was für eine Art das ist, dann einfach einen Gegenverein zu gründen mit einer anderen Satzung und diesen dann zur Diskussion zu stellen. Das heißt, wenn ich mit einer demokratisch gefassten Entscheidung nicht zufrieden bin, dann mache ich was Eigenes. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein in einer Partei. Das war's. Dankeschön. Also du darfst uns doch wirklich bei allem Respekt, das ging da um einen Verein. Es haben Parteimitglieder einen Verein gegründet. Dann darf man doch wirklich sagen wollen, und da bitte ich wirklich um Respekt und Verständnis, dann darf man doch dahin gehen und sagen, das ist nicht mein Verein, weil er meine piratigen Prinzipien an dieser Stelle einfach nicht vertritt. Sorry, und bietet dann den anderen Piratenmitgliedern eine Alternative an. Das hat doch, also bei allem Respekt, das ist nicht eine Partei, die wir da gegründet haben, sondern ein Verein und nichts anderes. Darf ich darauf antworten? Weil da ich mich würde gerne, weil wir uns echt ewig im Kreis drehen, euch bitten, die Wortbeiträge so kurz wie möglich zu halten und auch wirklich nur noch Neues zu sagen. Wir haben 20 nach 11 und wir haben noch andere Sachen auf der Tagesordnung. Das heißt, ich möchte euch bitten, die Diskussion so kurz wie möglich zu halten und nur noch neue Sachen zu sagen, die wir noch nicht hatten. Das hatte ich eben schon mal gemacht, hat leider nicht so richtig geklappt. Ich möchte nur darauf antworten, weil er ja direkt darauf angesprochen hat. Demokratie ist auch ein Grundsatz. Okay, dankeschön. Dann ist der Artgericht noch einmal dran. Jo, herzlichen Dank, schönen guten Abend zusammen. Wir haben hier zwei konkurrierende Vereine, die aber prinzipiell eigentlich das Gleiche wollen. Ihr unterscheidet euch nur in einem Punkt. Erstmal, ihr habt ein irres Potenzial, wenn ihr das gemeinsam auf die Beine stellt. Das ist Punkt Nummer eins. Das habt ihr im vorherigen Schritt nicht erreicht. Okay, bleibt jetzt mal dahingestellt. Aber wir reden hier über Vereine. Vereine haben Mitglieder. Meine Bitte wäre wirklich, setzt euch mit den beiden Vereinen wirklich nochmal an einen Tisch. Gebt euch eine Frist von ein, maximal zwei Wochen. Der Landesparteitag hat nur empfohlen, dass wir dieses Gremium brauchen, nicht in welche Richtung es geht. Hockt euch nochmal zusammen. Sollte es dann keine Einigung geben, dann wirklich bitte überlasst dem Vorstand die Entscheidung. Denn ganz ehrlich, wenn es über Lime-Survey, Liquid Feedback oder sonst irgendwie was im Interesse der Allgemeinheit wäre, wo welcher Verein jetzt hingeht, dann wären sie Mitglieder in eurem Verein. Ich habe mich nicht großartig mit dem einen oder anderen Verein auseinandergesetzt. Ich kenne eure beiden Ziele, aber nicht im Einzelnen, wie es in die Satzung reingeht. Aber bitte, Kinders, mein Gott, ihr habt da so ein Riesenpotenzial und ihr haut euch hier gerade die Augen aus für irgendwelche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten. Nicht, wirklich nicht böse gemeint. Vielen Dank. Danke. Wenn jetzt nichts mehr ist, würde ich gerne die Rednerliste schließen. Ich hätte da noch was. Ich dachte es mir. Bitte. Also es tut mir wirklich sehr leid. Also es geht hier überhaupt gar nicht um die Frage, welche Satzung, welcher Verein, ob Delegiertensystem, ja oder nein, sondern jetzt hier heute Abend um 23.21 Uhr am Donnerstag, den 2. Mai, geht es darum, dass ihr entscheiden müsst, ob ihr das als Vorstand entscheiden wollt oder ob ihr das an den Landesparteitag übergeben wollt. Und das bitte ich zu bedenken. Ja, also scheißt auf diese ganzen Argumente pro dies, pro jenes und tralala. Das ist alles totale Mickey-Maus-Scheiße. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr acht jetzt wirklich die Verantwortung übernehmen wollt, das für den kompletten Landesverband zu entscheiden. Der Carsten hat die Frage gerade für sich beantwortet und das ist okay. Und das möchte ich nochmal deutlich machen, worum es hier geht. Es geht nicht um die Satzung, es geht nicht um Delegiertensysteme, sondern es geht darum, dass ihr diese Entscheidung treffen wollt oder eben auch nicht. Und ich empfehle Zweiteres. Ich danke für den Wortbeitrag. Gut, damit sind wir am Ende der Diskussion. Ich bitte jetzt, da es meine erste Vorstandssitzung ist, meine alten Kollegen um Formalfu-Hilfe, wie wir jetzt sinnvoll weiterverfahren. Hatten wir nicht zwei Anträge gestellt? Irgendwas war vor einer halben Stunde mal da in dem Chat drin. Stehen die Anträge denn? Sind die formuliert? Ich kann euch keine Anträge vorformulieren. Daniel, hattest du was formuliert? Was stand denn da eben? Ich habe nichts formuliert, nee. Das heißt, wir haben keine Anträge. Ihr wolltet, oder ihr fingt an mit einer Überlegung oder einer Abstimmung, ob Liquid Feedback oder, wie heißt das? Die beiden Mitgliederversammlungen und dann habe ich dazwischen gehauen, dass ich das so leider nicht mitprotokollieren kann. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Okay, im Prinzip haben wir jetzt beide Vereine hier und beide Vereine haben einen Vorschlag gemacht. Das ist ja rein informativ. Wenn wir jetzt wollen, können wir das aufgreifen und aus diesen beiden Vorschlägen einen Antrag formulieren. Ich reiche dabei noch einen dritten Antrag ein, den ich auch ausformulieren werde, nämlich dass wir diese Entscheidung dem nächsten Landesparteitag übertragen. Dem nächsten Landesparteitag, also im November. Ja. Hatten wir da nicht eine Deadline mit irgendwann im Mai? Das ist nur eine finanzielle Deadline. Wir verlieren dann einfach Geld. Also ich wäre dafür, dass wir das mit der Lime-Survey-Umfrage machen. Das finde ich ganz attraktiv. Jetzt ganz viele verschiedene Vorschläge. Wir haben Lime-Survey, Liquid, wir entscheiden oder der nächste LPT. Genau. Also, da muss ich. Ja, schieß los, Carsten. Also, nee, nächste LPT nicht. Da weiß ich nicht. Das ist eine kommunalpolitische Vereinigung. Die müssen vorbereiten. Die müssen sich organisieren. Und im November oder wann auch immer dieser nächste LPT ist, muss das Ding schon rennen. Und du kannst ja jetzt nicht zwei Vereine losrennen lassen und sich organisieren lassen, vollständig, um dann bereit zu sein, eventuell im November irgendwas zu machen, um dann den Kommunalwahlkampf vorzubereiten. Wir brauchen jede Zeit, die wir haben, oder diese Vereine brauchen jede Zeit, die sie haben, um sich dann vorzubereiten. Carsten, wir können ja den Antrag formulieren, wir können ihn ja auch ablehnen. Ich habe den auch nicht eingereicht, weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich euch zeigen will, dass das eine mögliche Alternative ist, wenn ihr euch nicht einigt. Ja, also ich kann ja jetzt hier nichts aufschreiben. Vielleicht kann das irgendwer für mich tun, dass ich das halt gerne mit der Lime-Survey-Umfrage in den Raum stellen wollen würde. Die habe ich ja gerade schon mit aufgezählt. Also Claudia, ein bisschen Zeit. Die muss mitschreiben. Und, also ja, ich sehe ja nichts. Deswegen, ich wollte es nur eben kurz sagen. Ich habe das Gefühl, wenn wir beide Vereine wieder zusammenschicken und sie sollen eine Entscheidung treffen, genau das passiert, was jetzt in den letzten dreiviertel Stunden passiert ist. Das Gefühl habe ich allerdings auch. Ja, das drehen sich auch beide so im Kreis. Also die Diskussion haben wir schon seit Wochen. Ich mag was vorschlagen. Wenn du einen fünften Vorschlag zu dem hast, was wir da haben, gerne. Ja, Peter und Thomas, könnt ihr euch zusammensetzen, vielleicht mit 2 bis 3 Leuten von jedem Verein? Ihr packt euch zusammen, schreibt die Gemeinsamkeiten raus, arbeitet die Unterschiede raus und lasst die Unterschiede basisdemokratisch abstimmen per Limesway und macht aus dem ganzen Ding einen Verein. Also einfach entlassen wir jetzt den Vorstand nicht aus einer Entscheidung. Wir können uns gerne nochmal zusammensetzen, aber der Vorstand soll dir bitte mal was sagen. Ja, das also soll genau, Vorstand. Jetzt möchte ich nämlich eine Frage stellen, einmal an den Peter und einmal an den Thomas. Obwohl, das hast du, Thomas, du hast ja schon gesagt, dass du es übers Liquid haben möchtest. Deswegen frage ich das nicht. Ich bin müde. Entschuldigt. Oder Lime-Survey ist auch gut. Also ich denke, dass der Vorschlag von dem Björn gerade in die richtige Richtung geht. Der deutet ja auch unser Kompromissvorschlag schon an. Dieser Kompromissvorschlag mit der gemeinsamen Mitgliederversammlung und dem dann nochmal erneuten Abstimmungsergebnis dort setzt ja voraus, dass wir uns zusammensetzen und über die Vorbereitung sprechen. Und in dem Zusammenhang wäre ich auch für die Ausarbeitung dessen halt dann gerne bereit, dieses Team dann halt zu bilden. Also das haben wir ja auch von vornherein, also vom 24.03. an regelmäßig angeboten, das zu tun. Also, ja, also das finde ich auch wirklich ein ganz super Vorschlag, der da gemacht wurde, dass da wirklich die Unterschiede nochmal klar ausgearbeitet werden, dass wir das dann in den Lime-Survey reinpacken können, das auch kurzfristig dann rausschicken, den Abstimmungszeitraum auch relativ kurz und knackig halten, weil Kommunalwahlen stehen bald an, die ersten Vorbereitungen laufen schon, die Programme werden teilweise schon erarbeitet und dann aufgrund der Lime-Survey dann die Entscheidung treffen. Gut, und das dann. Also okay, wir haben das, ich gehe da auch aufgrund der Uhrzeit dazwischen. Wir haben Liquid Lime Survey, Vereine setzen sich zusammen und Einzelziele würden über Lime Survey abgestimmt. Nächster LPT oder wir entscheiden das heute. Ich ziehe meinen Antrag zurück. Mir nächster LPT ist raus, also Lime Survey generell, Lime Survey einzeln. Liquid. Jens, wie meinst du das mit Lime-Survey oder Lime-Survey getrennt? Also im Prinzip muss in der Lime-Survey ja klar rausgestellt sein, was die Unterschiede sind nochmal. Ja, ich weiß, aber es ging dem Schreibi darum, die Unterschiede einzeln abstimmen zu lassen. Thomas und Peter, bekommt ihr das beide hin, eventuell eine Lime-Survey-Umfrage gemeinsam zu erarbeiten? Oder braucht ihr einen Mediator? Mit welchem Ziel? Nein, dass ihr auch darauf einigen könnt, wie diese Lime-Survey-Umfrage, die entweder für den einen oder für den anderen Verein sich aussprechen könnte, auszusehen hat. Also so schwierig ist das jetzt auch nicht. Nehmt einfach den zweiten Punkt vom Modularteil, der ist ja sogar von Peter geschrieben, und nehmt den 1:1 kurz vorne ändern und dann ist das eine Umfrage fertig. Nein, nur dass da, ich will einfach nur, dass da nicht dann doch wieder irgendjemand meckert. Der eine Verein wäre bevorteilt worden in Form der Fragestellung oder Antwortmöglichkeiten und sowas. Wenn ihr es zusammen hinbekommt, würde ich mich für diese Variante entscheiden. Okay, also ja, ich finde das auch super. Macht das Sinn, dass wir die beiden damit beauftragen, diese Umfrage zu entwickeln und die AG Technik dann letztendlich damit zu beauftragen, da diese Lime-Survey-Umfrage rauszuhauen? Für mich wäre es wichtig, dass es einen Mediator zwischen beiden Gruppierungen gibt währenddessen. Ja, wird der Jens sehr gerne machen wahrscheinlich. Ja, kann weil, ich gerne tun. Okay. Ja. Also ich würde mich da auch anbieten. Cool. Mir geht das einfach nur da. Ja, also mir geht es einfach nur darum, beide nicht alleine zu lassen, damit jemand anderes sie dann auch immer wieder runterholt. Du meinst, damit sie überleben? Ja. Ich habe den, okay. Peter doch, ich hab den Peter doch ganz lieb. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich denke mal, der springende Punkt ist auch eher derjenige, dass, wie Thomas gerade eben auch schon gesagt hat, der Vorstand jetzt tatsächlich auch von unserer Seite aus, ich denke mal, da sind wir uns einig, eine Entscheidung treffen sollte. Wenn ihr das weiterhin in der Form ausmoderieren, ausdiskutieren wollt, wie es bisher mehr oder weniger passiert ist, werden wir uns sicherlich dieser Entscheidung dann anschließen. Nur ich sehe nach wie vor die Möglichkeit, dass ihr das hier entscheiden könnt und dann daraufhin daraus dann schauen könnt, dass sich daraus ein Verein entwickelt. Denn verlieren werdet ihr uns so gesehen, was das kommunalpolitische Engagement angeht, nicht. Nur schnellstmöglich etwas herbeiführen. Das könntet ihr heute Abend und auch in die richtige Richtung schicken. Ja, aber, ja, aber das ist eine Sache, die man relativ klar steuern kann, indem wir da Deadlines setzen. Ja, nur Deadlines sind erstmal auch nur Daten. Also heute ist heute. Also das ist das, was ich damit meine oder das, was wir damit meinen. Okay. Ich komme nochmal dahin. Wir haben zum einen die Möglichkeit, eine Liquid-Feedback-Abstimmung zu machen. Wir haben die Möglichkeit, dass der Vorstand heute entscheidet, welcher der Vereine es wird. Und wir haben die Möglichkeit, eine Lime-Survey-Umfrage zu machen, die dann formuliert wird von den beiden Vereinen gemeinsam. Ist das richtig? Kann ich eine kleine Korrektur? Ich würde Liquid-Feedback und oder Lime-Survey, wenn das sinnvoll ist, Sonst ziehe ich Liquid Feedback zurück. Das, dann zieh ich zurück, dann haben wir für das raus, genau. Darf ich mal eine Frage stellen zwischendurch? Ungern, weil wir gerade jetzt die Diskussion darüber beendet haben und zur Abstimmung kommen. Ja, es geht aber im Allgemeinen darum. Ich hätte ganz gerne den Thomas mal was gefragt. Thomas, ich war selber dabei in Essen. Es war eine knappe Abstimmung. Bin ich ganz Bessie, ehrlich? Bessie, ich gehe dazwischen. Wir haben das diskutiert. Wir sind jetzt damit durch. Haben halb zwölf. Sei mir nicht böse, aber wir haben uns eben eine Dreiviertelstunde mit diesem Ding im Kreis gedreht. Und ich würde das gern auch irgendwann mal binden in eine der Richtungen. Ich mache es ganz kurz und knapp. Die Rednerliste ist geschlossen, auch nicht kurz und knapp. Ihr könnt euch außerhalb gerne mal darüber unterhalten, aber jetzt nicht mehr. Darf ich noch kurz einen Hinweis zu der Fragebogenerstellung geben oder nicht? Für den Lime-Survey-Dingen? Gerne. Ja klar, wenn es um was Technisches geht, immer. Ja, geht um was Technisches. Es erreichten uns von der SG, ich bin Mitglied der SG Statistik und es wurde an uns manchmal oder schon des Öfteren herangetragen, dass die Umfragen etwas ungünstig seien. Ich bin vollkommen d'accord damit, dass die Vereine das erstmal selber entwickeln, aber wenn ihr da irgendwie nochmal, weil Fragebogen, Formulierung und Erstellung ist so einfach, dann mitunter doch immer nicht, oder würde ich jetzt sagen, von meinen Erfahrungen her, und wir gucken da sonst gerne nochmal drüber, nur so als Angebot oder wenn da Hilfe, dass das irgendwie, es gibt da halt so gewisse Dinge, auf die man achten sollte bei den Fragestellungen und wir unterstützen das aber sonst auch gerne. Okay, vielen Dank. Und packe in den Antrag vielleicht auch wirklich dann noch Deadline rein, dass die Lime-Survey-Umfrage bis in einer Woche oder keine Ahnung was fertig sein sollte. Ja, 7 Tage finde ich gut. Wollen wir denn jetzt eine Lime-Survey-Umfrage? Das wissen wir noch nicht. Dann sollten wir das abstimmen. Also okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Optionen, Lime-Survey oder wir stimmen ab. Ich hätte gerne vorher noch was gesagt. Die Rednerliste ist zu, Jürgen, danke. Richtig, die Rednerliste ist geschlossen. Also nehmen wir jetzt die beiden Vorstellungen nehmen wir jetzt nicht als Antrag. Nee, es geht jetzt in dem ersten Antrag erstmal darum, wie wir entscheiden mit Lime-Survey oder wir machen das. Oder habe ich das falsch verstanden? Das hast du ganz richtig verstanden. Ja. Gut. Dann wie stimmst du jetzt ab? Oder wie lässt du jetzt abstimmen? Weil mit Ja, Nein funktioniert das nicht. Nee. dann. Das würde auch funktionieren. Erst der erste einmal durch und dann der zweite einmal durch. Dann, ich weiß nicht, wie ihr den jetzt aufgeschrieben habt. Dann würde ich sagen, wir machen das über Approval, beide Vorschläge gegeneinander. Was ist Antrag 1? Was ist Antrag 2? Antrag 1 würde ich jetzt sagen, ist der Vorstand trifft die Entscheidung, welches der beiden Konzepte es wird. Ali? Nee, also eigentlich sind ja zwei verschiedene, also nicht, wir stimmen nicht ab, welcher dieser beiden Vereine es wird. Ich hatte verstanden, dass wir entweder den Vorschlag von der Pico zustimmen, wo die anderen ins Boot geholt werden, oder dass es den Vorschlag von Thomas gibt, Slime Survey oder Liquid. So hatte ich das verstanden. So habe ich das auch verstanden. Ich auch. Ja. Stimmt. Wir hatten ja anfangs eigentlich nur Liquid und Pico komplett neue Versammlung. Und da Thomas das mit dem Liquid zurückgezogen hat und das Slime Survey übernommen hat, bleibt im letzten Endes der Vorschlag von der Pico auf einen Kompromiss. Und im weiteren Treffen beider Vereine zu einer Art von Fusion und einer Neuabstimmung oder eben die Slime Survey-Umfrage mit der Abstimmung darüber, was jetzt da passiert. Okay, also Vorschlag 1 ist der Vorschlag von Peter am Anfang. Das heißt, es wird die Pico und in der gemeinsamen Sitzung wird Vorstand und Satzung nochmal neu abgestimmt. Und Vorschlag 2 ist der von Thomas. Das Ganze wird über Lime Survey abgestimmt und dann kommt es zu einer Entscheidung, ob Pico oder Kombi. Ist das richtig? Nähert sich, ja. Magst du es dann formulieren, Carsten? Nö, schon okay. Entschuldigung, dann war die ganze Diskussion jetzt gerade eben für den Arm. Ne? Das heißt, wir haben jetzt doch wieder die beiden Vorschläge hier stehen, die am Anfang vorgestellt wurden. Und alles, was zwischendurch besprochen wurde, ist jetzt wieder vom Tisch. Das stimmt. Ja, okay. Nee, gut, nur dass ich Bescheid weiß. Mit dem Unterschied, dass nicht Liquid das Tool ist, sondern Lime Survey, ja. Naja, aber es geht jetzt nicht mehr darum, dass da nur die strittigen Punkte entschieden werden, sondern dann wird da jetzt die Entscheidung getroffen. Genau, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde im Kreis gerannt und haben in diesem Kreis Liquid durch Lime Survey ersetzt. Juhu. Können wir das jetzt gut abstimmen? Dann würde ich das jetzt gern im Approval abstimmen. Kommen wir zuerst zu dem Vorschlag von Peter und fangen bei Ali an. Ali. Ich bin dagegen. Christian? Ich bin dafür. Ich bin dafür. Carsten? Dafür. Daniel? Na, jetzt habe ich 2 Sekunden weggehört. Langsam. Welcher Vorschlag war das jetzt? Es ist der Vorschlag von Peter. Es ist der Pico mit neuer gemeinsamer Sitzung. Ich bin gerade aus dem Pad rausgeflogen. Kleinen Moment. Dann warten wir jetzt einen kleinen Augenblick. Ich kann auch mitschreiben. Ja, danke. Ali war dagegen, Christian war dafür, Jens, du warst? Dafür. Carsten? Dafür. Daniel? Enthaltung. Sasa? Sasa. Wir machen erstmal bei Maya weiter. Ja, ich bin auch dafür. Und Paki. Ich bin dagegen. Dann frage ich jetzt noch einmal die Sasa. Bist du noch da und bist du dafür oder dagegen? Die schreibt gerade, dass sie uns nicht mehr hört. Sie fragt jetzt, was das war. Nee, erstmal den Vorschlag von Pico, sich in der Versammlung neu zu konstituieren und darüber abzustimmen. Sasa, hörst du uns? Jetzt wieder. Ich habe gerade mal so gar nichts mitgekriegt. Es geht jetzt. Es geht jetzt um die konkurrierenden Anträge und wir stimmen als erstes ab, ob du für oder gegen den Antrag von Peter bist. Wir stimmen mit Pugel ab, ne? Ja. Ja. Dafür. Gut, dann haben alle abgestimmt. Wir kommen als zweites über die Abstimmung von, über den Vorschlag von Thomas im Approval ebenfalls. Wir fangen an mit Ali. Dafür. Christian. Dagegen. Ich bin dafür. Carsten. Enthaltung. Daniel. Enthaltung. Sasa. Dafür. Frau Meier. Enthaltung. Und Bucky. Dafür. So, kann das einer mal kurz vorstehen, die Ergebnisse? Wir haben 5 Stimmen für den ersten Antrag, 2 dagegen, 1 Enthaltung. Und wir haben 4 Stimmen für den zweiten Antrag, 1 dagegen, 3 Enthaltungen. Das heißt, wir haben ein leichtes Übergewicht bei Antrag 1. Das heißt, wir stimmen jetzt nochmal, nachdem wir die beiden konkurrierend abgestimmt haben, über Antrag 1 ab. Moment. Der zweite war doch der von Dingens, ging doch über Liquid Feedback und nicht über Lime Survey. Nee, Liquid Feedback hat er zurückgezogen und durch Lime Survey ersetzt. Dann bin ich dafür. Wir können aber nicht 2 Anträge gleichzeitig durchziehen, die konkurrierend sind. Nee, das können wir nicht. Das macht keinen Sinn. Wir haben jetzt beim ersten... Wir haben jetzt für beide Anträge gestimmt. Nein, haben wir nicht. Wir haben nämlich beim ersten Antrag 2 dagegen und beim zweiten Antrag 1 dagegen. Damit ist meiner Meinung nach, korrigiert mich, der zweite Antrag angenommen. Ist das richtig? Ihr habt auf jeden Fall gerade einmal 4 dafür gehabt und damit habt ihr das Quorum, das ihr euch heute Abend selber gegeben habt, nicht erreicht. Nee, wir haben bei beiden 5 dafür. Wir haben bei beiden 5. Und der zweite ist ein wenig überwiegend gewählt worden, weil da haben wir 2 Enthaltungen und 1 dagegen und beim ersten haben wir 2 dagegen und 1 Enthaltung. Das heißt, wir haben uns jetzt dafür entschieden, ein Lime-Survey zu machen. Nein, das steht so nicht in der GO. Das tut mir jetzt furchtbar leid, euch das so sagen zu müssen, aber an der Stelle hängt ihr echt in der Scheiße. Wir müssen jetzt einfach nochmal Antrag 2 abstimmen. Also entweder warum nur Antrag 2 dann? Nee, das mit den Dagegenstimmen spielt keine Rolle, ne? Super. Boah, Leute. Tja, wir haben uns die TO gesetzt, also müssen wir sie auch erfüllen. Also beschließen wir jetzt über beide Anträge, aber diesmal richtig. Das heißt, wir stimmen jetzt einfach nochmal von vorne ab, ja? Können wir das dann aber nicht so lange abstimmen, bis es passt? Wenn ihr gerade im Approval abgestimmt habt, dann müsst ihr jetzt erst einfach den ersten Antrag ablehnen und den zweiten zustimmen und dann habt ihr euer Approval-Ergebnis GO-mäßig richtig übertragen. Ja. Satzungsfickerei in der ersten Vorstandssitzung. Großartig. Und du hast die Leitung. Ihr solltet einfach eine Münze werfen. Es geht schneller. Ich hatte schon Esgard vorgeschlagen. Oder würfeln. Ja, Dave K., du kannst die Aufnahme haben. Sehr gerne. Du kannst ja sogar aussuchen, von wem. Es nehmen 4 Leute auf. Wie wär's, wenn wir zu einem Ergebnis kommen? Ja, Versammlungsleiter. Jens, wie geht's weiter? Ich würde sagen, dass wir das nochmal abstimmen müssten, oder? Ja, und wir sollen uns darüber im Klaren sein, wenn wir jeweils beiden Anträgen zustimmen. Das bringt's nicht. Wir stimmen jetzt nicht im Approval ab, sondern verbindlich über beide Anträge. Okay, nicht im Approval, sondern verbindlich über beide Anträge. Also jeder hat nur eine Stimme, ja? Dreht sich da irgendwas anderes nochmal bei? Jeder hat nur eine Stimme. Bevor ihr jetzt irgendwas... einen Vorschlag machen? Ja, mach. Ihr habt doch jetzt beide ungefähr gleich bewertet. Sag doch jetzt bitte, stimmt doch jetzt bitte für den einen oder für den anderen einfach ab. Ach, ja, das ist ja gerade, was ich gesagt habe. Jeder hat nur eine Stimme. Okay, jeder hat nur eine Stimme, dann machen wir das. Stopp. Darf ich kurz? Ja. Das wäre nicht konform eurer Geschäftsordnung. Oh. Ja, Junge. Mach Vorschläge, ich kann Daniel. Ich kann nichts dafür. Ich würde jetzt ein Meinungsbild abfragen und würde danach den Sieger des Meinungsbilds würde ich abstimmen lassen. Okay. Ich will mal für eine Minute unterbrechen. Danke, dann kann ich hinterher schreiben. Pipi-Pause. Ja, Pipi-Pause. Okay. Ich bin dafür, dass ihr das Meinungsbild 4-4 abstimmt. Ihr seid nur noch 8. Ja gut, das wäre schon großartig, ja. Ihr wollt mich jetzt fertig machen hier, oder was? Wenn das passiert, falle ich vor Lachen vom Stuhl. Das ist nicht lustig. Doch, das ist total lustig, weil ich bin kein Vorstand. Ja, ist doch super, ihr wisst jetzt direkt, was ihr mit uns zu erwarten habt das nächste Jahr. Ich bin auch kein Vorstand, ich bin aber die arme Socke, die das in ein Protokoll packen muss. Ihr habt ja jetzt ein Jahr Zeit, das Formalfood zu lernen, ja. Kann ich jemand mal Steffi kurz anrufen, dann haben wir die 9. Stimme. Und dann enthält sich einer und dann. Entschuldigung, Carsten. Ja. Bevor ihr irgendwas abstimmt, hätte ich gleich nur ganz gerne irgendwas ausformuliert und nicht einfach drauf los abstimmen. Das wäre total klasse. Ja, Vorschlag 1 oder 2. Gegeneinander jetzt. Antrag wenn du mir auf geheime Abstimmung, ja, ist klar. Jetzt aber kann, ja. Aber es kann wenigstens keiner sagen, dass wir uns das leicht machen. Nee. Wenn ich jetzt sage, ihr macht es mir gerade schwer, beeindruckt euch das nicht, das ist mir schon klar. Nö. Echte Protokollantinnen weinen nicht. Was bin ich dann? Na gut, ich lache insofern. Claudia, wir können uns übrigens kein für Variante 1 oder für Variante 2 Antrag formulieren, ne? Wir können nur dagegen oder dafür sein. Es ist mir völlig egal, ob ihr jetzt dagegen oder dafür seid, ihr sollt mir das einfach nur vernünftig ausformulieren. Sonst heißt es nachher... Da. So, ich bin zurück. Ist denn irgendein Entschluss gefasst worden? Lol. Spaßvogel. Ach komm, Leute, Mikrowellen, Popcorn dauert 3 Minuten bis 4 Minuten. Wir haben noch 2 Punkte auf der Tagesordnung, oder? Wir können auch Punkte auf die nächste Sitzung verteilen. Weil nämlich, es ist verdammt spät. Warte, das ist noch früh. Ich wollte es gerade sagen. Nee, ja. In ungefähr 6 Stunden klingelt mein Wecker. Sind wieder alle da? Gemma. Ali, bist du da? Ich bin auf jeden Fall da, ja. Christian auch. Jetzt macht keine Umfrage darüber, ob jeder da ist. Ja, wir können nicht abstimmen, wenn nicht alle da sind. Doch. Doch, können wir. Gut. Worüber stimmen wir ab? Habt ihr was gefunden in der Zwischenzeit? Wir wollten ein Meinungsbild, oder? Das Meinungsbild habt ihr doch schon. Ihr wolltet die Vorschläge gegeneinander abstimmen. Jeder hat eine Stimme. Vorschlag 1 oder Vorschlag 2. Das ist nicht GO. Mäßig. Dann geht das in LSG. Das ist nur ein Meinungsbild, das ist dann keine Abstimmung. Eben, das ist keine Abstimmung, das ist ein Meinungsbild. Aber wartet mal, ihr habt doch gerade ein Meinungsbild gehabt, ihr habt durch für Antrag 2 ganz knapp, also... Nein. Doch, natürlich. Es waren 4 dafür und 2 dagegen beim ersten und 4 dafür. Das war dafür aber kein Meinungsbild. Ja, aber dann wertet das als Meinungsbild und stimmt dann halt einfach über Antrag 2 ab. Ich habe noch einen konstruktiven Vorschlag. KI-Mi, das wäre mal was Neues. Hau raus. Ihr könnt jederzeit die Geschäftsordnung ändern. Du sagtest was von konstruktiv. Ich bereite schon gerade vor. Wer? Daniel? Du? Nein, war Spaß. Aber ich habe da eben auch schon dran gedacht. Mach doch einfach eine Liquid. Ach, Sekunde, ich mach halt mal zwei ganz grobe, blöde, genau, jetzt sind wir viel länger. Ich mach halt mal 2 ganz blöde, grobe Sätze fertig. Ich nehme an, Claudia kann die auch nachher nochmal gerade zuhören, wenn an diesen Sätzen eindeutig erkennbar ist, was wir damit wollen. Richtig? Ja, hau raus. Können wir in der Zeit vielleicht einfach weitermachen? Nächster Thema? Mach das nächste Thema, ich melde mich in einer Minute. Okay, wir machen das nächste Thema. Puh, das ist von Paki. Thema bezahlte Pressesprecher. Okay, noch eine Stunde. Ja, deswegen muss wollen ich wir das wirklich heute am Anfang. Oder wollen wir jetzt, mal... Da sind jetzt drei Themen noch auf der Liste, die alle ein bisschen länger werden. Wieder da. Also ich möchte das heute nicht mehr besprechen, um ehrlich zu sein. Maja, wenn ich jetzt ganz fies wäre, würde ich sagen, da brauchst du dir keine Sorgen drum machen, weil in 11 Minuten ist heute rum. Ja, aber spätestens dann würde ich auch die Sitzung verlassen. Entschuldigung, ich konnte es mir nicht verkneifen. Was machen wir damit? Vertagen oder behandeln? Vertagen. Eine andere Frage, dafür. Was macht ihr denn überhaupt heute mit der Versammlung? Also wollt ihr noch oder wollt ihr vertagen? Den Punkt mit Pico und Kompi bringen wir heute noch zu Ende. Ich würde vorschlagen, die anderen drei Punkte vertagen wir. Gut. Da sind wir eh noch dran. Das ist alles noch in der Aufbereitung. Und letztendlich sind das Punkte, wo wir darüber euch alle informieren wollten. Ich habe aber auch schon überlegt, ob wir da nicht einfach einen Text ausführlichen formulieren, den über die Infoliste schicken, damit sich alle informiert fühlen. Und ja, sobald es da irgendwelche Wasserstandsmeldungen gibt, können wir da nochmal zusätzlich was rausschießen und das dann in der nächsten Vorstandssitzung behandeln. Gut, bei den letzten zwei Punkten sitze ich ja auch mit dabei, Paki, und da müssen wir ja sowieso erstmal was ausarbeiten. Genau. Okay, dann sind die drei Punkte vertagt. Kommen wir zum Spaßthema zurück. Na, so spaßig ist das ganze Thema nicht. Nicht mehr. Ach komm. Solange wie der Daniel da noch formuliert, könntest du noch mal Jens, den Termin für Samstag ansagen und ja, natürlich ein Protokoll schreiben und eine NRW-Info-Mail schreiben. Das mache ich sehr, sehr gerne, Goxi. Den Termin nochmal für alle, die anwesend sind, am Samstag, den 4.5., das ist diese Woche Samstag, um 20 Uhr, werden wir versuchen, die Mumble-Coco wieder zu beleben. Das ist der eine Termin, den ich ankündigen möchte. Das heißt, dass die thematischen AKs möglichst alle, wenn es geht, jemanden am Samstag ins Mumble schicken. Ich habe mich da bis jetzt an die bisherige Terminfindung gehalten, auch wenn das schon Monate alt ist. Und zwar, dass es immer am 4. eines Monats ist. Das ist der eine Termin. Da wird es auch noch eine Einladung auf der NRW-Liste zu geben. Der nächste Punkt ist am Sonntag, den 5.5., ebenfalls um 20 Uhr, wird das nächste Regio-Mumble sein. Ich erinnere mich, der Fähre-Pirat hatte ganz am Anfang noch was. Und zwar, ich guck mal gerade rein. Warte kurz, Jens, fürs Protokoll, Sasa geht jetzt raus. Okay. Nacht, Sasa. Gute Nacht, Sasa. Nacht. Ciao. Harald, möchtest du das einmal ganz kurz ankündigen, was du vorhin in den Pet-Chat geschrieben hast? Genau, kann ich nochmal kurz sagen. Ist ja schon an vielen Stellen angesprochen worden, ist jetzt aber eben heute bei der AG Netzpolitik im Bundesbereich, wobei aber dort überwiegend NRWler aktiv sind, auch generell in der AG, die sogenannte Drossel.com, die Aktion gegen die Telekom und als Tag ist eben interessant der 16.5., das ist ein Donnerstag. An diesem Donnerstag wird die Jahreshauptversammlung in Köln in der Arena dort in Deutsch stattfinden. Und das soll als Aktionstag, Mahnwache, Demo genutzt werden, um da natürlich möglichst intensiv auch gegen aufzutreten. Und da das natürlich ein Werktag ist, ist es natürlich erstmal wichtig, dass wir Piraten finden, die auch vormittags und mittags dort sein können, um dann sozusagen zum Ausklang eben auch die noch dazu zu holen, die eben nach der Arbeit dahin kommen können, speziell aus dem Kölner Raum. Und das wäre eben wichtig, dass ihr alle das auch ein bisschen am Schirm habt und dann entsprechend den 16. entweder selber mit dabei seid oder eben aus eurem Umfeld informiert und andere motiviert, die Zeit haben oder sich dafür nehmen wollen. Vielen Dank, Harald. Also geht fleißig hin. Ich sag nochmal das Datum. Am 16.05. ist das. Schickst du dazu nochmal was über die Infoliste rum, Harald? Ja, das ist super. Donnerstag. Zu eurer Info ist das ein Donnerstag. Dankeschön. Haben wir was wir abstimmen können? Zähl langsam bis 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1. Haben wir was? 1, 1, 1, 1. Du solltest bis 5 runterzählen. Von irgendwo. Von irgendwo. So, ich habe auch reingeschmissen. Wenn sich jetzt jeder der restlichen 7 anwesend damit bereit erklärt, wenn er für den einen stimmt, automatisch gegen den anderen zu stimmen, funktioniert das Ganze. Okay. Wir machen das mal oder nicht mit dem bereit erklären. Wir stimmen einfach ab und sind uns alle darüber bewusst, was diese Abstimmung heißt. Ich lese es einmal vor für ist alle, vielleicht die... nicht ganz sauber und so, aber wie gesagt, der Sinn sollte hoffentlich klar werden. Entschuldigung. Kein Problem. Ich lese es einmal vor. Antrag Nummer 1. Der Landesvorstand spricht sich dafür aus, dass die Kompromisslösung des Vorschlages gemäß der PICO ist es übrigens dann. Das ist also Kompi ist doch von Peter, der oder? Kompromissvorschlag war von Peter und das ist die PICO. Ah, oh, ist ein Scheiß. Dann dreh alles rum. Okay, dann zähl nochmal von 10 runter. Gemäß der PICO in Form eines erneuten Treffens und einer erneuten verbindlichen Abstimmung über die Satze dieses Vereins unter Hinzunahme und Einladung aller Mitglieder der Kompi. Muss dann dahin, bitte. Sowie aller weiteren Interessierten für verbindlich der Bestätigung einer KPV für den Landesverband erklärt wird. Alle Anwesenden des Kompi der PICO sowie aller anwesenden Interessen genießen gleiches Stimmrecht. Antrag Nummer 2. Der Landesvorstand spricht sich dafür aus, dass die offizielle Anerkennung einer KPV auf Basis einer Lime-Survey-Umfrage verbindlich durch die Mitglieder des Landesverbandes NRW erklärt wird. Die entsprechende Umfrage ist innerhalb von 7 Tagen ab Annahme dieses Antrags gemeinsam durch den Vorstand der Vereine Kompi und PICO auszuarbeiten und dem Landesvorstand an vorstand@piratenpartei-nrw.de im Wortlaut mitzuteilen. Ich habe Vorlaut geschrieben, ist in Ordnung. Vorlaut mitzuteilen, genau. Genau. Das sind also die beiden Anträge. Wollt ihr damit jetzt Beschluss fassen oder für etwas aussprechen? Das wäre in dem Fall ein Beschluss des Vorstands. Also müsste da hinkommen, der Vorstand beschließt. Ja, Entschuldigung, ja. Danke, Boxi. Also ehrlich gesagt, ich sehe den Text gerade nicht. Deswegen habe ich ihn nochmal vorgelesen, er ist ganz unten im Pad. Zeile 667 fängt es an. Okay. Habt ihr eigentlich immer noch in eurer GO stehen, dass unter Sonstiges keine Beschlüsse gefasst werden können? Nur mal so. Sag du es mir. In der alten stand es drin, ich weiß nicht, ob es in der neuen noch drin steht. Dann ändern wir die GO nachträglich. Das machst du doch jetzt absichtlich, Lennart. Ja, aber es sollte ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, warte, ich lache ja auch, während ich das sage. Okay, stimmen wir über Antrag Nummer 1 ab, wie vorgelesen. Fangen wir oben an. Moment, nochmal bitte zum ganz sicher gehen. jedes Vorstandsmitglied, was sich jetzt dafür ausspricht, ist beim anderen Vorschlag dagegen. Und für jedes Sag das nicht. Doch, bitte. Wir sind uns alle darüber bewusst, was es heißt. Okay, wir wissen alle, wie abzustimmen ist. Ich möchte bitte keinen Aufruf zur Abstimmung haben. Wir machen eine ganz normale Abstimmung. Okay, okay. Ja, danke. Ali. Vorschlag 1. Dagegen. Christian. Dafür. Ich bin dafür. Carsten. Dafür. Langsamer, langsamer. Leute, es gibt mich nur einmal. Sicher? Ja. Tut mir einfach einen Gefallen. Protokolliert mir bei Abstimmungen nicht dazwischen. Das irritiert mich ganz massiv. Hat denn da unten schon dagegen reingeschrieben, bitte? Ich. Nimm das mal raus, bitte. Ich schreie, wenn ich nicht mitkomme, aber wenn ich dann die Namen dreimal drin habe, ja. Okay, wir sind immer noch bei Abstimmung 1. Daniel. Dagegen. Frau Maja. Dafür. Paki. Dagegen. Kommen wir zur Antrag Nummer 2. Ich fange hinten an. Paki. Dafür. Frau Maja. Dagegen. Daniel. Dafür. Carsten. Dagegen. Ich bin dagegen. Der Christian. Dagegen. Und der Ali. Dafür. Aber mit Bauchschmerzen, weil die Sasa mittendrin jetzt rausgehen musste. Also das will ich dann auch nochmal erwähnt haben. Steht im Protokoll. Ja gut, sie hat oben für den ersten Antrag gestimmt. Insofern ist das Votum recht deutlich. Ja, Sasa war für beide und insofern... Steffi ist ja auch schon weg. Ja. Ja gut, dann... Damit haben wir jetzt in einem Approval Antrag 1 und Antrag 2 gegeneinander abgestimmt. Im Approval hat Antrag 1 gewonnen, den wir jetzt noch einmal abstimmen. Das war kein Approval. Das war kein Approval, das war ein Meinungsbild. Nein, das war der richtige. Das war die richtige Abstimmung. Ja, och, die Approval danke. Hatten wir okay. eben, deswegen haben wir den Scheiß da gemacht. Juhu! Tja, mit anderen Worten, wir haben beide abgelehnt. So, wir haben 4 dafür und 4 dagegen. 5 sollten es aber sein, oder? Ja. Richtig. So, und was machen wir jetzt? Ich meine ja bloß, also da war noch was und deswegen habe ich das auch mit Sasa. Nein, in unserer GO steht aktuell einfache Mehrheit, das ist gültig so. Gut, dann haben wir jetzt eine Entscheidung. Seid ihr euch sicher? Ja, das ist gültig so. Wir machen jetzt das mit dem nochmal zusammentreffen und da alle einladen hin und alle nochmal drüber quatschen und sich die Köpfe gegeneinander nochmal einschlagen. Und danach hoffentlich vertragen und alle sich freuen. So, wichtig finde ich, Mediatoren dabei, bitte. Du hast den Job. Ich wollte gerade sagen, was ist der andere nicht auf 4-4 dann ausgegangen? Nein. Ja gut, können wir weiter in der Tagesordnung machen? Wir sind am Ende der Tagesordnung. Dann sollten wir den nächsten Termin ansagen und die Sitzung schließen. Einen Moment, wer würde sich noch als Mediator mit anschließen? Ich kann gerne auch noch mitkommen bei der Versammlung. Okay, das wäre mir schon wichtig, weil ich möchte da allein nicht überfordert werden, je nachdem. Der Wirkungstreffer hat eine Wortmeldung. Ja. Gibt's noch einen nicht öffentlichen Sitzungsteil? Nein. Bisher nicht. Ist keiner beantragt worden, also gibt's auch keinen. Ich würde gerne einen beantragen. Ich weiß noch nicht, ob ihr dazu noch in der Lage seid. Nee. Also ich gehe gleich nach Hause. Ich würde gerne einen beantragen, der ungefähr 2 Minuten dauert. Ja. Dann gibt es einen nicht öffentlichen Sitzungsteil. Ich hätte gerne noch einen Antrag auf eine offene Runde, wo es gar nicht um Anträge geht. Also bleibe auf jeden Fall nach der geschlossenen Runde noch hier. Ja, ich auch. Also machen wir eh. Wer dabei bleiben will, kann es machen. So. Dann vielen Dank an alle Anwesenden. Wir gehen jetzt... Ja. Ich habe nur noch eine Bitte, da ihr euch ja jetzt dazu entschieden habt, einen Real-Life-Termin. Könntet ihr bitte als Vorstand einen Vorschlag machen des Ortes und dann auch als Vorstand dazu einladen? Klar. Neben den Vorständen, die ihre Mitglieder natürlich motivieren zu diesem Termin? Sehr gerne. Ja, wer zieht den Hut auf? Ich mach das. Okay. Danke, Jens. Darf ich einmal? Ja. Das geht nicht. Ihr könnt nicht die beiden Vereine einladen. Das müssten die Vereine schon selber tun. Aber wir können den Termin, den die beiden Vereine wählen, natürlich als Vorstand bewerben. Es ging ja nur um Termin und Ort. Was bitte? Ich sagte, es ging ja um Termin und Ort und die Einladungen schreiben die Vereine dann selbst. Wir machen das einfach mit allen dreien in Absprache. Also mit. Genau. Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, also das, was ich gar nicht gerne als Nicht-Beschluss gefasst haben möchte, hätte ich gerne trotzdem im Protokoll stehen. Also einfach nur so als Meinungsbild. Wann wäre der richtige Zeitpunkt? Vor, nach, während eurer geheimen, also ihr wisst schon. Können wir jetzt erstmal eben den Antrag auf den nicht öffentlichen Sitzungsteil fürs Protokoll fertig machen? Entschuldigung, dass ich da jetzt reinhauen muss, bitte. Aber... Wer ist Antragsteller? Christian. Der Grund ist Christian, so grob. Im Wesentlichen Personalangelegenheiten. Okay. Gut, also kann ich denn die Aufnahme jetzt dann beenden? Warte. Noch nicht. Wir brauchen noch einen neuen Termin gleich. Okay. Wir brauchen erstmal eine Abstimmung. Genau, Abstimmung über den nicht öffentlichen Teil. Ich fange oben an. Ali? Ja. Christian? Ja. Ich bin dafür. Carsten? Ja. Also, ja. Daniel hat auch ja gesagt. Maja? Ja. Paki? Ja. Einstimmig angenommen. Nächster Vorstandstermin. Nächste oder in 2 Wochen? Nächste. Nächste. Nächste. Nächste Woche. Okay, dann ist die nächste Vorstandssitzung heute in einer Woche um 20.30 Uhr. 10.05. Quatsch, was rede ich? 9. Dann ziehen wir uns jetzt in den nicht öffentlichen Teil zurück, oder? Ja. Okay. Okay, nochmal ganz kurz, aber die Sitzung ist nicht beendet, ja? Also es geht nein, ist noch nicht beendet. Wir kommen gleich wieder. Ja, okay. Was wollte jetzt der Mensch zu nur noch? Aufnahme jetzt, ne? Ja. Ja.